Herzlich willkommen zu einem neuen Torverhofer Podcast. Dieses Mal im Angebot das Beste und vielleicht auch wieder ein bisschen was vom Schlechtesten des vergangenen Jahres, in diesem Fall natürlich 2025. Und zu Gast, wie immer, eigentlich bräuchte es einen Trommelwirbel, aber ja, es ist alles so low budget hier, ich habe keinen Soundboard oder irgendwas. Aber natürlich ist wieder dabei Arthouse Tobi. Man stelle sich Applaus vor. Der Applaus, vielleicht packe ich ihn im Nachhinein noch rein. Vielleicht suche ich mir irgendein Free Sample. Ja, oder du klatschst einfach selber. Ja, aber meinst du nicht, das filtert das raus? Wahrscheinlich filtert das jetzt raus. Vielleicht klang das jetzt einfach nur weird für die Leute, aber. Ja, das hat sich wirklich ein bisschen komisch angehört. Aber naja, ich versuche auf jeden Fall dieses Jahr wieder meinem Ruf gerecht zu werden als Arthouse Tobi. Ja. Auch wenn ich es dieses Jahr, glaube ich, nicht ganz so arthausig halte. Oh, du bist dieses Mal Mainstream, okay. Willkommen bei uns unten im Loch. Ja. Wobei man muss ja aber auch wirklich sagen, dass dieses Jahr Arthouse auch sehr in den Mainstream durchgebrochen ist. Ich glaube einfach, dass diese Unterscheidung sowieso schwammig ist. Und ich glaube, wo ich dir recht gebe, ist, dass es dieses Jahr sehr deutlich ist. Dass es, ja, wie du sagst, zum Mainstream durchgebrochen. Ich glaube einfach, dass vielleicht sind wir in einer Zeit, wo, also gerade weil jetzt sogar die ganz großen Sachen wie die Marvel-Filme so, eigentlich so ein bisschen floppen, gemessen an ihrer Reichweite. Und vielleicht besinnt man sich auf irgendeine subjektive oder unterbewusste Art und Weise zurück auf, lass doch mal tatsächlich Filme machen und nicht irgendwie, keine Ahnung, den Schauspielern nicht sagen, auf was sie reacten und dann drei verschiedene Versionen drehen, damit es keiner rauskriegt und sonst was. Vielleicht ist das, was uns da auffällt. Im Sinne von der Art aus, bricht zum Mainstream durch. Wobei es ja dieses Jahr auch einen recht populären Film gibt, der auch darum geht, dass die Schauspieler nicht wissen genau, auf was sie reacten, der zum Jahresende doch sehr erfolgreich war. Okay, ich stehe auf dem Schlauch, aber ich finde das gut. Okay. Also viele blaue Menschen sind involviert. Ach so, okay. Hä? Ja gut, aber die wissen doch schon, worauf sie reacten. Das ist doch der ganze Dreh- und Angelpunkt bei Avatar, dass er immer so Previews jetzt mittlerweile den schon auf so Monitoren zeigen kann, oder? Dachte ich. Ist das nicht das Besondere mittlerweile, dass er ihn wirklich live, während es dreht, im Grunde schon zeigen kann, wie es aussieht? Also natürlich nur sein grobes Rendering, aber halt so, dass sie schon checken zumindest, in was für einer Umgebung sie sich bewegen und so. Also ich kriege die ganze Zeit nur irgendwelche Reels, wo es irgendwie heißt, so ja, der arme Junge musste irgendwie 2 Jahre später nochmal die gleiche Szene spielen, weil da hat er irgendwie gegen einen Ball gespielt und keiner wusste genau, was jetzt eigentlich Sache ist. Aha. Und arme Kate Winslet musste irgendwie, weiß ich nicht, 7 Minuten tauchen, weil, warum auch immer, ist ja alles CGI. Aber, na okay, gut. Das auf jeden Fall, man könnte einfach mal, ich bin ja kein Avatar-Gucker, aber man könnte mal einen eigenen Podcast machen, wo man sich einfach nur darüber unterhält, wie diese Filme gemacht werden. Aber da müsste man halt ein bisschen Research reinstecken. Weil ich sehe da auch ein bisschen was dazu manchmal. Habe mir auch neulich ein einstündiges Interview mit dem Cameron angeguckt. Weil das sind nicht meine Filme. Und ich bin auch tatsächlich nicht so geflasht von der Technologie, die er da aber tatsächlich ja erfindet. Aber mich holt das alles nicht so ab irgendwie. Aber ja, wäre ein eigener Podcast wert, darüber zu quatschen, was da überhaupt hinter den Kulissen ist. Ich meine, das allein wäre einfach schon mal eine geile 2-Stunden-Doku am Ende über all diese Filme und wie dieses Drehen war. Weil das ist komplett wack. Ja, das werden wir mal eine Post-Credit ziehen. Ja. Oh Gott, oder so. Zweistündige Making-of-Doku noch. Einfach so eine Kate Winslet, die nach 8 Minuten wieder auftaucht und halb am Ersticken ist. So. Das, Kate Winslet will return in the next Avatar. Ja. Das ist wirklich. Ja, hervorragend. Okay, wir haben gerade schon, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, darüber geredet, dass du mal wieder eine Top-10-Liste hast. Also du hast ein Ranking für dich erstellt. Ich habe das wieder nicht. Ich habe einfach das Jahr über mitgeschrieben, was mir so gefallen hat. Und jetzt ist ja immer die Frage, spoilern wir vom anderen irgendeine hohe Platzierung? Ich glaube, deswegen haben wir meistens so gesagt, dass du anfängst, damit so ein bisschen vielleicht was eintaktet. Aber ich glaube, wir haben so durch die Blume gesprochen. Ich glaube, wir haben beide die gleiche Nummer 1 dieses Jahr. Das könnte sein. Ja gut, es wird wenig überraschend werden, aber ja. Wahrscheinlich ist es wie auf jeder guten Liste ist es die 1, würde ich sagen. Ich behaupte das jetzt einfach mal. Aber also sollte es sein, einfach. Aber spannend für die Hörer, weil ich habe keine Folge dazu gemacht zum besten Film des Jahres. Das ist auch so eine Tradition mittlerweile, habe ich gemerkt, dass ich oft zu meinem Favorite gar keine Folge mache. weil ich oft nicht weiß, was ich alleine darüber reden soll, wenn einfach etwas nur sehr geil ist. So, und ich so gar nicht das greifen kann mittlerweile. Also das, ich glaube, die besten Filme, die mich richtig flashen, sind Filme, wo ich selber einfach nur noch Zuschauer bin und so gar nicht mehr hinterherkomme mit begreifen, warum mich das gerade flasht. Und dann ist es aber auch schwer, darüber zu reden hinterher. Ja. Vor allem glaube ich auch, dass über solche Filme dann oft auch schon wirklich viel gesagt worden ist. Ja. Man dem Ganzen dann nicht mehr sehr viel hinzufügen kann. Genau, das ist auch oft mein Problem. Ich fühle, ja, ich kann jetzt auch nochmal alles wiederholen, ja, aber das weiß man doch dann auch einfach. Also, ja. Okay, deswegen, was ist deine 10? Soll ich beginnen? Ja. Meine Nummer 10 ist ein Netflix-Film tatsächlich, von allen Filmen, und zwar ist es Train Dreams. Ich weiß nicht, ob du den angeguckt hast. Ich habe den Film gestern geguckt und ich bin so froh, dass ich das noch gemacht habe. Ich finde es interessant, dass es deine 10 ist. Ich habe ja keine Platzierung. Das ist der letzte Film, den ich jetzt noch vor dieser Aufnahme gesehen habe. Und ich glaube, er wäre bei mir automatisch in der Top 5 der Filme des Jahres. Also ich bin absolut begeistert auch von diesem Film. Aber the floor is yours. Du hast das ist deine 10. Warum ist es deine 10? Es ist meine 10 einfach, weil die vorderen Platzierungen schon vergeben waren. Ich mir wirklich schwer getan habe, dieses Jahr alle Filme, die ich toll fand, auf 10 Platzierungen runterzubrechen. Ich habe dann nachher, würde ich auch noch gerne über ein paar Filme sprechen, die es jetzt nicht in die Top 10 geschafft haben, die trotzdem hervorragend waren. Aber jetzt erstmal Train Dreams, Netflix-Film mit Joel Edgerton. Ja, doch schon, ne? Ja. Toller Schauspieler mal wieder. Hat ja erst in Adolescence auch dieses Jahr gezeigt, was er so kann. Bringt es in diesem Film auch wieder. Und zwar geht es um, wie soll man das sagen? Es geht darum, wann spielt es? 1800 oder 1900? Ich glaube, irgendwie 1880 oder sowas in die Richtung. Er schlägt sich halt durch dieses neu gegründete Amerika oder halbwegs neu gegründete Amerika und fällt Bäume und baut Eisenbahnstrecken mit seinen Kollegen und hat zu Hause eine Frau, die dann zusammen auch ein Kind haben und hat ein wunderschönes Heim und ist halt dann immer wieder längere Episoden oder Strecken weg von zu Hause, um eben Kohle zu verdienen. Ja, weil er fällt die ganzen Bäume, die zum Bauen der Eisenbahn und für alles andere auch gebraucht werden. Ich glaube, Eisenbahn ist zwar so ein Main-Job von ihm, aber ich habe das schon so auch verstanden, das ganze Holz, was halt in ganz Amerika gebraucht wird, für Möbel, was auch immer, für Häuserbau. Und er ist Holzfäller vom Beruf, kann man im Grunde sagen. Wahrscheinlich ist Lumberjack, ja genau. Ja. Das wird es wahrscheinlich sein. Ja. Auf jeden Fall ist das so die Synopsis vom Film. Dann passieren Dinge. Und am Ende passieren mit einem selbst Dinge. Ich hatte am Ende Tränen in den Augen, sage ich ehrlich, am Ende dieses Films. Dieses Ende. Ja. Und das Ende ist wirklich, Und es ist, finde ich, wieder so ein klassischer Film, wo der Trailer dem nicht so ganz gerecht wird. Der Trailer versucht es so ein bisschen, den habe ich vorher gesehen. Und der Trailer packt dann viele Zitate aus von irgendwelchen Kritikern und so. Aber man hat auch ein bisschen das Gefühl, mir kommt das alles sehr vertraut vor. Man denkt so ein bisschen an, weiß nicht, wie es dir ging, ich habe ein bisschen an Terrence Malick gedacht, so diese Art und Weise, wie das auch gedreht ist, wie die Bilder wirken. Und deswegen hat man so das Gefühl, ich habe doch sowas schon mal gesehen. Und das, glaube ich, war auch meine Review auf Letterboxd. So, man hat diese Story und diese emotionale Reise, diese Punchline, das hat man schon ein paar Mal gesehen. Das ist jetzt nichts Neues, aber es funktioniert halt und es ist immer wieder einfach, also auch hier, es gibt auch einen Erzähler, auch das ist eigentlich was, manche sagen ja auch, ein Film, der einen Erzähler braucht, der funktioniert nicht, das ist eigentlich schlechtes Erzählen, wenn man einen Erzähler nutzt, aber es macht hier ganz viel. Ich finde das immer furchtbar, ich finde Erzähler immer geil in Filmen, also meistens geil, manchmal ist es natürlich überflüssig, vielleicht in Train Dreams, manchmal haut der Erzähler dann auch Sachen raus, wo man denkt, okay, ich habe schon verstanden, ich bin ein mündiger Bürger, ich verstehe schon, was ihr mir hier erklären wollt. Manchmal erkläre ich das ein bisschen zu viel, aber das sind wirklich nur ganz, ganz kleine Minuspunkte in einem sonst wirklich tollen, tollen Film, der visuell wirklich begeistert, der emotional begeistert, der eine Schlusssequenz hat, die so mitreißend, so gut inszeniert ist, dass es einen eigentlich nur zu Tränen rühren kann, fand ich fantastisch. Also wie du sagst, wirklich sehr collageartig, wie Terrence Malick ja seine Filme auch gerne macht, aber trotzdem ein bisschen mehr Story drin, als man vielleicht bei einem Terrence Malick-Film hat. Auf jeden Fall geradliniger, auch durch den Erzähler. Ich glaube, das ist auch sowas, wenn du hier den Erzähler rausnimmst, dann bist du noch ein bisschen mehr in Richtung Terrence Malick unterwegs. Weil wie du sagst, an manchen Stellen ist er zwar ein bisschen repetitiv, da braucht es den Erzähler eigentlich nicht, aber was halt auch immer, was der Film für dich sehr gut macht, ist, wenn du einen Erzähler hast, dann ist ja auch die Wahl des Erzählers ganz wichtig. Und ich finde, ich habe nicht geguckt, wer das hier spricht, aber die Stimme auch von diesem Erzähler im Original zumindest, es wirkt wirklich so, als wenn man selber irgendwo an einem Lagerfeuer sitzt und jemand erzählt einem diese Geschichte von diesen Menschen und was dem widerfahren ist. Und weil das ist so eine ältere Stimme, die auch so was Warmes hat und so was Beruhigendes. Und ja, also das ist wie eine zusätzliche Komponente. Also ich finde es auch gut, weil man das oft, darüber redet man oft nicht. Also was auch ein Erzähler und die Wahl des Erzählers und wie der spricht und so, wie das auch nochmal, das ist wie ein Soundtrack auch für mich. Das macht ganz viel aus. Und das ist halt hier, ja, ich dachte zuerst, ich gucke einen Film, der mich so in eine warme Decke wickelt, ah, schön, draußen schneit's. Mhm. Und es tut er auch, aber er ist halt doch sehr, sehr emotional und er ist halt auch sehr relatable, glaube ich. Also das ist halt das, es geht hier um den Holzfäller im frühen Amerika, jetzt denkt man ja, keine Ahnung. Aber es sind so universelle Themen von, was treibt mich an im Leben, worum geht's im Leben, um Verlust, um Freude, um, also ganz universelle Sachen, die der Film jetzt auch nicht auf eine ganz crazy Art und Weise auftischt, aber alles zusammen, ja, ist einfach sehr menschlich und deswegen, glaube ich, kann da jeder was mit anfangen. Also was mich am meisten bewegt hat, war dieser Punkt von dieser Akzeptanz von dem Punkt im Leben, wo man ist und das jetzt zu akzeptieren, dass es so ist. Nicht aufzugeben und zu scheitern und zu verzweifeln, sondern das einfach zu akzeptieren, wie es jetzt ist und in der Situation einfach das draus machen, was man halt am besten machen kann, was man zur Verfügung hat. Das fand ich, also wie gesagt, diese Schlusssequenz, die bindet diesen ganzen Film nochmal zusammen. Und fand ich sehr, sehr bewegend, wie, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen, die den Film geguckt haben. Ja, ich glaube, das ist halt ein klassischer Film, der untergeht, oder? Also ich habe den auch nur mitbekommen, so hey, geiler Film, toller Film, auch so ein bisschen im Film-Reddit wurde der besprochen. Und ansonsten hätte ich den nämlich nicht groß mitbekommen. Ich hatte keine Werbung dafür gesehen. Der Trailer wurde mir nie irgendwo so reingespült, sondern das musste man dann schon bewusst gucken. Es ist, glaube ich, so ein klassischer Netflix-Film, den dann keiner mitbekommt und der dann einfach untergeht. Und in 10 Jahren gibt es wieder mal eine Liste, die 50 besten Sachen, die Netflix je gemacht hat. Und dann taucht sowas auf und Leute denken, hey, ach krass, kenne ich gar nicht, was ist das denn? Ja, also ich bin auch nur drauf gestoßen durch einen Kumpel von mir, der den sehr hoch bewertet hat. Und dann habe ich mir den auch angeguckt und ich habe keine Sekunde davon bereut. Eben, und ich glaube, so ein Film würde vielleicht im Kino seine Aufmerksamkeit mehr bekommen, habe ich einfach so die Vermutung. Ja. Weil dann würde man mehr darüber reden und so ist es einfach einer von vielen Filmen, die Netflix rausdrischt. Und es ist super, dass so ein Film gemacht werden kann. Das ist ja auch so ein bisschen dieses zweischneidige Schwert mit Netflix. Gleichzeitig tötet Netflix teilweise die Filmerfahrung, weil sie Kinos töten. Aber sie haben halt deswegen genug Geld, um so einen Film machen zu lassen. Das ist denen auch egal, ob den irgendwer guckt, ob der... Sie können dann, vielleicht machen sie bei irgendwelchen Awards dadurch mit. Ich glaube, der lief nämlich auch begrenzt in Kinos in Amerika dann. Ja, das ist so ekelhaft. Ich finde, das ist tatsächlich eine sehr, sehr ekelhafte Sache, die Netflix da macht. Ja. Zumal der CEO von Netflix ja auch immer wieder Sprüche raushaut, wo man sich denkt, so von wegen, Kino ist tot und Kino ist nicht benutzerfreundlich und niemand geht mehr ins Kino, keiner hat mehr Bock auf Kino. Und das finde ich eine absolute Frechheit, dass sie dann trotzdem das Medium Kino nutzen, um ihren Film irgendwelche Prestige-Awards zukommen zu lassen. Ja, als Marketing wollen sie das dann schon, ja. Genau, und das aber so dreist und so frech in eine Ecke schieben, könnte ich mich jetzt drüber aufregen, wie sonst was. Lenkt nur ab von diesem tollen Film, den man sich unbedingt anguckt. Also vor allem mit dem, was Netflix ja jetzt kaufen will, wird eventuell mit Warner Brothers. Ach. Ich glaube, die nächsten Jahre werden wir ganz viel haben, worüber wir uns aufregen können. Ich denke auch. Ja. Wenn dann irgendwann der vierte Dune nur noch direkt auf Netflix läuft und gar nicht mehr in den Kinos kommt. Wie kann man dann sowas zulassen? Um Gottes Willen. Ja. Vor allem, ich verstehe das Ganze ja nicht. Ich verstehe ja nicht, warum Netflix so gegen Kino ist. Ich meine, du kannst doch dem Kino eine 4- oder 5-wöchige Exklusivität deines Contents irgendwie zusprechen, dann läuft er in den Kinos. Netflix sammelt ja nur Geld davon ein. Ja. Die verlieren ja nichts. Und dann nach 5 Wochen kommt der Film dann auf die Plattform und da generieren sie dann wahrscheinlich wieder Geld. Also niemand wird sein Netflix-Abo kündigen, weil ein Film eine Woche später auf Netflix erscheint als im Kino. Nee, sondern eben, Leute, genau, die Bock haben. Das nicht, ne. Und um jetzt wieder die Kurve zu Avatar zu schlagen, die Leute haben ja Bock auf Kino. Das sieht man ja an den Einspielergebnissen jetzt von dem letzten Avatar-Film. Und das dann dem Publikum zu verweigern, finde ich schon echt eine dumme Sache. Ich meine, Disney hat es auch gelernt mit ihren Disney Plus. Alle Filme laufen sehr, sehr lange exklusiv im Kino, bevor sie dann auf Disney Plus kommen. Das haben sie nämlich gelernt, dass man nämlich doppelt Kohle kassieren kann, ja, indem man den Content erstmal im Kino auswertet und dann auf die Plattform bringt. Aber Netflix scheint das noch nicht gelernt zu haben. Nö, eben. Also das leider. Weiß noch nicht, ob diese Lektion noch kommt, weil sie halt auch, sie sind ja auch kein Unternehmen, was mit Kino angefangen hat, sondern sie haben mit Verleih angefangen, also einfach nur DVD-Verleih. Also für sie war das, sie haben da ja keine Connection zu. Für sie ist das ja nicht etwas, so haben wir es früher gemacht, sondern für sie ist es ja, nee, wir ja, sind ein modernes Tech-Unternehmen und wir sind, das ist alles Teil der Vergangenheit und das sind wir nicht. Wir stehen nicht für die Vergangenheit und ja, also ich weiß noch nicht, wie viele schwierig. CEOs da mitmischen bei Netflix, aber es sind ja schon einige. Und es ist Hauptsache, die Zahl wird höher und größer und schwarze Zahlen schreiben. Aber gut, ja, aber Trainings, schön, dass wir sicher, da beide aber, den auf der Liste hatten. Ja. Ich glaube auch, dass mein nächster Film auf deiner Liste ist. Okay. Ja, hau raus. Also ich meine, bis jetzt sind wir von der Reihenfolge, passt das ja alles gut. Ja, ne? Also es ist auf jeden Fall ein Musical. Okay. So im weiteren Sinne. Es ist nicht Wicked Part 2. Ich dachte kurz, sondern ja. Es ist Better Man. Ja, habe ich tatsächlich auch auf der Liste, habe ich aber tatsächlich sehr verspätet gesehen. Einfach, ich glaube, ich hatte Amazon Prime für eine Woche und da war der mit dabei und dann dachte ich, komm, den guckst jetzt mal, du hast gehört, der soll mal ein bisschen anders sein. Aber warum hat er dir gefallen? Genau aus den Gründen, die du gerade gesagt hast, quasi, er soll ein bisschen anders sein. Ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen. Leider einer meiner größten Regrets dieses Jahr, dass ich den nicht im Kino geguckt habe. Ich habe ihn dann erst, als er auf Blu-ray erschienen ist, vorbestellt und dann kam er und dann dachte ich mir, okay, dann setze ich mir jetzt mal hin und gucke mir mal 2 Stunden lang einen Affen, der Robbie Williams sein soll, an. Und holy fuck, ist dieser Film bewegend. Ja, also, oder nicht? Genau, vielleicht zur Grundprämisse, es ist eben wieder ein Music-Biopic. Das ist ein Genre, was ich wirklich vermeide, so gut es geht. Für mich ist das wirklich, kann ich nicht mehr sehen. Und dann hieß es aber überall, okay, dieser ist jetzt gut und das ist ein Music-Biopic über Robbie Williams, also keine für mich sympathische Person, keine für mich jetzt auch super interessante Person, um ehrlich zu sein. Es war jetzt nicht, wo ich dachte, ja, da will ich ja mal wissen, was da die Background-Story ist. Ja, und der Dreh- und Angelpunkt oder der Kniff, glaube ich, warum dann schon Leute aufmerksam wurden, war, Robbie Williams wird in diesem Film halt nur von einem computeranimierten Affen gespielt. Komplett, den ganzen Film durch. Und das eigentlich ist eigentlich die Grundprämisse. Ich glaube, das, wie man den Film pitcht. Ja, aber es funktioniert. Also ich dachte mir vorher nicht, okay, also es macht irgendwo schon Sinn, weil Robbie Williams ist wie ein Affe, der wild geworden ist und so. Aber es funktioniert einfach. Ja. Und dann, also das, ich glaube, der Regisseur ist auch derselbe wie von The Greatest Showman. Ja, Michael Gracie ist derselbe, glaube ich, ja. Michael, ja, okay. Ich bin nicht so gut mit Namen. Ich habe ihn mir aufgeschrieben, sonst wüsste ich es auch nicht. Ah, okay. Und fantastisch. Also allein die, also es wird natürlich immer wieder die Musik von Robbie Williams, wird natürlich als Musical-Nummer dann inszeniert. Und schon, ich glaube, das ist in den ersten 10 Minuten oder so, als dann viel von Robbie Williams läuft und er noch ein kleiner Babyaffe ist und er sich von seinem Vater verabschiedet, weil die Eltern sich trennen. Allein da sind mir schon die Tränen in die Augen gekommen. Und dann dachte ich mir, um Gottes Willen, dieser Film ist jetzt noch circa 2 Stunden lang. Da wird jemand. Wie viel Tränenflüssigkeit habe ich in mir, um diesen Film durchzustehen? Ja. Es war wirklich fantastisch. Und dann diese hervorragende, was ist es, Rock-DJ, glaube ich. Ja, ja. In der Mitte des Films. Also diese, das ist eine der besten Musical-Nummern, die, glaube ich, jemals inszeniert worden sind. Mhm. Vielleicht nur getoppt später von dem Film, über den wir auch sicherlich beide noch reden werden. Aber das war schon ein großes, großes Highlight dieses Jahr. Ja, also ich fand vor allem, wie du sagst, es funktioniert mit dem Affen. Man denkt am Anfang erstmal, keine Ahnung, schon, also so die ersten 5 Minuten dauert schon oder die ersten 10 auch, so das zu akzeptieren, aber man vergisst es wirklich irgendwann. Oder was heißt vergisst? Es ist einfach irgendwann, ist es einfach so, man akzeptiert es. Und sie, wie du sagst, du hast das so als selbstverständlich, glaube ich, kurz erwähnt, so dieses, ja, natürlich gibt es da tolle Musical-Nummern. Und genau das ist ja mein Problem mit dem Musical-Biopic, dass es oft, sind es immer dieselben Arten, wie sie diese Musik der jeweiligen Künstler einbauen. Es sind dann immer irgendwelche Montagen vom großen Aufstieg, damit kombiniert dann irgendwelche Songs, die gerade im Studio aufgenommen werden. Und das ist hier halt hier nicht einmal so, sondern alle, jede Musik bis auf ganz am Ende ein Stück, es ist halt ein richtiges Musical. Das ist nicht so dieses, ja wir unterbrechen, weil jetzt nimmt der Künstler Musik auf, sondern die Leute singen einfach diese Songs und sie nutzen sie halt an Stellen, wo sie emotional passen. Eben am Anfang, der Vater verlässt ihn, also hören wir viel, wo der Text einfach zu der Situation passt. Und dementsprechend will der Film aber auch von Anfang an, glaube ich, klar machen, und das ist, glaube ich, für mich auch ein entscheidender Pluspunkt, das hier ist nicht 100% die reale Welt und nicht das, wie es wirklich 100% passiert ist. Und ich glaube, das hilft ganz stark. Robbie Williams selber ist ja der Erzähler in dem Film von Anfang an. Und ich glaube, ganz am Anfang sagt er auch irgendwas, wo schon so ein bisschen klar ist, so, ich zeige euch jetzt so ein bisschen, was bei mir so passiert ist oder zumindest, wie es sich für mich angefühlt hat oder so. Also ganz von Anfang an wird klar gemacht, das ist jetzt nicht 100% alles so passiert. Das ist nicht 100% die objektive Wahrheit vor allem nicht, sondern das ist alles klar künstlerisch gefiltert. Und so sind auch alle Musiknummern, sind eben innerhalb der Welt und sind auch, verlassen teilweise komplett die Realität, sondern sind einfach wie Musikvideos im Grunde, also sind ganz abstrakt irgendwann an gewissen Stellen, ist er unter Wasser, schwimmt da rum, wird von Leuten angegriffen, also eben von Fans und Leuten, die alles Mögliche von ihm wollen. Das ist alles nicht mehr real. Und das unterstreicht der Affe zwar von Anfang an, aber der Film macht es auch auf allen anderen Ebenen. Und das fand ich halt das Gute daran, mal zu sagen, was kann man aus diesem Genre rausholen, wenn man eben auch wirklich mal sich darauf einlässt, nicht zu sagen, hey, und so war übrigens Freddie Mercury wirklich, was ja sowieso Schwachsinn ist. Aber eben, das hat man hier, glaube ich, gut gemacht, weil ich sehr skeptisch war. Robbie Williams selber ist der Erzähler. Robbie Williams ist ja auch Producer. Also er hat Einfluss auf diesen Film. Aber wenn der Film von Anfang an sagt, hey, ja, das ist so, und wir wollen euch auch gar nicht die Story 1:1 erzählen, sondern wir erzählen euch, wie sich wahrscheinlich das Leben von diesem Menschen angefühlt hat. Aber das heißt nicht, dass wir uns, dass wir alles erzählen, was wirklich so passiert ist. Und trotzdem, also auch so wie du es jetzt sagst, dass es natürlich künstlerisch sehr stilisiert alles ist und sehr auf einer emotionalen Ebene erzählt wird, finde ich trotzdem, dass das, um jetzt den Vergleich nochmal aufzugreifen mit Bohemian Rhapsody, damals mit Freddie Mercury, das ist ein Film, also Better Man ist ein Film, der sehr, sehr ehrlich ist. Also der auch wirklich die Schattenseiten und die dunklen Seiten und das Negative an Robbie Williams selber zeigt. Ja. Wo ich dann auch wirklich sehr begeistert war. Damals ähnlich wie Rocketman, der leider im Schatten von Bohemian Rhapsody untergegangen ist, das Biopic über Elton John, der auch wirklich in die Abgründe eingetaucht ist, was Bohemian Rhapsody größtenteils vermieden hat, bis auf kurze, ganz, ganz kurze Sequenzen, wo es so ein bisschen angedeutet worden ist. Und das fand ich an dem Film tatsächlich auch sehr erfrischend und sehr, sehr gut an Better Man jetzt. Dass er halt tatsächlich auch die dunklen Seiten von dem Ruhm und dem Fame und von Robbie Williams zeigt. Und kein produziertes Ding ist, um jemanden gut dastehen zu lassen. Ich habe gerade kurz, während du das beschrieben hast, habe ich gerade auch, um das zu unterstreichen, wie du sagst, dass der Film ehrlich ist und auch Robbie Williams kritisiert, und ich hatte es nicht mehr im Kopf und wollte es aber unbedingt Wort für Wort wiedergeben. Ich habe kurz das Skript gerade rausgesucht zum Film, und am Anfang haben wir, bevor der Film überhaupt losgeht, eben fängt Robbie Williams an zu erzählen und sagt schon von Anfang an Dinge über sich selber, die halt nicht positiv sind. Also es geht, das sind nur 2-3 Sätze, ich sage sie aber, wie sie sind. Good evening, you slags. No, good evening, folks. So who is Robbie Williams? Well, I've been called many things, narcissistic, punchable, shit-eating twat, but while I'm all those things, I want to show you how I really see myself. Und dieser Satz, der reicht mir. Und dadurch ist so viel eingeordnet in dem Film. Es wird klar gesagt, hey, das ist kein Heiliger, das ist kein toller, perfekter Mensch. Und der Film hat auch diverse Szenen, wo man sieht, dass er das nicht ist. Aber diese Einordnung am Anfang, und natürlich, weil er es selber auch noch liest oder halt sagt, alles, was danach kommt, wird dadurch informiert und wird dadurch auch, dadurch bin ich dann auch okay, wenn es Dinge gibt, die vielleicht auch ein bisschen geschönt sein könnten oder sowas, aber vorneweg mitgestellt, das ist kein toller Dude und es ist ihm auch selber bewusst, ja, dass er sehr, sehr flawed ist. Und dadurch, ja, hat es funktioniert eigentlich schon, dadurch schon. Ja, absolut. Und man geht sehr euphorisch aus diesem Film raus, fand ich. Ja, absolut. Nee, also wie du sagst, mehrere Sequenzen sind drin, die einfach richtig Spaß machen und die auch sehr gewagt sind für einen Mainstream-Film, weil das darf man nicht vergessen, dadurch, dass dieser Affe komplett animiert ist, ich glaube, es hat 100 Millionen Dollar allein gekostet, diesen Affen komplett zu animieren für den ganzen Film. Also es ist kein Film, der so billig ist, weil das ist halt einfach crazy teuer. Ich glaube, es ist Weta Digital, also die Leute, die für Planet der Affen tatsächlich, für die neueren Filme, die Affen animieren, was ja wirklich auf einem ganz hohen Level ist. Weta Digital ist, glaube ich, auch die Firma, die entstanden ist durch die Herr-der-Ringe-Filme oder halt bei der Herr-der-Ringe auch schon Sachen gemacht hat. Also es ist hier wirklich top-notch CGI-Level. Ja. Und deswegen, es ist kein kleiner Arthouse-Film. Der Film muss schon auch Geld verdienen. Und dann Sequenzen drin zu haben, also ich sag mal so, wo, also, ja, also. Also sehr viel Kokain, sehr viel Sex. Also es ist wirklich Sex, Drugs and Rock'n'Roll, dieser Film. Ja. Würde ich jetzt mal sagen, ohne Rock'n'Roll vielleicht Sex, Drugs and Pop. Ja, und auch Dinge, die einfach verstörend sind. Also halt im Sinne von, ich meine, das nehme ich jetzt einfach vorneweg. Das ist auch nur ein kurzer Moment, das ist jetzt nicht ein Spoiler für den Film. Aber Robin Williams sieht sich selber immer wieder im Publikum, sieht vergangene Versionen von sich selber, also auch Affen, die ihn judgen, die schlecht über ihn denken. Und irgendwann greift er seine eigenen Ebenbilder an und unter anderem auch die Kinderversion von sich selber. Und das ist schon einfach ganz schön hart. Das ist schon ein bisschen krass. Ja. Und das zu machen in einem Film, der doch schon, also am Ende vom Tag geht es um einen Popstar, der aus einer Boyband entstanden ist. Und sowas alles in so einen Film zu packen, finde ich schon recht mutig. Vor allem, weil ich mit The Greatest Showman jetzt nicht so viel anfangen kann. Und The Greatest Showman ja definitiv schon eher ein Familienfilm ist, ein Crowdpleaser, der historische Tatsachen noch sehr viel stärker verdreht hat, was den echten Barnaby oder wie er hieß, anging. Den Typen, den Hugh Jackman spielt. Der wird ja sehr geschönt dargestellt in Greatest Showman. Und hier hat er so gesagt, nö, ich kann auch ein bisschen anders. Und, ja, hat einfach funktioniert. Hat er wohl sehr gut erfolgreich geschafft, ja. Ja. Also, toller Film. Toll, macht auch richtig Spaß, muss man auch sagen. Es ist auch emotional, aber macht auch richtig Spaß. Also, es ist einfach ein Fun-Film, aus dem man euphorisiert geht, aus dem man das Gefühl hat, okay, man hat jetzt tatsächlich über den Künstler, weiß man jetzt mehr und hat eine andere Einsicht, als man die vorher über, oder eine andere Ansicht über den Künstler, als man den vorher hatte, würde ich jetzt mal behaupten. Absolut. Ja. Soll ich mal einen raushauen, der, ich nenne mal einen Film, wo ich glaube, der ist bei dir auch nicht in deiner Top 10 und dann können wir ihn auch schnell abhaken. Ich wollte ihn aber genannt haben, es ist auch nur in meinen Honorable Mentions, es ist auch nicht in meinen Favorites, aber ich fand ihn auch nicht schlecht und es ist vor allem von einem Filmemacher, den ich eigentlich schon immer auf dem Schirm habe, weil er definitiv immer interessante Sachen macht und deswegen schnell abgehakt, auch ein Netflix-Film und zwar Jay Kelly von Noah Baumbach. George Clooney spielt im Grunde sich selbst. Er spielt einfach einen Filmstar, der ja auf der ganzen Welt bekannt ist. Alle lieben ihn. Es ist auch sehr klar so ein Versatzding zu Cary Grant und solchen Leuten, denen George Clooney auch einfach ähnlich sieht. Und im Grunde geht es einfach darum, um den Hollywood-Star, der irgendwie sich selber damit abfinden muss, dass er vielleicht an manchen Punkten seines Lebens Relevanz verliert, dass er auch Dinge bereuen muss, die er in seinem Leben nicht getan hat, weil er nicht da war, nicht präsent war. Und also in dem Sinne eine sehr klassische Basic Story, aber war gut inszeniert. Das Opening ist extrem stark. Diese Opening-Sequenz würde ich empfehlen, die einfach zu gucken. Diese ersten 2-3 Minuten sind sehr, sehr toll gemacht. Und das ist auch so ein guter Film, den kann man gut weggucken, finde ich einfach. Das ist, der tut einem nicht weh, der tut niemandem weh, macht aber schon auch Spaß. Ich kann da leider recht wenig sagen, weil ich den Film wirklich nicht gesehen habe. Ja, es ist auch nichts, was man gesehen haben muss in dem Sinne. Ich hatte ihn auf meiner Liste, weil eben, und jetzt ist eigentlich der entscheidende Pluspunkt an dem Film, Adam Sandler hier mal wieder sagt, hey, ich bin Schauspieler. Das macht er jetzt immer öfter. Es hat, glaube ich, irgendwie so mit Uncut Gems hat sich jetzt so eine neue Ära geöffnet, dass er jetzt regelmäßiger zeigt, dass er Schauspieler ist. Und das ist er hier auch. Er ist der Manager von Jay Kelly, also von George Clooneys Figur. Und Adam Sandler ist großartig in dem Film. Absolut fantastisch, wie er das spielt. Deswegen, wenn man sich mal einen Film angucken will, der auch eine gewisse Metaebene hat, weil, wie gesagt, George Clooney spielt ein Stück weit sich selbst. Ist schon ein netter kleiner Film, den man mal, gerade weil er auf Netflix ist, den kann man gut mal so im Nachmittag weggucken, den Film, ohne dass man da irgendwie, der fordert einen nicht hart, der am Ende sagt ja nicht irgendwie, denk mal über dein ganzes Leben nach. Aber er macht trotzdem Spaß. Also Noah Baumbach kann mehr, aber schlecht ist das auch nicht gewesen. Das ist ja der zweite George Clooney-Film dieses Jahr, oder? Es gab doch noch den, wie hieß denn der George Clooney-Film mit Brad Pitt zusammen? Ist das diese, ja, ich weiß, das ist dieser Apple-TV-Film, ne? Den meinst du? War der dieses Jahr? Keine Ahnung. Irgendwas mit Wolves, kann das sein? Komisch, ne? Irgendwie. Ja. Ich habe ihn auch nicht gesehen, ich hätte ihn gern gesehen, weil ich großer, weil die beiden, glaube ich, haben eine geile Chemie zusammen, aber irgendwie. Ja. Nee, aber habe ich auch nicht gesehen. Aber Jay Kelly, sehenswert, habe ich tatsächlich dieses Jahr nicht geschafft. Nee, also wie gesagt, war jetzt auch nicht super gravierend, aber kann, also guck ihn dir mal an, weil es, glaube ich, macht schon auch Spaß, gerade wenn man selber Filme mag. Eben ist diese Meta-Ebene, dass es um einen Filmstar geht. Und ja, dementsprechend ist schon ganz nett. Ich würde im Anschluss direkt gleich meine Nummer 8 raushauen. Ja, mach das. Die vielleicht auch ein bisschen Meta ist, weil es, glaube ich, ein recht persönliches Projekt war. Okay. Und zwar geht es um A Real Pain von und mit Jesse Eisenberg. Ja. Und Kieran Culkin, glaube ich, heißt er. Schauspieler, der auch den Oscar dann als bester Nebendarsteller für die Rolle in A Real Pain bekommen hat. Den habe ich jetzt gestern Vormittag habe ich ihn nachgeholt, um ihn auch gesehen zu haben. Der ist ja bei uns in Deutschland dann erst 25 erschienen. Genau. Was ein toller, persönlicher, kleiner Film. Also wirklich, ich weiß nicht, hast du ihn gesehen? Ich habe ihn sogar im Kino gesehen im Januar. Der kam im Januar heraus, und also letztes Jahr. Und hatte auch gewisse Erwartungen, weil ich auch gehört hatte, sehr gut. Ich glaube, Jesse Eisenberg ist auch die Regie, ne? Ist das nicht das Besondere? Genau. Drehbuch, Hauptdarsteller, Regie. Ja, und das allein fand ich schon interessant. Okay, mal gucken. Und finde beide Darsteller gut. Er ist nicht in meiner Favorite-Liste, aber er ist auch nicht, also ich fand ihn nicht schlecht oder sowas, aber ich glaube, ich habe irgendwie, war der Hype so groß und so, dass ich irgendwie, glaube ich, noch mehr erwartet habe. Aber das ist immer doof, das zu sagen, weil der Film macht nichts falsch oder sowas. Also ich finde den auch gut. Ja. Ich weiß nur einfach nicht, irgendwie hat er bei mir nicht ganz so nachgehallt. Und ich glaube aber, das ist ein Film, der eigentlich das Potenzial haben sollte, nachzuhallen. Und ich glaube, das tut er auch bei vielen Leuten. Bei mir hat das einfach aus irgendeinem Grund nicht gemacht. Bei mir tatsächlich, also ich weiß nicht, ob ich den vielleicht zur rechten Zeit gesehen habe, weil ich so weg von diesem Hype war. Anfang des Jahres, glaube ich, ist der ins Kino gekommen. Ja. Wo er auch bei den Oscars dann irgendwie eine Rolle gespielt hat. Und ich habe den eben jetzt gestern Vormittag geguckt und war so weg von diesem überhypten Zeug und habe den recht unaufgeregt geguckt und fand ihn tatsächlich sehr, sehr bewegend. Ich weiß nicht, ob du oder ich die Inhaltsangabe machen möchte. Ich glaube, du kannst es ein bisschen besser immer. Gut, es ist halt lange her, ne? Also ich weiß nur noch, es sind halt zwei Brüder, oder sind, nee, sind es Cousins, oder wie war das? Cousins, genau, die sehr Cousins. Nah aneinander geboren sind, weil die Väter sind Brüder und ja. Ja, und diese ja, sind beides Amerikaner, aber treffen sich dann in Polen für eine kleine Reise, eine kleine Rundreise mit einer Reisegruppe auch. Und ich weiß auch nicht mal, warum, was dazu führt, dass sie das überhaupt machen. Also es geht darum, diese beiden Cousins machen diese Heritage-Tour. Genau, das ist in es, ja. In Polen, sind beide Juden und die Großmutter ist gestorben. Ah, ja. Und einer der Cousins, der gespielt ist von Kieran Culkin, der halt sehr viel Charme hat, sehr offen ist, sehr extrovertiert ist, und der andere Cousin, gespielt von Jesse Eisenberg, der ziemlich introvertiert ist, der auch Familie und Kind hat zu Hause in New York, und sie wollen eben nach Polen gehen, weil die Großmutter aus Polen kam und da eben den Holocaust überlebt hat, und deswegen wollen sie so ein bisschen über ihre Wurzeln lernen. Ja. Und ich fand den Film tatsächlich sehr, sehr, sehr bewegend, auch berührend. Es gibt dann einfach, weil die beiden eben nicht nur ihre Wurzeln erkunden, sondern auch die Beziehung zueinander. Die sind quasi aufgewachsen wie Brüder, weil sie irgendwie nur 3 Wochen Unterschied haben von der Geburt her. Deswegen sind die beiden aufgewachsen wie Brüder, aber sind komplett unterschiedlich. Also Kieran Culkin ist so dieser outgoing Typ, der aber immer noch im Keller der Mutter wohnt und da irgendwie jeden Tag Gras raucht. Und Jesse Eisenberg ist er verkauft, glaube ich, Werbung oder was, Werbebanner auf irgendwelchen Webseiten Ja. und hat eine Frau und ein Kind und wohnt in New York und hat sein Leben sehr, sehr geordnet und aussortiert und anderes eher chaotisch. Und diese Suche nach den Wurzeln endet dann tatsächlich so, dass die beiden sich halt mit sich selber auseinandersetzen. Das fand ich sehr, sehr gut. Der eine will mehr wie der andere sein und der andere will so sein wie der andere. Also es ist ein sehr, sehr, weiß ich nicht, sehr bewegender Film, der auch sehr lustig ist, aber auch seine wirklich tiefen und traurigen Momente hat. Ich glaube, die Szene, die mich am meisten bewegt hat, ist tatsächlich, als sie dann, durch das, dass sie eben so eine jüdische Heritage-Tour durch Polen buchen, ist es natürlich unverweigerlich, dass sie irgendwann dann auch ein Konzentrationslager besuchen. Und diese Szene war so geschmackvoll und so, ich weiß nicht, so, es hat sich so richtig angefühlt. Ich meine, ich glaube, du warst auch schon mal in einem KZ und mit der Schule wahrscheinlich, ne? Ja. Und es ist eine ganz gewisse Stimmung, wenn man da hinkommt. Ja. Dieses Tiefe, dieses Dunkle, wo dieses erste Mal wirklich begreifen, wie furchtbar diese Zeit war, wie furchtbar diese Schicksale waren, die hier Tausende, Hunderttausende, Millionen von Menschen erlitten haben. Und da ist der Film vorher sehr, sehr lustig und dann kommt diese Szene und die reißt einen so auf den Boden der Tatsachen zurück. Und das hat mich tatsächlich mal wieder sehr bewegt und deswegen ist er auch in meiner Top 10 dieses Jahr gelandet, weil das wenige Filme schaffen, ohne jetzt wirklich plakative Momente irgendwie rauszuhauen, wie jetzt, weiß ich nicht, Schindlers Liste oder sowas zum Beispiel, wo du das wirklich siehst, was alles passiert, sondern einfach nur dieses Zeigen des Schauplatzes Ja. und was das zu Menschen gemacht hat. Deswegen, ich fand den wirklich ab diesem Punkt noch mehr bewegend, als ich ihn vorher fand. Also vorher war er witzig und charmant und lustig. Und danach geht er dann so ein bisschen ans Eingemachte. Verliert sein wird es natürlich nicht, aber trotzdem eine sehr, sehr tolle Szene, eine tolle Sequenz, die mich halt wirklich bewegt hat, Ja. Ja, würde ich jetzt absolut. Also sagen. ich finde es auch, was sie da gut einfangen, ist diese, ich glaube, es wird auch viel in Totalen erzählt innerhalb dieser Sequenz, wenn ich mich richtig erinnere. Und es ist ja auch sehr, also diese Ruhe, die das hat, und das ist ja auch so, wenn man in so ein ehemaliges KZ geht, weil es ist ja ganz viel, es ist ja fast nichts mehr da. Es ist ja das meiste ist ja immer weggerissen, ist weg. Und du siehst eigentlich oft nur so leere, karge Felder, Flächen, was auch immer. Du hast noch so Reste von gewissen Gebäuden, die halt noch da sind. Aber es ist alles so ruhig und das ist immer kontrastiert, dass du halt in deinem Kopf her weißt, hier war auf alles andere als ruhig war das hier. Hier war, alles war laut, Schreie, was auch immer. Eben die Maschinerie des Todes, die da den ganzen Tag lief. Und das zeigt der Film, vermittelt gut, wie das sich für einen selber anfühlt, wenn man dort ist. Absolut. Und vielleicht noch zum Aber Kontrast, ja? ich wollte doch sagen, aber das ist natürlich nicht der ganze Film. Also das ist auch ein Punkt, den der Film macht, dass dieses Zurückblicken auf diese entsetzlichen Schrecken, die die Menschen dadurch leben mussten damals, dass es einen nicht definieren darf. Und das fand ich eine mega starke Botschaft, die der Film halt wirklich auch toll rübergebracht hat. Ja. Das wollte ich nur nochmal sagen. Also es ist nicht, dieser Film ist nicht auf Leiden und Entsetzen ausgelegt, sondern der Film ist tatsächlich auf eine positive Einstellung des Lebens gegenüber, glaube ich, Ja. Ja, und vielleicht noch ausgelegt. zum Titel ganz kurz. Der Humor des Films ist ja auch, also Kieran Culkins Figur geht einem ja auch auf den Sack. Also es ist ja schon Ja. auch jemand, der sehr, wie du sagst, er ist sehr extrovertiert. Aber er ist auch so jemand, der fordert gerne seine Umgebung heraus. Und das kann Ja. auch manchmal, also ich kenne auch solche Menschen und manchmal denke ich mir so, boah, jetzt ist auch mal gut, ne? Und natürlich hat das Ja. alles Beweggründe, warum er so ist und warum auch die Dynamik zwischen den beiden so ist und sich auch sehr echt anfühlt. Aber das muss man Ja. vielleicht schon dazu wissen, der Humor kommt manchmal auch dadurch, dass es ein bisschen Fremdscham ist. Also dass man wirklich sich manchmal denkt, boah, hör einfach auf jetzt. Was ist Ja. unangenehm? Und Also man steckt oft in Jesse Eisenbergs Schuhen, ja. der da eben den Zurückhaltenderen. Und ich glaube, Kieran Culkins Charakter beschreibt ein Zitat aus dem Film, das mir wirklich hängen geblieben ist. Da sagt Jesse Eisenberg zu ihm, sie sind mal wieder auf irgendeinem Dach und kiffen. Und dann sagt Jesse Eisenberg zu Kieran Culkins Charakter eben, I really wish I would know how it feels like to go in a room and charm everyone. But you go in a room, charm everyone and then shit on everything that is in there. Ja. Und ich glaube, das fasst den Charakter sehr, sehr gut zusammen. Ja. Ja, absolut. Wix ist auch kein schlechter Film. Er blieb mir nur nicht so hängen. Einfach. Weiß auch nicht, warum genau. Naja. Ja, wir haben so viel noch. Wir sind jetzt schon bei 40 Minuten. Das wird schon wieder ein Monster von Folge. Ich würde noch zwei Sachen einfach mal kurz nennen. Und vielleicht hast du was beizusteuern, vielleicht auch nicht. Aber ich fand sie beide gut, aber man braucht jetzt auch nicht ewig lang drüber reden. Im einen Fall, weil ich eine Folge drüber gemacht habe, also habe ich zumindest nicht viel Neues zu erzählen. Und den anderen will ich einfach genannt haben, weil es so ein klassischer Film ist, den haben viele nicht gesehen. Und das ist auch eher was Kleines und schlägt aber in eine Kerbe, in eine kleine Obsession, die ich entwickelt habe. Und ja, also zum einen möchte ich kurz Hundreds of Beavers nennen natürlich. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn auch auf meiner Honorable Mentions Liste stehen. Ja, also ich habe eine Folge dazu gemacht, kann man sich anhören. Ist ein ganz, ganz weirder Low-Budget-Film, der, ja, also wirklich, wo man sagt, Leute, nehmen alle ihre Kreativität und ihre Ideen und ihr kleines Budget, schmeißen alles an die Wand und gucken, was davon kleben bleibt. Und also, der ist dumm, aber macht einfach richtig Spaß. Und deswegen wollte ich ihn nochmal kurz erwähnt haben. Gut gesagt. Und den anderen, weiß ich aber nicht, ob du den gesehen hast, und zwar The Mastermind von Kelly Reichardt. Ja, also ich habe die Hälfte von dem Film gesehen, auf einer Zugfahrt am Handy. Ja. Und ich bin leider kein großer am Handy Filme angucken Fan auf einer Zugfahrt. Also ich kann jetzt nicht viel zu sagen, weil ich nur die Hälfte gesehen habe, aber bitte erläuter mal. Also ist auch ein ganz kleiner, ruhiger Film, was man jetzt nicht denkt, wenn ich erzähle, worum es geht. Und zwar, Josh O'Connor spielt die Hauptrolle und Josh O'Connor kennt man vielleicht, wenn man Challengers gesehen hat. Und seit Challengers bin ich obsessed mit diesem Menschen. Ich finde es ein unfassbar guter Darsteller, einer der besten neuen jungen Darsteller, die wir haben. Und gibt mir auch so ein bisschen eine Abwechslung, weil ich, ja, irgendwie haben wir gefühlt momentan nur so 4, 5, in Anführungszeichen, junge Darsteller. Und es ist dann immer Timothée Chalamet und Robert Pattinson, die ich beide großartig finde, aber ich brauche auch mal die Abwechslung. Also Paul Mescal würde ich auch noch nicht sagen. Genau, der ist da auch, genau, der wird auch gerade sehr gepusht. Seit After Sun ist der eben auch in Gladiator 2 gewesen und so. Und Josh Connor ist da irgendwie so was, ich finde Josh Connor ist so was Erfrischendes, weil er wirklich nicht wie ein Hollywood-Darsteller wirkt. Paul Mescal hat das auch nicht unbedingt, aber er wird jetzt so teilweise in diese Richtung besetzt. Und Josh Connor wirkt halt wirklich wie Gladiator 2, oder? Ja, Gladiator 2 ist halt völlig, also ich habe die nicht gesehen, aber ja, ich auch nicht. Was auch immer das soll. Und Josh O'Connor, ja, keine Ahnung, seit Challengers, der spielte auch sehr einen Typus, muss man sagen, aktuell. Er ist ja auch im neuen Knives Out von Rian Johnson, ist er mit der Hauptdarsteller. Und er spielt sehr, eigentlich sehr immer eine Figur, er spielt immer Charaktere, die irgendwie in der Bredouille sind, die Scheiße bauen und sich da irgendwie rauslavieren müssen. Aber er spielt es immer mit einer anderen Nuance und er hat immer einen Charme für sich in seiner Figur, dass man nicht anders kann, als mit ihm zu leiden oder sich für ihn zu freuen oder zu hoffen, dass er es schafft, auch wenn er nicht immer positive Figuren spielt. Also auch in Challengers ist er sehr klar, jetzt nicht unbedingt ein netter Dude unbedingt, aber hier bei The Mastermind spielt er einen Kunstdieb. Ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt es spielt, aber ja, also ist jetzt nicht New York oder sowas, aber in seinem lokalen Museum testet er von Anfang an so ein bisschen aus, hey, wie sind hier die Sicherheitsvorkehrungen? Die sind sehr gering, das ist alles sehr schludrig. Und das ist und jetzt denkt man, ah, Kunstdieb, krass, okay, ist das so ein Thriller, Actionfilm, was auch immer. Der Film ist extrem relaxed und entspannt, gemessen daran, worum er geht. Und ich habe ihn mir primär angeguckt, weil ich einen der letzten Filme von Kelly Reichardt sehr gut fand, First Cow. Haben wir, glaube ich, damals auch kurz besprochen. In einer der Jahresrückblicke, weil da ging es einfach nur um, war auch irgendwie frühes Amerika, wo ja, irgendwer hat die erste Kuh, das heißt, er hat Zugang zu Milch und dann ging es um Leute, die von dieser Kuh die Milch nachts klauen, um eben Gebäck zu machen. Und das war ein komplett relaxter, entspannter Film. Und Kelly Reichardt ist da irgendwie so ein bisschen Meister drin, das zu machen. Und so ist es hier eben auch. Es geht zwar um Kunstdiebstahl, aber ja, Josh O'Connors Figur ist einfach, ja, klassisches, gutes, altes deutsches Wort, ein Taugenichts. Einfach so jemand, wo du sagst, ja, oh Mann, wirklich, dass du dein Leben nicht anders auf die Reihe kriegst. Du hast doch genug Verantwortung, genug Dinge, die du irgendwie geschissen kriegen musst. Muss das jetzt sein? Und gleichzeitig leidet man aber mit ihm, weil natürlich gehen Sachen schief bei diesem Kunstraub. Und trotzdem wird der Film aber nie crazy aufregend. Es ist nie so, dass du das Gefühl hast, ach du Scheiße, ich bohre schon meine Fingernägel in die Couch und so. Nee, der Film ist trotzdem extrem entspannt und ich wollte ihn einfach kurz nennen, weil das ungewöhnlich ist und man sowas einfach nicht so oft sieht. Und vor allem ist ein Film, ist, ich glaube, er ist ein Mubi-Release, also auf dem Streaming-Dienst Mubi könnt ihr den gucken. Sicher auch sonst überall on demand. Und das ist ein kleiner Film und der wird nicht vielen Leuten auffallen und ich finde, das ist auch teilweise die Idee dieses Podcasts, ja, Leuten Filme zu nennen, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, weil man nicht auf jeder Plakatwand davon hört. Weißt du, an was mich der Vibe von dem Film so ein bisschen erinnert hat? Mhm. Also allein durch dieses, weiß nicht, 70er-Jahres-Setting vielleicht? Ja, genau. Ja. Aber ich fand, die Ästhetik und der Vibe war sehr, sehr ähnlich zu The Holdovers. Den habe ich immer noch nicht gesehen. Der ist auf meiner Liste schon lange. Du hast den noch nicht gesehen? Ich weiß, ich will den auch schon ganz lange gucken. Ja. Ich habe den hier auch schon liegen, aber leider nur in der deutschen Synchro. Und ich will ihn nicht in der deutschen Synchro gucken. Und deswegen warte ich noch. Aber ja, ist... Verstehe ich sofort aufgrund dessen, wie ich zumindest The Holdovers visuell im Kopf habe. Ja, also bin ich gespannt auf deine Wertung, wenn du den geguckt hast. Das ist auf jeden Fall ein neuer Weihnachtsklassiker. Ja. Aber wir reden ja über Filme, die dieses Jahr erschienen sind. Der war letztes Jahr, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Das war letztes Jahr. Ja, deswegen. Aber vom Vibe her fand ich tatsächlich sehr dieses 70er Jahre. Auch die Optik war sehr The Holdovers. Ja. Und auch auf dieses jeden Fall. Unaufgeregte, dieses Dinge auf sich zukommen lassen und die passieren halt dann. War sehr The Holdovers, aber ja, wie gesagt, ich habe den Mastermind ja nur zur Hälfte gesehen. Mhm. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob es irgendwie noch ein eskalatives Ende gab oder so. Muss man sich angucken dafür, ja. Ja, hilft nichts. Aber ja, du hast was mit deiner Nummer 7, dadurch, das war ja jetzt alles nicht auf deiner Liste. Also meine Nummer 7 ist ein deutscher Film, okay. Den wahrscheinlich nur eine Handvoll Menschen irgendwie gesehen hat. Ich habe den tatsächlich vor 2 Jahren schon gesehen. Oha. Auf der Filmkunstmesse in Leipzig damals. War es vor 2 Jahren oder vor... Also jetzt 2 Jahre, ist ja schon 26. Auf jeden Fall heißt der Film, das ist ein, wie gesagt, deutscher Film. Er heißt Mit der Faust in die Welt schlagen. Englischer Titel ist Punching the World. Wie ich festgestellt habe, trifft es auch ganz gut. Mhm. Es ist ein Film, der spielt Ostdeutschland nach der Wende in den Nullerjahren. Es geht um eine Familie, Vater, Mutter und die 2 Söhne. Einer davon heißt Tobi, vielleicht habe ich deswegen auch sehr related mit dem Film. Ja. der Vater versucht, also hat einen Job und versucht ein Haus zu bauen, aber in dieser Tristesse des von Ostdeutschland, die da manchmal ländlich irgendwie sein kann und trifft dann mehrere Fehlentscheidungen und das Familienleben, das Eheleben zerbricht und die 2 Söhne sind da irgendwie so mittendrin gefangen und werden dann leider aufgefangen von rechtsradikalen Vollidioten, die da halt in der Gegend sind und junge Menschen für sich rekrutieren. Super aktueller Film. Ja. Immer gespielt. Ich glaube, man kann vom dritten Akt halten, was man möchte. Da endet dann nochmal ein bisschen stark die Richtung. Es gibt einen Zeitsprung. Aber nichtsdestotrotz ist das ein Film, den man, glaube ich, vor allem aktuell mal gesehen haben sollte, falls man die Möglichkeit hat, ihn zu sehen. Wirklich toll gespielt, toll inszeniert. Wie gesagt, was man vom dritten Akt hält, kann man dann für sich selber entscheiden. Aber es ist auf jeden Fall ein tolles, eine tolle, toll inszenierte Geschichte von ostdeutscher Verzweiflung in den Nullerjahren, Verarmung, Jobknappheit, Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit vielleicht auch von jungen Menschen und dann das relativ platte Bereitstellen von Lösungen von Nazis, die dann solche Leute auffangen, die halt nach unten fallen. Ja. Also ein sehr bewegender Film über Wut, Einsamkeit, Verzweiflung, würde ich fast sagen. Der erinnert mich die ganze Zeit ein bisschen an einen anderen Film. Oh, wie hieß denn der? Aber ich glaube, da ging es um eine Frau, die auch in diese Neonazi-Szene gerät. Das ist ein paar Jahre her. Helden. Ja, kann das sein? Ich hatte auch sowas im Kopf, aber ich weiß nicht mehr genau. Ja, vielleicht der Titel klingt richtig. Ja, habe ich gar nicht im Schirm. Ich wusste nicht mal, was es ist. Siehst du, der Arthouse-Tobi hat zugeschlagen. Ja, ich musste einen in die Liste packen. Einer muss rein. Also es kommt noch einer, aber der ist ein bisschen populärer. Aber das war der eine, wo ich wusste, dass den, glaube ich, die wenigsten gesehen haben. Ja, ja. Nee, bin ich auch mal froh drum. Weil gerade, das habe ich zu dir neulich mal gesagt, als wir uns gesehen haben, gerade deutschen Film kriege ich einfach wirklich nur noch sehr wenig mit. Weil, also nur noch so ein bisschen die Größe. Und klar, man kriegt mit, dass es einen neuen Stromberg-Film gibt oder sowas. Aber halt alles in Richtung Arthouse, in Richtung kleinerer Film. Da ist natürlich auch wenig Werbebudget, wenig Marketingbudget. Und dann ganz, ganz kleine kommt es wirklich darauf an, ob man, Glück gesagt, das komplette Kinoprogramm jede Woche durchgeht und guckt, ob da irgendwas läuft oder irgendwo in einem Arthouse-Kino einen Kinostart hat. Ja. Und da fehlt mir manchmal wirklich der Überblick. Das kriege ich nicht mehr mit. Ich bin ja eh schon gespannt, ob ein anderer deutscher Film das auf deine Liste geschafft hat, der vielleicht auch eher einen kleineren Start hatte. Mhm, weil auf meine hat es nicht geschafft. Ich habe aber gesehen, du hast ihn gesehen und ziemlich gut gefunden, glaube ich. Oh, hä? Jetzt, ich gucke meine Liste an. Also ich kann dir sagen, dass da kein deutscher Film drauf ist. Jetzt frage ich mich, was du... Kein einziger? Nein, nicht, dass ich wüsste. Okay. Ich dachte, okay, okay. Also den Film, auf den ich angespielt habe, der ist jetzt der neue Christian Petzold-Film. Also Petzold an sich finde ich gut, aber ich habe seinen neuen Film nicht gesehen. Ich weiß nicht mal mehr den Titel, um ehrlich zu sein. Hast du Miroirs Nummer 3 nicht gesehen? Nein. Nicht gesehen, nicht mal, also doch, ich habe, glaube ich, mitbekommen, dass er rausgekommen ist, weil ich Petzold schon so ein bisschen auf dem Schirm habe, aber Petzold, ich mag auch nicht alles von ihm. Es gibt einzelne Sachen, die mag ich sehr, sehr gern und es gab aber auch Filme von ihm, die haben mich gar nicht abgeholt. Keine Ahnung, es ist so, ist so ein bisschen gemischt bei mir mit Petzold. Ah, okay, ich dachte, ich habe gesehen, dass du ihn gesehen hast auf Letterboxd, aber dann habe ich wahrscheinlich vertan. Nee, ich glaube nicht. Also ich fand Phoenix damals sehr gut, ich gucke gerade nochmal nach, was er alles gemacht hat und Phoenix fand ich natürlich sehr toll. Undine war großartig, aber zum Beispiel Transit war, glaube ich, auch sehr gefeiert und Transit habe ich nicht so ganz gefühlt. Irgendwie konnte ich mich Transit, war der auch mit Franz Rogowski? Ja, ja, genau. Also den hat er ja irgendwie mehrmals jetzt schon gehabt und irgendwas war an Transit war irgendwie, der war fast schon wie so Lynch-mäßig, so ich einfach mit, ich konnte nicht in diesen Film reinfinden, in diese Welt. Das war das, wo er dann in Spanien ist und da irgendwie deportiert wird oder sowas, ne? Ja, ja, ich weiß nicht, ob es Spanien war oder Frankreich. War es Frankreich vielleicht? Ja, irgendwie sowas. Und es war, also rein vom Setting her, total interessant, aber irgendwas war so alienmäßig an dem Film. Irgendwas hat mich emotional null connecten lassen. Deswegen, Petzold ist für mich immer so ein, ich weiß immer nicht, worauf es hinausläuft für mich. Was schade, ich hätte jetzt gern gewusst, was du über Miroirs Nummer 3 denkst. Ja. Ich fand es, also nur, das ist wirklich, der hat es nicht in meine Top 10 geschafft, nicht mal meine Honorable Mentions, ich dachte nur irgendwie, dass du den eben gesehen hast und gut bewertet hast, deswegen habe ich mich da auch. Hey, wir haben wieder mit Paula Bär, eine der besten deutschen Schauspielerinnen, die wir haben, also würde Sinn machen, Matthias Brandt auch nicht schlecht, aber also ich muss sagen, Christian Petzold schmeißt da so einen Knochen hin, wo sehr, sehr wenig Fleisch dran ist. Also ein bisschen mehr hätte ich mir schon gewünscht. Aber können wir mal wann anders drüber sprechen, wenn du den Film dann auch gesehen hast, glaube ich, dann macht es mehr Sinn. Ja, okay. Gut, das heißt, das war deine 7 mit der Faust in die Welt schlagen. Mhm. Ich hau mal was raus. Vielleicht landet das weiter oben auf deiner Liste oder ist es auch gar nicht drauf. Aber wie wär's denn mit Die My Love? Hast du den gesehen? Oh, den habe ich gesehen, ja. Ja, was hast du denn davon gehalten? Ja, also toll gespielt, toll gemacht. Robert Pattinson und Jennifer Lawrence spielen sich mal wieder die Seele aus dem Leib. Vor allem Jennifer Lawrence, die in dem Film, glaube ich, Wochenbettdepression hat. Genau, also so eine. Es gibt ja viele Varianten davon und sie hat so eine, dass sie nicht so richtig connected mit ihrer Figur als Mutter. Ja, erklär du mal, weil das ist so eine abstrakte Handlung. Ich glaube, das kannst du besser als ich. Ja, also es ist halt der neue Film von Lynn Ramsey. Und diese Regisseurin habe ich einfach krass auf dem Schirm, weil sie sehr weirde und anspruchsvolle Sachen macht, die auch manchmal sehr hart sind. Also We Need to Talk About Kevin war ja ein sehr harter, krasser Film von ihr. Und dann hatte sie mit Joaquin Phoenix einen gemacht, der irgendwie zwei verschiedene Titel hat, je nachdem, ich glaube, A Beautiful Day heißt er, ich weiß nicht, ob er in Deutschland A Beautiful Day hieß oder bei uns hieß er anders. Weiß ich gerade nicht mehr, aber seitdem habe ich einfach auf dem Schirm und dachte mir, okay, merke ich mal, wenn die was macht. Und dann hieß es eben, okay, macht einen neuen Film mit Robert Pattinson. Da bin ich ja dann eh schon abgeholt. Und Jennifer Lawrence ist ja jetzt auch niemand, wo man sagt, oh, das bereue ich, wenn ich einen Jennifer Lawrence-Film sehe. In der Regel ja nicht. Ja. Und der Trailer war super weird und artsy. Und ich dachte mir, okay, also im Trailer sieht man einfach Robert Pattinson und Jennifer Lawrence krabbeln wie zwei Tiger im hohen Gras aufeinander zu. Und du denkst einfach nur, was ist los hier? Also Arthouse at its best. Und dann dachte ich mir, okay, ja, gebe ich mir mal. Und ist ein Film, der, also wie du schon sagst, es geht eben um dieses, ja, eben, ich weiß, eben heißt es Wöchnendepression, also Jennifer Lawrence, junge Mutter, hat ein Kind bekommen, das Kind ist, keine Ahnung, zu Beginn des Films wahrscheinlich 3-4 Monate alt oder so gefühlt. Und ja, genau, sie mit ihrem Ehemann Robert Pattinson spielt ihn, ziehen aufs Land raus, auf ein, in so ein, ja, altes Haus seiner Familie. Und im Grunde geht es darum, so dieses, diese junge Familie, die da so sich versucht einzuleben. Aber die beiden sind miteinander dann irgendwann sehr, sehr toxisch und sehr, sehr irre. Ja. Und wie du sagst, sie spielen sich die Seele aus dem Leib. Also es gibt mehrere Sequenzen, die einfach wirklich crazy sind und unangenehm auch. Ja. Und der Film hat auch, finde ich, nicht so einen klaren Punkt, auf den er hinaus will. Mhm. Aber was er halt schon hat, und das ist, glaube ich, was im Trailer oder auch aufgrund der Beschreibung nicht klar wird, er hat einen ganz weirden, auch teilweise bitterbösen Humor. Also der Film ist manchmal ja auch witzig, in ja, dem, wie böse und fies er ist, wie die auch miteinander umgehen. Genau. Irgendwann schleppt Robert Pattinson einen Hund an und sie hat gar keinen Bock darauf, dass er einen Hund anschleppt und kümmert sich auch um diesen Hund dann natürlich null. Und wenn er dann ja, irgendwann nach Hause kommt, mal von seinen langen Arbeitstagen, wo man auch nicht so genau weiß, was macht er eigentlich, während er da arbeiten geht, sitzt sie einfach entspannt am Küchentisch und meint, ey, dein Hund hat auf den Boden gepisst und sowas. Also, und so ja, reden die dann miteinander. Und es ist manchmal, ja, und ich dachte zuerst im Kino, so bin ich jetzt der weirde Typ, der das hier lustig findet und es nicht lustig finden soll. Aber ich wurde bestätigt in Interviews hinterher, auch mit Jennifer Lawrence, der Film hat einfach was Makaberes manchmal. Und, natürlich, ich würde gern in Spoiler-Territorium gehen. Bei ja, können Film. Wir machen. Ich glaube, dreimal. Also wie gesagt, ist auch ein Mubi-Release. Also wird jetzt, war im Kino, aber ist jetzt dann auf Mubi auf jeden Fall zu finden. Und ich würde ihn schon empfehlen. Ich fand ihn cool. Aber man muss schon auch bereit sein, dass es ein bisschen awkward und unangenehm wird. Also auf jeden Fall mindestens ja, ein bisschen. Das auf jeden Fall. Aber also, ja, was wolltest du dazu raushauen? Um jetzt die Warnung nochmal zu sagen, also wer den Film jetzt noch sehen möchte und nicht wissen möchte, wie der Film endet, ich werde jetzt übers Ende reden, dass mir das Ganze doch ein bisschen sauer hat aufstoßen lassen. Und zwar endet der Film dann in einem glorreichen, inszenierten Selbstmord von Jennifer Lawrence, in dem sie sich selbst im Wald verbrennt. Ja. Ich weiß ja nicht. Ich finde das etwas schwierig. Ich weiß nicht, ob man es so propagieren sollte, dass die Lösung zu psychischen Problemen ein Selbstmord ist. Weil es gibt dann diese Szene, sie fahren am Ende in den Wald und dann sitzen sie da, also Robert Pattinson und Jennifer Lawrence, und sitzen dann da auf dem Lade Dings von so einem Pickup und haben noch irgendwie so ein letztes süßes Date und dann sagt Jennifer Lawrence zu Robert Pattinson, it's enough, und geht in den Wald und zündet da ihre Schriftstellerkarriere in Form eines Handbuches an, zieht sich nackt aus und verbrennt sich selbst. Die Frage ist an der Stelle, ich habe das nicht als literal gesehen, also ich habe das nicht so gesehen, dass sie das tatsächlich tut. Für mich war das eine sehr interpretative Sequenz. Und ich habe es nicht, also ich glaube, man kann das beides sehen. Und für mich war es aber nicht, also ich glaube nicht, dass sie sich da umgebracht hat. Für mich war das eher so ein, also es ist, wie gesagt, es ist very arthouse, dieser Film. Und deswegen sage ich auch nicht, dass ich da jetzt das auf die eine Art richtig sehe oder so. Aber ich glaube, dass es schon eine Sequenz ist, die man interpretieren kann und die nicht. Also für mich war es nicht klar, dass das nicht, das ist für mich nicht die Realität, die wir da sehen in dem Moment. Vielleicht auch, weil es die Art, wie es inszeniert war, es war alles sehr, ja, wie soll ich sagen, also es liegt sicher auch irgendwo teilweise an den Effekten, die man da benutzt hat, aber es wirkte alles ein bisschen wie eine Traumsequenz. Für mich wirkte das nicht wie, das tut sie jetzt gerade wirklich. Ich fand das Ende sehr, sehr Birdman. Ja. Also wie das Ende von Birdman, als dann Emma Stone quasi zum Fenster geht und dann runterguckt und quasi ihren Vater unten sieht und dann aber die Tränen in die Augen bekommt und nach oben guckt und den Fliegen sieht. Klar war das, fand ich das, also vom Vibe her war es ähnlich, das Ende von Die My Love, aber trotzdem ist es schon als sehr, also die Situation von Jennifer Lawrence Charakter ist als sehr ausweglos vorher inszeniert worden. Es gab keinen Ausweg. Sie war in der Klinik und sie kommt zurück und schafft es halt nicht, irgendwie auf die Füße zu kommen oder ihren Kopf irgendwie so hinzukriegen, dass sie irgendwie ein normales Leben führen kann. Und dann eben diese Szene, wo sie bei dem Pickup drauf sitzen und dann sagt sie so zu ihm, it's enough, und geht. Also ich find's ein bisschen schwierig, einen Film über psychische Traumata oder Krankheiten eben so zu beenden. Genau, also für mich war, also ich hatte das eher so wahrgenommen, dass dieser brennende Wald, in dem sie dann ist, für mich war das eher so ein, ja, also eben, sie sieht keinen Ausweg mehr, logisch. In einem brennenden Wald zu stehen, heißt im Grunde so, okay, was machst du jetzt? Wo rennst du jetzt noch hin? Du hast keine Orientierung, kein gar nichts. Schon eine Art von Tod, aber nicht, glaube ich, buchstäblich. Also für mich war das eher so ein, sie ist einfach völlig hilflos. Sie weiß sich überhaupt nicht mehr zu helfen. Sie kommt gar nicht mehr klar mit ihrem Leben. Also ich habe es nicht als tatsächlichen Suizid gesehen. Für mich war das ein mir wird jetzt verbildlicht, was in ihr vorgeht und wie sie sich fühlt und wie sie ihr Leben jetzt wahrnimmt aus ihrer Perspektive. Das war es für mich eher. Aber ich glaube auch, dass es ganz bewusst nicht definiert ist. Habe ich jetzt nicht so darauf geachtet, wie sie da in den Interviews drüber gesprochen haben. Aber ja, ich verstehe, was du meinst, wenn das so. Ich meine, einerseits ist es, glaube ich, versucht der Film nicht zu verallgemeinern. Also deswegen, es ist ja nicht so ein. Nein, nein, das wirklich nicht, Und das wirklich deswegen, es ist nicht. ja so ein Einzelschicksal so oder so. Und es verlässt ja an vielen Stellen, sage ich mal, so ein rationales Denken und Konzept, wie Menschen miteinander umgehen. Also ich sage nur, die Badezimmersequenz von ihr ist komplett insane. Einfach, wo sie dieses Badezimmer und sich selber auseinandernimmt. Und dadurch würde ich sagen, sagt der Film immer wieder, hey, also wir versuchen hier nicht darzustellen, wie sich alle Menschen fühlen, die sowas erleiden. Und deswegen ist für mich Sondern auch, glaube zeigen ich, das sie. Ende so interpretativ, weil ich nicht für mich klar sagen kann, stirbt sie buchstäblich, stirbt vielleicht auch einfach nur ein Teil von ihr, weil sie eben jetzt durch du bist jetzt Mutter und du musst jetzt ein anderer Mensch sein. Und wenn du damit struggles und dich da nicht reindenken kannst, ist es ja wie, als wenn du dein neues Ich nicht annimmst, auch ein bisschen so. Aber Also, ja. das fand ich tatsächlich einen ganz, ganz krassen Punkt von dem Film, den er auch wirklich explizit gemacht hat, Ja. dass sie ihr Kind liebt. Ja. Ja, Also ich glaube auch nicht, dass es. das hat nichts damit zu tun, dass sie ihr Kind abstößt oder sowas, sondern sie liebt ihr Kind. Ja, ja, Sie würde ja. für ihr Kind sterben. Und vielleicht macht sie das ja am Ende. Genau, also das Aber glaube ich, war Ihnen ganz wichtig, das weiß ich zumindest aus Interviews, dass Ihnen wichtig war, klarzumachen, dass es eben nicht nur eine Variante davon gibt. Es ist eben nicht nur die Mutter, ja. die ihr Kind nicht annimmt und ihr Kind nicht liebt, sondern es gibt ganz viele Varianten dieser Ja. Erkrankung. Und das ist nicht immer geht nicht einher mit automatisch mit, ich mag mein Kind nicht oder ich will mein Kind nicht annehmen, sondern vielleicht kann ich mich selber nur nicht annehmen in dieser Rolle. Und ja, deswegen, ich verstehe deinen Punkt. Gerade weil es halt interpretativ ist, kann man nicht sagen, das ist eigentlich so gemeint oder so gemeint. Ich glaube, in dem Buch, auf dem es basiert, ist es noch abstrakter teilweise und noch unklarer, Das ob kann ich dir Dinge nicht sagen. wirklich echt sind oder ob es nur vergegenwärtigen soll, wie sie sich im Inneren fühlt. Und ja. Kurz noch, um Die My Love abzuschließen. Wie siehst du das? Hat Robert Pattinson eine schwule Affäre mit seinem besten Kumpel? Was? Das habe ich gar nicht gesehen. What? Also für mich Hast du war, nicht? also irgendwo wird ja mal impliziert, was heißt impliziert, es wird schon eigentlich sehr deutlich darauf angespielt, dass er mit irgendwelchen Leuten Affären hat, also mit irgendeiner Kellnerin mal irgendwas eventuell ist. Da weiß man auch Nee, nicht, bildet sie sich das ein oder ist es. es ist immer diese andere Kondommarke, die im Handschuhfach ist. Ja, es Und wechselt, glaube ich. halt. Es ist immer eine andere Marke, oder? Es ist nicht mal immer Genau, dasselbe. genau, Das heißt, es genau. ist klar, er Es kauft sind, immer es neue sind. Kondome, obwohl er offensichtlich Genau. keine benutzt mit ihr. Also, was soll das? Wieso hat Und er er immer wieder sagt, Kondome? Genau, und er sagt immer so, ja, das sind die, die ich mal gekauft habe für uns beide, aber die brauchen wir ja nicht mehr, bla bla bla. Ja. Aber als sie dann zum Beispiel in der Klinik ist, also der Freund kommt immer wieder auf, und als sie in der Klinik ist und dann das erste Mal zurückkommt und dann hat er ein neues Auto, ja, das hat ihm sein bester Kumpel gekauft und dann das Okay. Haus renoviert, auch mit seinem besten Kumpel. Okay. Und dann die Kondome, ah, ich weiß nicht. Ja, interessanter Also Punkt. ich. Also ich habe, da habe ich den Film vielleicht einfach sehr literal genommen, weil sie halt ganz explizit darauf anspielen. Er könnte ja mit irgendeiner Kellnerin irgendwo auf seinen angeblich langen Arbeitstagen, wo er durch die Gegend fährt. Wir wissen ja auch nicht wirklich, was er tut. Also Inga ist immer arbeiten, aber wir verstehen auch nicht so wirklich, was er arbeitet. Aber auch nur 2 Tage die Woche Ja, es ist irgendwie oder ganz so. komisch alles. Also. Ja. Er guckt, wenn du den nochmal guckst, dann achte mal Ich drauf. meine, klar, es kann Da natürlich ist mit diesem irgendwas. Aspekt, dass er auch nicht so wirklich sie mehr begehrt. Keine Ahnung, soll das einem Ja. irgendwas sagen? Witzig, habe ich nicht gelesen, aber das ist, glaube ich, genau das, warum ich solche Filme mag oder auch solche Filme gerne empfehle, weil eben, weil sie genau das tun. Man spricht drüber, man hat da nicht so ein Ja. Cookie-Cutter-Ending, wo man sagt, okay, und so ist ja alles gemeint und alles ist eindeutig. Das kann manchmal auch frustrierend sein, aber ich fand es bei dem Film immer noch auf einem Level, wo ich sage, ach, spannend, interessant, macht auch was mit mir. Ist eine Ja. weirde Erfahrung auch während des Films, den zu gucken. Und ja, deswegen wollte ich den Ich erwähnt würde haben. gern, wenn wir schon bei homosexueller Beziehung sind, würde ich gern mit meiner Nummer 6 weitermachen. Ja. Und zwar ist es Luca Guadagninos Queer. Das ist sehr, sehr interessant, dass du den nennst. Aber hau erst mal raus, Ich worum habe. geht's, was, warum ist er auf deiner Liste? Also der Film ist am 2. Januar 2025 in Deutschland offizieller Kinostart gewesen. Deswegen wahrscheinlich ordnen den viele Leute eher für letztes, also vorletztes Jahr ein. Es geht, also der Film ist mit Daniel Craig und ich glaube, die anderen Schauspieler kenne ich gar nicht so Ich wirklich. glaube auch, dass mir war Aber der andere, sag ich mal, Main Actor absolut unbekannt. Den kannte ich gar ich nicht. kannte ihn auch nicht. Auf jeden Fall basiert das Ganze auf ein Buch von William S. Barrow, der ja ein sehr bekannter amerikanischer Autor ist, der ganz, ganz crazy Romane geschrieben hat, die oft gar keinen Sinn ergeben, wenn man die einfach so liest, sondern eher Versatzstücke sind von allem. David Cronenberg hat sich mal an der Verfilmung von, glaube ich, seinem berühmtesten Roman versucht, mit Naked Lunch, und war da auch sehr erfolgreich. Und der Autor vermischt da autobiografische Erlebnisse mit wirklich weltlichen Erlebnissen. Auf jeden Fall geht es in Queer drum. Daniel Craig ist in Mittelamerika irgendwo, Mexiko, glaube ich, Ja, Mexico City, glaube ich. ist da in der schwulen Szene unterwegs und verliebt sich in einen Typen, der da auch unterwegs ist. Das sind alles Autoren und Journalisten und ja, gebildete Leute und begibt sich dann mit ihm auf die Suche nach einer bestimmten Droge. Würde ich jetzt mal so zusammenfassen, den Film. Ja, ich glaube, dass du Die am Anfang schon mit Synopsis. deinem Autor mit weirden Stories, Versatzstücke, denen man oft nicht gerade nicht folgen kann, ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen. Ja, weil ich glaube, der Film hat halt einfach keine Story so wirklich. Aber das ist. Also der Film ist eher so ein Gefühl, Luca Guadagnino, der schon einen anderen Klassiker des queeren Kinos gemacht hat, mit Call Me By Your Name, Und auch hat hier, Challengers, würde ich sagen. ist auch, findest, Schon, oder? ja, das ist schon die schärfste Dreier-Szene, die ich so Ja, in auch einem am Film Ende. gesehen habe Also die bisher. Aussage von Challengers ist ja, also. Ja. Ja, nee, hast du recht, ja, okay. Also Luca Guadagnino, einer der besten queeren Filmschaffenden oder einfach nur filmschaffenden Personen überhaupt aktuell, hat damit Queer, glaube ich, auch einen richtig tollen Film abgeliefert, den man am besten selber guckt. Weil man kann den, glaube ich, gar nicht so gut erklären, dass man da jemanden Lust drauf macht. Weißt du, wie ich meine? Das Problem, Das das ist. Witzige ist einfach, ich bin die ganze Zeit so still, weil ich dich erstmal den Film ein bisschen pitchen lassen will. Ich Queer habe ist der deine einzige Wertung auf Film dieses Letterboxd Jahr, gesehen, ja. es ist der einzige Film dieses Jahr, der mich enttäuscht hat. Und Enttäuscht. ja, und das ist hochsubjektiv, wie natürlich mit allen Meinungen, die wir hier äußern. Aber um es zu erklären, also ich habe nie irgendwas von William S. Burroughs gelesen. Keiner der Bücher, ich kenne das nicht. Ich kenne auch ihn selber als Person gar nicht. Also ich weiß nichts über seine persönliche Lebensgeschichte. Und ich habe diesen Film geguckt, bin da reingegangen, dachte mir, hey, super, queer, mega, Luca Guadagnino, can do no wrong. Alles mochte ich bisher von ihm, was ich gesehen habe. Oder alles war immer mindestens super interessant. Und Daniel Craig sowieso auch hat so eigentlich, glaube ich, nach oder durch Bond so ein bisschen die Freiheit bekommen zu sagen, ich mache mehr noch von dem, was ich eigentlich machen will. Hat er ja auch vor Bond das gemacht. Das macht er in den Filmen auch. So explizit die Sexszenen, also holy fuck. Ja, auch die ganze Figur, die Craig hier spielt. Also es ist so, einerseits ein ganz verletzlicher Typ, gleichzeitig läuft er aber immer wie der Ober-Django-Macho mit einer Knarre an der Hüfte rum und ist so auch eine ganz weirde Kombo aus, sag ich mal, Dingen, die diese Figur zusammensetzt. Und dann dachte ich mir, okay, gebe ich eine Chance, fand ich auch optisch super, super schön. Schon im Trailer war klar, okay, es sieht einfach toll aus, hat fast sowas ein bisschen, als wenn die in so einer Art, es ist, hatte sowas Unwirkliches alles, diese Stadt und so, wo sie sind, alles wirkte sehr kulissenhaft, aber absichtlich. Ja, durch diesen ganzen Drogenkonsum und den Alkohol und so. Irre. Und ich, mein Problem ist, ganz, ganz hart gesagt, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich sollte den Film verstehen oder es gibt hier was zu verstehen und mir fehlt aber externes Wissen hier dazu. Und als ich nur nach dem Film einmal es gewagt habe, auf Wikipedia zu gehen, nur schon den Artikel von William S. Burroughs angeklickt habe, war sofort klar, hier sind autobiografische Dinge drin, hier sind ganz viele Dinge drin zum Autor selbst und was er für ein Leben gelebt hat. Und ich muss leider gestehen, wenn man jetzt da ein richtiger Burrowhead ist und total crazy sich mit dem beschäftigt, dann ist es wahrscheinlich ein Fest, dieser Film. Für mich war das Problem, dass ich das nicht bin und dann mir denke, ja, aber dieser Film funktioniert für mich persönlich nicht, wenn ich nicht extrem viel Vorwissen mitbringe. Okay. Das war also mein Empfinden. Ich verstehe den Punkt, aber anders kannst du Romane von ihm nicht verfilmen. Mhm. Also du musst ein gewisses Vorwissen an den Tag legen. Ja. Weil einfach durch diese autobiografische, durch dieses surreale, durch dieses Versatzstückhafte, oft hat er einfach nur irgendwelche Seiten geschrieben, dann Sätze auseinandergeschnitten und willkürlich wieder zusammengeklebt. Mhm. Das ist dann der Roman. Das brauchst du tatsächlich. Und das finde ich auch ziemlich gut von Queer oder von Luca Guadagnino, dass er das nicht so, also dass er das nicht er hat sich runtergedummt, sondern er hat es so gelassen, wie es ist. Genau. Mhm. Genau, also er hat sich dieses Buch genommen und hat es verfilmt, wie es ist. Und aber trotzdem denke ich auch, dass der Film mehr zu bieten hat als nur dieses William S. Barrow-Ding. Ich meine, diese Ayahuasca-Sequenz, wo die untereinander unter die Haut schlüpfen, also das ist erstmal für einen Film mit dem Budget wirklich toll gemacht, filmtechnisch mäßig jetzt. Und zeigt auch wirklich viel, was man so manchmal vielleicht auch im Leben fühlt, dass man gerne irgendwie Menschen mehr kennenlernen möchte und dann, ich versuche jetzt nicht irgendwie wie so ein Psychopath zu wirken, aber unter deren Haut zu schlüpfen. Aber diese Sequenz fand ich sehr, sehr toll und auch mit dem Herz, dass sie da, also irre dieser Film, wirklich irre, irre, irre. Und der Einzige, der es besser eben gemacht hat als Luca Guadagnino, indem man William S. Barrows Roman verfilmt hat, war David Cronenberg mit Naked Lunch. Wenn du den gesehen hast, glaube ich, dann würde Queer für dich auch nochmal ein bisschen besser zünden. Ja, vielleicht ist das ja der Fall. Also das kann ja alles sein. Also ich kann ja auch sein, dass das ein Film ist, wenn man ein bisschen mehr Bildung in der Richtung genossen hat, das habe ich einfach nicht, dann funktioniert das vielleicht. Aber gleichzeitig bin ich halt auch der Meinung, dass im Idealfall, also ja, was heißt der Meinung? Also gleichzeitig, ich finde es am schönsten, finde ich eigentlich Kunst, die für sich genommen funktioniert und was macht, die aber mit mehr Wissen und Vorwissen dann noch eine weitere Ebene bekommt. Das ist so mein Traum von Zeug, so, oder von Sachen, die ich gerne gucke oder konsumiere jetzt im Sinne von Kunst in irgendeiner Form. Wenn ich sage, ach guck mal, das macht schon was mit mir als völlig stinknormaler Mensch. Ich kann mich dem nicht entziehen, es hat eine Sogwirkung, es hat irgendwas. Und wenn es nur ein Gefühl ist, auch wenn ich gar nicht begreifen kann, worum es eigentlich geht, macht es schon was mit mir. Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto tiefer kann ich einsteigen. Und dieser Film hat mir das leider nicht ermöglicht. Ich hatte die ganze, also der Film hat mir eigentlich immer so, ich hatte immer das Gefühl, der Film hält mir vor, ja guck mal, checkst du dich, ne? Ja, hättest du mal vorher lesen müssen, wer, von wem das, auf wessen Leben das hier basiert und auf dem Buch von demjenigen auch noch. Und das hat mich einfach abgestoßen immer wieder vom Film. Ich sage, ja, aber ich. Und ich meine nicht die Drogensequenz, die Ayahuasca-Sequenz, das fand ich noch am normalsten. Das war noch so, ja gut, jetzt ist jetzt eine Drogensequenz. Jetzt, das ist eine kreative Art, das zu erzählen. Aber so viele Aspekte dieser Figuren auch, wie sie zueinander stehen, am Ende wird es ja dann komplett abstrakt. Also wenn du schon sagst, der hat da irgendwie Sätze auseinandergeschnitten und neu zusammengesetzt, das macht für mich alles total Sinn, weil so hat sich dieser Film auch angefühlt. Also am Ende wird es einfach komplett autobiografisch plötzlich. Wenn man dann liest, so William S. Burroughs mit, keine Ahnung, ihm also wurde mal, glaube ich, ein Apfel Tell vom Kopf Action. Geschossen oder sowas. Nee. Er wollte seiner Frau einen Apfel vom Kopf schießen und hat sie dann erschossen. Ja, und solche Sachen sind in diesem Film dann als Anspielung drin. Aber wenn du das nicht weißt vorher, ist es einfach nur so, was ist das? Was soll das? Aber ich glaube, also ich weiß es von einer Arbeitskollegin von mir oder ehemaligen Arbeitskollegin, die war da mit ihrem besten Kumpel drin in unserem kleinen, süßen Arthouse-Kino in Passau. Und sie meinte, sie saßen da drin und haben sich die Augen aus dem Kopf geheult. Und die hatten noch nie in ihrem Leben irgendwelche Berührungspunkte mit William S. Burroughs. Ja. Und das, finde ich, zeigt schon auch, dass der Film auf einer emotionalen Ebene irgendwo funktioniert, auch wenn du es nicht verstehst. Nee, also ich sage auch nur, dass das für mich so war. Also ich sage nicht, also kommt ja auch relativ, wird ja auch von einigen Leuten sehr gefeiert. Und es gab auch Sequenzen, die ich gut fand. Auch eine kleine Nebenrolle, die mich immer unterhalten hat, wenn sie vorkam, war Jason Schwartzman, der hier einfach auch so ein Kompagnon spielt. Und da waren schon Aspekte drin, die mich unterhalten haben, die mich interessiert haben. Wie gesagt, Daniel Craigs Figur mit ihren Widersprüchen in sich war interessant, war spannend. Und diese Verletzlichkeit, die Daniel Craig da an den Tag legt. Also nicht nur was er da schauspielerisch leistet, sondern auch also ich fand ihn tatsächlich in dem Film sehr furchtlos. Ich meine, also die schwulen Sexsequenzen sind schon ziemlich explizit. Und da merkt man halt, dass Daniel Craig wirklich Bock hatte auf diese Rolle und das auch wirklich spielen wollte und die Geschichte auf die Leinwand bringen. Weil ich meine, man könnte ja meinen, jemand, der James Bond ist, der macht jetzt hier einen auf Macho und kann sowas nicht spielen. So, nee. Ja. Der Film zerbricht so dieses Image, das er vielleicht durch die James-Bond-Filme so ein bisschen hatte. Ja, und das ist, glaube ich, auch, er weigert sich ja da ganz bewusst gegen. Und das ist ein toller Darsteller und wird auch, glaube ich, oft zu Unrecht ein bisschen gemieden von Leuten, eben weil sie ihn jetzt immer mit Bond assoziieren. Aber er hat davor Filme gemacht, auch während Bond. Also das ist, und selbst wenn du sowas Oberflächliches wie Knives Out nimmst, mit dem er das ja auch wieder auf eine Art und Weise bricht, auf eine ganz andere halt. Das stimmt, Jemand, der sich eindeutig nicht zu ernst nimmt und sich selber nicht zu wichtig nimmt und dadurch halt gut sich auf so Sachen einlassen kann, sicher. Ja. Ja. Ja, gut. So viel zu dem einen Luca Guadagnino-Film dieses Jahr. Hast du den zweiten gesehen? Ich habe den zweiten auch gesehen. Ich habe den Titel schon vergessen. Wie hieß er? After the Hunt. After the Hunt. Ich habe ihn noch nicht gesehen, deswegen. Also, er kann ist. Ich also, drüber sprechen. Ich konnte mehr mit ihm anfangen. Aber ich würde ihn hier auch gar nicht groß besprechen, weil er blieb mir jetzt auch nicht krass hängen. Okay. Und also er wird ja ein bisschen zerrissen, er wird ja ein bisschen gehatet, dieser andere Film von ihm. Das finde ich auch ein bisschen übertrieben. Der Film ist halt nochmal, also der geht um sehr schwierige Themen. Ich sage auch MeToo und solche Geschichten und Power-Verhältnisse, Machtverhältnisse, Machtdynamiken. Und traut sich da sehr ambivalent zu sein in seinem Urteil. Und das fand ich aber spannend und fand ich auch interessant. Aber es ist halt nicht, ich würde auch nicht, das ist jetzt nicht in der Kategorie der anderen Luca Guadagnino-Sachen, die ich sehr liebe. Okay. Geht der so in Richtung Tar? Tar ist für mich Welten darüber. Tar ist für mich, war ja der Film des Jahres für mich, in dem er rauskam. Und Tar ist, also das ist nicht mal dieselbe Liga, in der diese beiden Filme spielen. Tar ist für mich auf einem ganz anderen Level. Also er ist auch so provokativ. Von den Themen her ähnlich? Ja, genau. Okay, er ist auch so provokativ. Teilweise sind es schon ähnliche Themen. Nur, dass After the Hunt ein bisschen konventioneller als Thriller daherkommt, der dann sagt, ach guck mal, aber was, wenn ich dir jetzt gewisse Dinge nicht ganz klar beantworte oder gewisse Dinge nicht zeige und du musst überlegen, welcher Figur glaube ich und so. Und das macht Tar ja auf eine ganz andere Art und Weise viel, viel smarter. Und aber ich fand ihn auch nicht so schlimm, wie alle ihn jetzt zerreißen oder so. Ich glaube, es war einfach nicht mein Jahr für Luca Guadagnino-Filme. Okay. Also ich habe nur gehört, dass After the Hunt, dass alles nervig sein soll in diesem Film. Die Länge, die Charaktere, alles soll extrem nervig und stressig sein. Ja, also es sind auch alle Figuren unsympathisch. Also es gibt niemanden, für den man wirklich mitfühlt. Und man sollte es aber, weil es eben, weil es um Themen geht, wo man sagt, hey, da gibt es eine klare Position, die man einnehmen kann. Und der Film will einen da aber herausfordern. Und es gibt Sachen daran, die funktionieren. Also Michael Stuhlbarg spielt da auch mit und ist ja immer großartig. Der spielt hier eine ganz interessante, komplexe Nebenfigur, der aber auch sehr anstrengend und nervig sein kann. Und so gilt das eigentlich für jede Figur in dem Film. Also, aber ja, deswegen habe ich den auch nicht in meine, weder besonders gut, besonders schlecht. Es war einfach so ein Film, der mir nicht hängen blieb, weil ich fand, da gab es schlauere Beiträge schon in den letzten Jahren zu diesem Thema. Also ich hätte jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich hätte noch ein paar Honorable Mentions, die so in die ähnliche Kerbe wie Queer schlagen, in die eher abstrakte. Ja. Oder wir sprechen über meinen Platz 5, der auch eher ein bisschen abstrakt ist, sagen wir mal so. Oder du haust jetzt einfach mal einen Film raus. Ich hau vielleicht mal was raus, wo ich mir vorstellen kann, dass es nicht bei dir noch auf der Liste ist. Oder zumindest nicht so weit oben. Also, ich glaube, es ist wahrscheinlich gar nicht mehr bei dir drauf. Also, weiß ich nicht, vielleicht auch doch. Wir können ja ganz kurz über Mickey 17 sprechen, wenn du ihn gesehen hast. Ah, der hat es nicht in meine Top 10 geschafft. Ja. Ich habe den jetzt auch erst nachgeholt. Und ich fand den so toll. Der hat so Spaß gemacht. Aber er hat es nicht geschafft. Bei mir auch nicht. Also bei mir ist er, also ich mochte ihn, aber auch da wieder vielleicht nach Parasite. Also Bong Joon-ho hat einfach ein Meisterwerk abgeliefert, seinen besten Film überhaupt, meiner Meinung nach. Und danach hat er halt irgendwie so einen Blank Check bekommen. Dann hieß es, komm, mach mal, was du willst, scheinbar. Ja. Und das nutzt er an manchen Stellen auch echt gut. Und es gibt Abschnitte in Mickey 17, die finde ich absolut großartig und köstlich und unterhaltsam. Aber in Gänze hat der Film schon auch seine Schwächen, würde ich sagen. Aber er ist, also klar, ich wann immer man mir anbietet, hey, willst du Mark Ruffalo als unsympathischen Vollidioten sehen? Das spielt das niemand so wie Mark Ruffalo. Spätestens nach Poor Things ist das hoffentlich jedem klar. Und auch hier wieder spielt er eine völlig überhöhte, bescheuerte Nebenfigur, die aber einfach unterhält. Das ist einfach schön zu sehen. Oder Robert Pattinson sowieso. Robert Pattinson, der mal wieder was anderes spielt und so richtig Bock auf die Rolle hat, merkst es richtig. Voll. Und der Film, ich fand den Film so unterhaltsam, weil man denkt immer, okay, der Film ist jetzt das und dann ist es ungefähr 5 Minuten das, was du denkst, dass er ist. Und dann ändert er wieder komplett die Richtung. Ich meine, was zur Hölle war der Film? Der hat 5 verschiedene Genres wahrscheinlich und ändert 100-mal seine Richtung. Ich meine, ist teilweise ultra sexy, der Film, dann ist er wieder irgendwie ultra lustig und dann ist er wieder komplett verstörend und dann ist er auf einmal wieder eine Kritik an der Menschheit selbst. Also ich meine, was zur Hölle war der Film? Und ja, ich glaube, die Kapitalismuskritik ist schon sehr offensichtlich und dass einfach Arbeiter verbraucht und verschwendet werden für das, was irgendwelche Leute über ihnen haben wollen und das halt sehr buchstäblich, vielleicht kann man das kurz erklären. Es ist ein Science-Fiction-Film und Robert Pattinson spielt einen Typen auf einem Raumschiff und dieses Raumschiff ist unterwegs zu einem anderen Planeten, wo man leben kann. Und das Besondere an Robert Pattinson ist, er hat sich, ohne so richtig das Kleingedruckte zu lesen, mit einem Vertrag dazu verpflichtet, dass er als Test-Dummy alle möglichen Situationen testen muss, ausprobieren muss. Und wenn er stirbt, wird er einfach neu gedruckt aus dem Drucker. Mit den Erinnerungen von damals, mit den Erfahrungswerten von damals. Und das ist sein Leben. Er ist Mickey und der Film heißt Mickey 17, weil wir mittlerweile an der 17. Version von ihm ankommen in diesem Film. Und ja, deswegen ist der Film bitterböse in seinem Humor manchmal. Sehr, sehr albern darin natürlich auch, weil der Film nicht mal versucht, das zu erklären, warum man Menschen drucken kann, etc. Das ist auch alles egal. Das ist einfach, das ist halt so. Das Setting ist halt einfach eine Satire. Eben, es ist sehr Satire. Extrem. Auch eine Satire, die sehr, sehr platt manchmal sein kann, aber auch manchmal sehr. Manchmal liegt ja in diesem Offensichtlichen auch erst diese Genialität, dass man einfach so sagt, ja, ich sugarcoate das gar nicht mehr. Wir tun gar nicht mehr so, subversiv Kapitalismuskritik, sondern wenn wir die Möglichkeit hätten, Menschen zu drucken, dann gäbe es irgendwelche reiche Menschen, die sagen, hey, guck mal, du bist der Depp, der diesen Job machen muss und du musst immer wieder sterben und leiden für meinen Benefit. Und das treibt der Film halt absolut auf die Spitze mehrmals. Und ja, genau. Hat mir schon auch Spaß gemacht, aber nach Parasite war halt dieser Marsch, also war die Latte so hochgelegt, dass sie wahrscheinlich niemand hätte erreichen können, direkt mit dem Anschlusstreffer. Ja, aber ja, deswegen hat es bei mir auch nicht in die Top 10 geschafft. Trotzdem wird es, glaube ich, ein Film, den ich mir in Zukunft öfter mal wieder angucke. Ich glaube auch, dass ich mir den noch mal angucken kann. Das ist einfach, macht Spaß. Ein sehr, sehr, sehr unterhaltsamer Film auch. Ja. Also nicht nur wegen Robert Pattinson, auch die seine Freundin spielt. Ich weiß leider ihren Namen nicht. Weiß ich leider auch nicht mehr, ne. Trotzdem, die war toll. Es war Mark Ruffalo toll. Es war auch in den kleinsten Nebenrollen war sogar Toni Collette toll. Steven Yeun, ja. Großartiger der so Arschloch spielt. So einen kleinen Opportunisten, der versucht, sich durchs Leben durchzuwringen irgendwie. Wie er kann und wie er das, also einfach, ja, keine Ahnung, einfach toll. Auch Robert Pattinson, der die verschiedenen Versionen spielt, spielt er so distinktiv anders als die anderen, dass du den einfach, selbst wenn die nebeneinander stehen und nicht reden, sondern einfach nur wie sie gucken, kannst du die auseinanderhalten. Einfach. Toni Collette, einfach, großartig. Toni Collette, ja, eh. Ja. Wunderbar. Die hat auch den Spaß ihres Lebens, glaube ich, in diesem Film. Also, ja, ja. Also ich folge ja übrigens Toni Collette auf Instagram. Mhm. Ich glaube, Toni Collette ist ein bisschen crazy. Ja, ich glaube auch, dass sie ein bisschen crazy ist, aber im guten Sinne. Ich glaub, sympathisch, sympathisch. Einfach nur komplett verrückt, aber ich liebe es. So für mich ist die so ein bisschen wie Frances McDormand, die beiden. Die sind so zwei Seiten einer Medaille oder so. Die sind beide irgendwie weird. Und ja, das stimmt. Naja. Okay. Ich habe noch viel auf der Liste. Du hast auch noch viel auf der Liste, glaube ich. Du meinst, es ist noch richtig viel Honorable Mentions. Hau doch mal irgendwas davon raus. Kannst du auch mehrere nennen. Also ich würde jetzt ein paar raushauen. Ja. Ich glaube, einige werden da ein bisschen sauer sein, wenn ich den nächsten jetzt sage. Ich schreibe, wenn ich irgendwo was einzuwerfen habe. Also ich hau jetzt einfach ein paar Filmtitel raus, ja. Und ich habe Weapons. Hat es nicht in meine Top 10 geschafft. Nicht in deine Top 10. Der ist bei mir sehr deutlich in meiner Top 10. Muss ich sagen. Bei mir nicht. Bei mir, ich weiß nicht warum, aber der Film hat bei mir nicht so gezündet wie bei dem Rest der Welt irgendwie. Ich weiß auch nicht. Hast du ihn recht früh gesehen oder auch erst als so der Hype losging, dass Leute meinen, ey, wie geil und sonst was? Also ich habe gehört, der Film soll toll sein und ich war von der Arbeit aus bei so einem Event und da ist er quasi vor Deutschlandstart gezeigt worden. Ja gut, dann war es ja schon early genug. Ja, genau, also sehr, sehr früh. Mhm. Und irgendwie, ich weiß nicht. Krass. Nee, also ich fand ihn wirklich unterhaltsam. Also es ist, glaube ich, Film, dass wenn man zu lange drüber nachdenkt, zerfällt er völlig, das stimmt. Also er hat schon ein paar Logiklöcher, sage ich mal, oder man kann sie Logiklöcher nennen. Man sagt, ja, das wäre doch im echten Leben anders. Ja, aber der Film hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich das einfach gut ignorieren konnte. Sag ich, gut, dann an den zwei Stellen muss ich jetzt mir einfach das Schöne reden, dass man jetzt in dem einen Fall so gehandelt hat. Und es gab ja auch schon grobe Fehler von Polizei und Co. im echten Leben. Also vielleicht ist das halt hier auch so, dass da sehr schlampig gearbeitet wurde, auch wenn es unwahrscheinlich ist bei einem so interessanten Fall. Also das verstehe ich, wenn man den Kritikpunkt hat. Aber am Ende vom Tag hat er mir einfach zu viel Spaß gemacht. Ich bin auch mit der Erwartung rein, dass der Film weird sein wird, weil ich auch Barbarian vorher gesehen hatte, den letzten Film von dem Regisseur Zach Cracker. Mhm. Und der ist ja auch ganz bewusst ab irgendeinem Punkt, biegt dieser Film so hart ab, das kann man eigentlich fast nicht kommen sehen. Und Also ich muss sagen, ich mochte das Ende, als diese überbordende Bedrohung, ich will es bewusst vage halten, mit einem Fingerschnipp auf einmal zu sau lächerlich wurde. Ja. Und das fand ich eine sehr, sehr, sehr, sehr coole und mutige Entscheidung. Das fand ich echt toll. Aber alles, was da hingeführt hat, fand ich dann doch ein bisschen, ich fand es ein bisschen langatmig tatsächlich. Ja, für mich war es genau das nicht. Also ich hatte genau dieses, er hat das auch in Interviews gesagt, eine klare Inspiration ist Magnolia von Paul Thomas Anderson. Und man merkt es auch, der Film ist in Kapiteln erzählt. Teilweise manche seiner Figuren wirken wie sehr klare Inspirationen zu Figuren, die Paul Thomas Anderson in Magnolia hat. Und was ich halt an dem Film so mochte und warum er bei mir sehr weit oben gelandet ist, die Mischung aus Horror und Comedy zu mischen, und jetzt nicht im Sinne von, ich mache einen Horror, also einen Film, der einfach nur Horrorfilme verarscht, so alles Scary Movie, sondern schon einen echten Horrorfilm, der aber manchmal lächerlich lustige Momente hat Und diese Mischung, diese Gratwanderung, finde ich, ist eine hohe Kunst, das zu schaffen. Und das hat er für mich halt immer wieder geschafft, dass ich dachte, ey, das ist so Banane und man muss schon ein bisschen böse sein, das lustig zu finden. Aber es ist auch ganz bewusst lustig gemeint. Wie gesagt, auch die Bedrohung an sich schon, also das, was in diesem Film den Horror ausmacht, ist gleichzeitig gruselig und lustig. Und ja, keine Ahnung, für mich hat das deswegen sehr, sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Und das freut mich voll. Wie gesagt, ich weiß, ich stehe da alleine auf grüner Flur mit meiner Meinung irgendwie. Aber bei mir hat es nicht so gezogen. Ja. Wie bei, nee, manchmal ist es auch so. Manchmal ist das ist ein bisschen, wie es bei mir bei Queer wahrscheinlich war. Manchmal fühlt man sich nicht mit rein mit allen anderen und dann ist es halt so. Ja. Aber ich finde es auch gut, dass wir den schneller abhaken. Ich glaube, ich habe keine Folge zugemacht, aber es finde ich ist auch ein Film, der sich nicht, man kann ihn jetzt komplett durchquatschen, aber eigentlich guckt den einfach, Leute, wenn ihr Bock habt auf einen Horrorfilm, der definitiv kreative Momente hat, der ich finde auch in seinem Grusel nicht zu crazy ist. Also jetzt nicht so, dass man den so gar nicht verarbeiten kann, weil er dadurch immer wieder das bricht er immer wieder. Also auch wenn ihr was sehr gruselig findet, 10 Minuten lang, dann kommt irgendwas, was so albern ist und so bescheuert. Ja, also der ist nicht ultra verstörend. Nee, finde ich eben auch nicht. Also er hat Sachen, die sehr in Erinnerung bleiben, muss ich sagen. Es gab auch Dinge, die ich danach wirklich gegoogelt habe, weil ich wissen wollte, wie haben sie das gemacht, ohne dass, sag ich mal, gewisse Darsteller verstört wurden. Ja. Das war wirklich, selten habe ich das nach dem Film, dass ich sofort wissen wollte, wie haben sie das bitte gedreht, ohne da Ärger mit irgendwem zu kriegen. Das hypt jetzt mehr, als es verdient, aber einfach ein Film, der kreative Bilder auch manchmal hat oder Szenarien. Es ist ein toll gemachter Film, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, als nächstes macht er jetzt Resident Evil, dieser Regisseur. Da bin ich richtig gespannt. Ja, weil es ist ja wirklich eine Reihe, die so beschissen ist als Film. Ja. Endlich nicht mehr Paul W.S. Anderson. Ja, eben. Und deswegen, ich bin mal gespannt. Also der hat auf jeden Fall meine Attention, der Typ, weil er jetzt 2 Filme gemacht hat. Ja. Ich finde auch Barbarian nicht perfekt. Also ich finde Weapons deutlich besser. Aber der hat genug sich Lorbeeren verdient, dass ich auf jeden Fall interessiert bin, wie sein Resident Evil wird. Ja, auf jeden Fall. Aber gut, haben wir mal abgehakt. Ich würde jetzt trotzdem einfach mal die Liste noch weiter durchgehen. Ja, sorry. Wahrscheinlich mit den kontroverseren Sachen fange ich jetzt einfach mal an, dass wir das irgendwie abgehakt haben. Mhm. Also ein Film, den ich eigentlich richtig, richtig toll fand. Also ich habe hier 3 Filme, die ich richtig toll fand, die es aber einfach nicht in meine Top 10 geschafft haben, die da keinen Platz gefunden haben. Mhm. Also einer davon wäre jetzt Eddington von Ari Aster. Habe ich auch gesehen, ist aber in meiner Favorite-Liste auch nicht drin tatsächlich. Ja. Ich fand den sehr, sehr unterhaltsam, trotz seiner 3 Stunden oder fast 3 Stunden. Fand ich den sehr, sehr unterhaltsam, vor allem, weil er einfach gegen alle austeilt, ganz schamlos und direkt und satirisch ultra, ultra, ultra scharf ist und so sämtliche Verschwörungsmythen, die es, von denen man wahrscheinlich noch nicht mal gehört hat während der Corona-Pandemie, räumt der irgendwie mit auf. Und wir hatten vorhin doch, dass bei After the Hunt, den nur du gesehen hast, dass die Charaktere alle nicht sympathisch sind. Ja. Eddington sind sie es auch nicht. Ja, absolut. Alle Charaktere sind Arschlöcher. ich fand den gut. Ich weiß gar nicht, warum er nicht in meiner. Ich hätte ihn zumindest eigentlich als Honorable Mention mindestens gehabt. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, einen Fehler hier gemacht. Weil ich fand den auch gut und ich glaube auch, dass es ein Film ist, der mir besser gefallen wird, wenn ich den nochmal sehe. Also ich fand ihn jetzt schon gut und ich finde schön, was Ari Aster macht. Dass er sich auch nicht so festlegt auf dieses, ich mache jetzt immer Horrorfilme, weil ich da meine ersten 2 Dinger stark in dem Genre waren. Ich hoffe, dass der auch weiterhin so weirdes Zeug machen darf, weil der Film auch manchmal sich wirklich so gar nicht mehr erklärt. Und aber ich finde, mit Eddington hat er wieder ein bisschen mehr zurück zu Storytelling gefunden. Ja, auf jeden Fall. Bo is Afraid war irre. Also Bo is Afraid ist wirklich irre. Ja. Bo is Afraid ist ein Film, den beim zweiten Mal gucken, wenn man weiß, was man sehen wird, dann funktioniert er besser. Aber Eddington, finde ich, funktioniert halt auch einfach als unterhaltsamer, weiß ich nicht, Polit-Thriller? Ja, und was Comedy-Einschlägen? Ja. Vielleicht? Was ich bei Eddington, was Eddington geschafft hat, es ist vielleicht hoher Lob, aber ich glaube, was noch nie ein Film für mich geschafft hat, ist, zu definieren, was ist eigentlich Nostalgie für etwas Negatives? Also, der Film hat es irgendwie geschafft, weil er spielt halt in der Corona-Pandemie, also wirklich in der Hochzeit, wo wirklich noch über alles diskutiert wurde und Masken, muss das sein oder ey, das ist mein freier Wille, ich will das nicht tragen. Also genau diese ganze Scheiße, die man halt von manchen Leuten gehört hat. Und ja, das alles bringt dieser Film schon wieder hoch. Und das ist noch gar nicht lang genug her, dass man es wirklich verarbeitet hat. Und gleichzeitig ist es so, es ist wie so ein Nostalgietrip, ja, aber halt im Negativen. So, man denkt sich so, ah, nee, das war echt keine gute Zeit. Und es ist ja nicht mal lange her. Und ja, aber das fand ich ganz interessant, was er dafür, also was er einem dafür Gefühle gegeben hat, einfach so. Ja, wirklich. Ja. Also ich habe mich auch manchmal wirklich einfach selbst erwischt gefühlt bei, ja, also ich habe mich selbst verarscht gefühlt teilweise. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ah, oh, okay, oh, okay, ja, also ich lache jetzt über wie irgendwelche rechten Populisten dargestellt werden, aber irgendwie finde ich es jetzt unangenehm, wie Linke dargestellt werden. Und der Film kennt ja keine Grenzen. Der ist, ja, ja, also so wie, der teilt wirklich in alle Richtungen aus. Das ist ihm wirklich, ja, der ist wie fucking South Park. Ja, so, ja, und schon. Dann dieses, guter Vergleich, ja. Und der ist wie, und dann dieses Ende, mit wo er dann mit der Gatling Gun, also irre. Aber wie gesagt, ich fand ihn von Anfang bis Ende unterhaltsam und freut mich auch, dass man Joaquin Phoenix Penis mal wieder sieht, ohne dass die Hoden übertrieben geschwollen sind. Toll, toll, toll. Also ich fand ihn wirklich richtig, richtig gut. Er hat nur leider nicht in meine Top 10 gepasst. Da sind einfach nochmal andere Banger drin, die ich nicht für den Film ersetzen konnte. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Wenn ich jetzt wirklich das auf 10 reduzieren würde, wäre er, glaube ich, bei mir auch nicht drin. Ganz einfach. Das ist, obwohl er wirklich Spaß macht. Aber es war ein starkes Jahr, sage ich ehrlich. Ja. Ich finde wirklich auch, also was ich hier noch für Banger habe, also du wirst dich gleich anschauen in meiner Top 10. Ja, hau den nächsten Honorable Mention raus. Die nächste Honorable Mention ist, welchen soll ich denn jetzt sagen? Muss ich sowieso irgendwann jetzt alle sagen. Ja. Aber ich würde jetzt Nosferatu sagen. Ja. Ja. Habe ich in meiner Liste der besten Filme des Jahres, aber wie gesagt, ja, es war halt der erste des Jahres auch, der erste gute Film des Jahres, weil der ganz am Anfang von Januar war. War wieder Anfang Januar. Ich merke so, mein Trend ist so ein bisschen, meine Honorable Mentions sind oft alle Anfang des Jahres, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Nosferatu ist jetzt ein toller, toller Film. Ich glaube, das ist Robert Eggers zugänglichster Film, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, gute Frage. Ja, wahrscheinlich schon, ne? Vielleicht auch sein erfolgreichster, oder? Aber wahrscheinlich auch sein teuerster gleichzeitig. Also. Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob The Northman oder Nosferatu erfolgreicher war. Ja, ich auch nicht. Aber wirklich toller Film. Würde ich mir jederzeit wieder angucken. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, deswegen ist er nur in meinen Honorable Mentions gelangt. Aber ich möchte auch Honorable Mention für Lily Rose Depp. Ich war extrem skeptisch beim Casting, weil es war ein Film, es hat lange gedauert, ihn zu machen. Ich glaube, immer wieder haben die Schauspieler gewechselt, die verpflichtet wurden für den Film. Und dann hieß es Lily Rose Depp. Und ich sag's ehrlich, nicht weil ihr Vater problematisch ist, sondern einfach, weil ich finde, Lily Rose Depp hat ein sehr, sehr Hollywood-like Gesicht. Also sie sieht einfach nicht aus wie ein normaler Mensch. Sie sieht aus wie jemand, der einen Personal Trainer hat und sonst was. Tut mir leid. Und dann dachte ich, boah, und das jetzt in einem historischen Setting, das weiß ich nicht. Aber die spielt sich ja die Seele aus dem Leib, die Frau. Das ist ja komplett insane. Also diese Sequenz mit wie heißt jetzt der Hauptdarsteller? Nicholas Holt. Nicholas Holt, ja. Oh. Mhm. Also da, wo sie dann dieses Korsett irgendwie da in dem, und dann haben die da diese Vergewaltigung, Sexszene, ja, keine Ahnung. Aber irre. Völlig gestört einfach so. Ich meine, macht sich ja auch irgendwo Spaß als Schauspieler zu sagen, okay, Balls to the Ball, einfach komplett, wie spiele ich, wenn ich besessen spielen würde? Macht sicher auch irgendwo Spaß. Aber sicher auch anstrengend, aber das habe ich ihr nicht zugetraut, sage ich ehrlich. Und deswegen gebe ich auch zu, ich mich irre. Ich war ganz skeptisch und wäre sie schlecht gewesen, hätte ich das genauso hart auch jetzt outgecallt und zerrissen. Also muss ich es auch machen, wenn es genau das Gegenteil war. Sie war super stark. Ich fand, der Film hatte einen sehr schwachen Teil. Und ich weiß nicht, ob es nur ich bin. Aaron Taylor-Johnson in diesem Film hat für mich nicht funktioniert. Ich weiß nicht, warum. Die Art, wie er spielt, irgendwas fand ich einfach extrem schlecht daran. Ich glaube, die Rolle gab nicht viel her, tatsächlich. Kann auch sein, ja. Also, das ist ja doch ein bisschen blank, so ein bisschen sein Charakter. Der ist ja nur dieser Familienvater irgendwie. Ja, keine Ahnung. Aber er hat dann doch zu viel Einfluss auf den Plot, das ist ein bisschen mein Problem. Also ja, er ist dann doch zu wichtig für alles und dann. Ja, der Charakter ist, glaube ich, schlecht geschrieben. Ja, also ja. Das ist, glaube ich, so das einzige Manko, was ich so auch in dem Film habe. Naja. Also ich freue mich aber tatsächlich, dass Robert Eggers seine Siegessträhne weiter durchzieht mit wie schaffe ich es, Willem Dafoe wie ein Hund wirken zu lassen. Ja. Im besten Falle nackt. In dem Fall ist er, glaube ich, nicht nackt, aber naja. Ja, nee, aber auch trotzdem toller kleiner Film. Also was klein nicht, aber halt schöner Horrorfilm einfach. Richtig guter Horrorfilm. Dieses Jahr starkes Jahr für Horrorfilme. Ja, eigentlich glaube immer. Ich glaube einfach, dass so da ist irgendwas, ist vor einigen Jahren da, es hat sich was verändert. Das war schon beim ersten mit Hereditary so und dem Suspiria Remake vor einigen Jahren. Ich liebe dieses Suspiria Remake von Luca Guadagnino. Ja. Weil es eine ganz andere Kerbe einschlägt als das Original. Mhm. Und so machst du Remakes. Ja, oder ich gehe sogar noch weiter zurück. Ich glaube, Babadook. Mhm. Ich glaube, Babadook war so ein Film, der für mich gezeigt hat, ui, ich glaube, es ist eine neue Ära an Horror angebrochen. Und seitdem kriegen wir konsequent, glaube ich, jedes Jahr 1-2 Filme mindestens, die mindestens ganz geil sind und manchmal richtige Meisterwerke. Ja. Wenn wir schon bei Horror sind, dann mache ich jetzt mal mit Horror weiter. Mhm. Und zwar Bring Her Back. Habe ich nicht gesehen, bin sehr gespannt, was du da kurz zu sagen hast. Für mich eine kleine Enttäuschung dieses Jahr tatsächlich. Ich habe, also der ist der neue Film von den Filippo-Brüdern, die Talk to Me gemacht haben, was ja eine kleine Horrorüberraschung war. Die beiden sind ja eigentlich YouTuber und die haben mit Talk to Me ihren ersten Horrorfilm oder Spielfilm quasi gemacht. Und der war wirklich beeindruckend, bis auf den dritten Akt. Der war dann ein bisschen enttäuschend, aber ist ja egal. Auf jeden Fall Talk to Me, toller Horrorfilm, der wirklich in Gefilde vordringt, die Ari Aster sonst betritt. So. Also wirklich Traumata und ganz, ganz tiefe, unangenehme Gefühle erforscht. Mit Bring Her Back wollten sie, glaube ich, so ein bisschen die Schockschraube nach oben drehen, haben es aber nicht geschafft. Also er hat auf jeden Fall seine Schockmomente, er ist gory, er ist echt heftig. Sally Hawkins ist unfassbar gut, aber der Film, also ich habe ihn am Anfang, glaube ich, nachdem ich aus dem Kino gegangen bin, fand ich ihn echt toll. Und dann ist mir jetzt so aufgefallen, ich denke nicht mehr an den Film. Also da ist nichts hängen geblieben. Also dieser Verstörungsfaktor, den sie auf jeden Fall wollten bei dem Film, der hat, ich weiß nicht, der hat bei mir nicht gezündet. Das hat nicht funktioniert. Also es ist ein wirklich guter Film und die Charaktere alle sind sehr sympathisch und gut gespielt und alles. Aber die Story im letzten Akt lässt wieder nach. Das ist, ich glaube, die Filippo-Brüder, die haben immer ein gutes Konzept und denken es aber nicht komplett bis zum Ende. Ja, ich habe ihn nicht geguckt, genau weil ich gehört hatte, dass er so hart sein muss oder so ein, zwei sehr harte Wendungen nimmt oder Dinge, die wirklich verstörend sind. Aber ich habe das halt nur aus dem Blick heraus gesehen, krass schockierend und nicht aus verstörend, weil es was über uns aussagt oder uns einen Spiegel fällt, sondern einfach nur, krass, halt wie so ein Stunt oder so. Ja. Und ich war halt nicht der Riesen-Talk-to-Me-Fan, muss ich sagen. Ich sage nicht, dass das schlecht war, aber Talk-to-Me wurde sehr gehypt, dann habe ich den geguckt und dachte mir so, wie du sagst, sehr interessanter Premise, ganz cool, aber dann hat es mich doch zu sehr an so ein, es hat für mich so ein Vibe von so einem 90er-Jahre-Horrorfilm, so Teenager, die dumme Sachen machen. Und hat mich irgendwie nicht nachhaltig gecatcht, muss ich sagen. Ja, das fand ich jetzt bei Talk to Me tatsächlich gar nicht. Mhm. Also, da fand ich tatsächlich die Charaktere sehr, sehr sympathisch und auch die Story richtig cool. Wie gesagt, nur der dritte Akt immer dieses, also ich habe das Gefühl, die müssten ihre Prämisse mehr durchdenken. Ja, und manchmal ist es auch schwierig, was aufzulösen. Eigentlich müsstest du dann die Eier haben zu sagen, okay, das ist einfach ein Phänomen und wir erklären es gar nicht. Gerade im Horror, glaube ich, ist das oft so, dass du ein super Setup hast Ich habe hier auch noch einen Film, den ich tatsächlich wirklich gut fand. Und da habe ich eigentlich auch nur ein Problem mit dem Finale. Ich weiß nicht, ob du zu Bring Her Back noch was sagen wolltest. Nee, das ist, glaube ich, alles, was ich sagen wollte. Toller, super gemachter Film mit schockierenden Szenen, aber halt nicht dem Punch, den sie, glaube ich, haben wollten oder den der Film gebraucht hätte. Ja. So. Also ja, ein Film, der genau das, der da auch reinschlägt, den ich aber trotzdem wirklich unterhaltsam und gut fand, war Together von Michael Shanks. Ja. Genau, und hast du ihn gesehen? Ich habe ihn gestern Abend geguckt. Und da ist ja auch so, ich finde das ganze Setup, ich finde die ganze Idee super unterhaltsam. Ja. Ein Body-Horror, ja. Teilweise böse, teilweise lustig, teilweise, hey, so ein bisschen provokant gegenüber einem Thema, wo man sich halt nicht so lustig macht drüber, so hey, Beziehungen, ja. Und ab wann ist es irgendwann auch bescheuert und ab wann sollte man vielleicht auch akzeptieren, dass es nicht funktioniert. Und da hat er viele coole Ideen. Und ich fand den Film wirklich, wenn der die letzten 10 Minuten nicht hätte, der Film, vielleicht nur die letzten 5 Minuten, ich weiß es gar nicht genau. Da hat der dann, Punch gefehlt, ne? Ich fand einfach, am Ende will der Film das alles irgendwie erklären und dem Ganzen eine Erklärung geben, wo ich sage, erstens mal ist die Erklärung sehr abgenudelt, die habe ich schon 1000 Mal gesehen und wenn du diese Erklärung nochmal bringst, dann musst du sehr kreativ sein und dann musst du das sehr schön mir rüberbringen und das nicht so schnell mal eben abhandeln. Und ich hätte einfach, der Film wäre für mich 200% besser gewesen, wenn er am Ende nicht versucht, diese Erklärung zu bringen. Mir hätte das einfach am Anfang, dieses Setup, also kurz zur Erklärung, es geht um ein Paar, die ziehen aufs Land raus und irgendwann beim Wandern stürzen sie in so ein Loch rein und trinken irgendeine Flüssigkeit und wir wissen von Anfang an schon im Film, in der allerersten Szene sehen wir, als zwei Tiere von dieser Flüssigkeit trinken, diese zwei Tiere wachsen zusammen, körperlich. Die werden zu einem Organismus. Und dann sehen wir zwei Menschen trinken davon und wissen, okay, das wird jetzt unangenehm. Und das hätte mir gereicht. Ich hätte gar keine weitere Erklärung dafür gebraucht. Das wäre für mich okay gewesen. Einfach, was wäre, wenn es sowas gäbe? Punkt. Ja. Und zieh das einfach durch, erzähl diese Story zu Ende. Es wäre ein kleiner, böser Horrorfilm geworden. Und dann wollen sie dem Ganzen am Ende noch so eine zusätzliche Ebene geben. Und das hätte es für mich nicht gebraucht. Also ich finde, ich stimme dir, glaube ich, zu 100% zu. Ich finde auch, der Film hat so funktioniert, wie er ist. Der ist auch ein bisschen witzig. Also der hat ganz viel schwarzen Humor. Auch in der Art und Weise, wie er geschnitten ist und so. Ich glaube, man kann ihn auch gut gucken, wenn man jetzt Blut nicht so gerne sieht. Ja, würde ich auch sagen. Das ist eigentlich wenig, also er deutet, wo man, glaube ich, weggucken muss. Er deutet mehr an, als er zeigt, würde ich jetzt mal sagen. Und dann löst das meistens in Humor auf, aber Richtung Ende hat mir so ein bisschen, also ich habe voll mit den beiden mitgefiebert, ich fand die beiden sehr sympathisch, Dave Franco und Alison Brie. Alison Brie war das? Es ist seine Frau, Alison Brie, sind ja wirklich ein Paar, die beiden. Ja. Ach, das ist Alison Brie? Oh, ich hab's gar nicht erkannt. So, sorry, ich habe den wirklich gestern erst gesehen. Ah ja, okay. Das war Alison Brie? Okay, nee, ich habe sie nicht erkannt. Auf jeden Fall finde ich, irgendwas hat noch gefehlt, so also die zwei lieben sich ja und diese Beziehung, irgendwas ist bei denen, was sie halt nicht ganz zur Wahrheit machen aktuell für sich, sondern sie versuchen das irgendwie durch ihre normale Liebe irgendwie zu überdecken, aber ja, irgendwas ist da, was mir gefehlt hat, deswegen, also wirklich toll, solider Film. Und dann auch, also kurzer Spoiler, aber die verschmelzen dann und tauchen so in ihre Haut ein, untereinander. Und das sieht man dann auch. Und ich finde, Queer hat das besser gemacht. Ja, also mit einer ganz anderen Absicht, wahrscheinlich. Aber ähnlich. Aber ich finde einfach, ich finde schon, dass Together einfach echt Spaß gemacht hat. Also ich kann ihm auch dieses Finale verzeih ich ihm trotzdem auch, sonst würde ich ihn jetzt nicht nennen. Aber er hätte halt. Also es wäre halt ein Film gewesen, den ich mir halt ins Regal gestellt hätte, wenn er dieses Finale nicht gehabt hätte. Weil ich ihn einfach, ich mag das manchmal, diese kleinen, bösen, bisschen pulpy, bisschen ramschigen Horrorkonzepte, die aber dann doch mehr haben, wenn man drüber nachdenken will. Und ich fand die Darsteller super, ich fand Dave Franco und Alison Brie super gut in diesem Film. Ja. Und keine Ahnung, also da hat nicht viel zur Perfektion gefehlt und dann hatte man, glaube ich, einfach nicht ganz Aber nicht ganz die Eier zu sagen, wir lassen es einfach mal so stehen. Wir müssen es nicht weiter erklären. Ja. Anderer Horrorfilm, den ich dieses Jahr richtig, richtig toll fand, war Final Destination Bloodlines. Habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Das Revival von Final Destination. Achso, ja, schade, leider nicht. Ich habe auch gehört, dass er wirklich Spaß machen soll. Und ich kann den Final Destination Filmen auch was abgewinnen, gerade deswegen, weil sie halt so Banane sind und sagen, eben auch so dieses, die ziehen das durch eigentlich, eigentlich passt es gut als Übergang. Weil die sagen halt, wir erklären das jetzt nicht nochmal auf eine andere Art und Weise. Nein, es ist einfach so, der Tod ist irgendwie wie eine übernatürliche Macht. Und wenn du den Tod betrügst, dann findet der Tod aber nicht so geil. Dann hast du halt ein Problem, ne? Genau, und das ist halt einfach lustig und das ist bizarr und fertig. Ja. Und da musst du nicht am Ende noch irgendeine neue Metaebene drüber packen. Genau, und, das ist einfach ehrlich bei Final Destination, ja. Und scheinbar ist der neue, also ich meine, es ist Teil 6 oder so, ne? Und scheinbar ist der aber richtig gut, sagen alle. Der ist wirklich richtig gut, weil was der Film macht, der findet tatsächlich einen neuen Ansatz in dem Ganzen. Mhm. Den ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte. Und der geht den gleichen Weg wie jetzt die letzten Scream-Teile. Vor allem der letzte Scream-Teil, ich glaube Scream 6 war das jetzt. die Charaktere sind alle sympathisch, man möchte nicht, dass sie sterben. Und das mag jetzt banal klingen, aber das ist wirklich was in Horrorfilmen oft ein Problem ist. Man freut sich ja über die Tode, über das Sterben von den Leuten, weil man Bock hat auf die Special Effects und wie sie das jetzt irgendwie machen. Aber da ist es wirklich so, man möchte nicht, dass sie sterben. Und dann, wenn sie sterben, sterben die so kreativ, dass es auch noch Bock macht, den Charakteren, die du eigentlich sehr gerne magst, beim Sterben zuzugucken. Also wirklich richtig, richtig toll. 2 Stunden pure Unterhaltung, macht Spaß. Und wenn man Final Destination vorher schon mochte, da wird man, glaube ich, mit dem zweitbesten Teil der Reihe belohnt. Ja. Meiner Meinung nach. Habe ich auch gehört, dass er wirklich gut sein soll. Und gucke ich sicher auch. Aber ist halt für mich, muss ich auch sagen, habe ich nicht zufällig verpasst, sondern ich bin da einfach nicht ins Kino gegangen, weil ich mir dachte, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich den im Kino gucken muss. Ich glaube, das ist für mich so ein lazy Afternoon-Film im on demand oder so. Also klar, macht sicher auch Spaß im Kino, aber das war schon eine bewusste Entscheidung, den nicht im Kino noch zu erwischen. Ja, aber es ist sicherlich auch ein Film, der Bock macht, mit Publikum zu sehen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Du hast ein gutes Argument. Ja, ich glaube auch, wenn das Publikum sich richtig darauf einlässt. Ich habe bei solchen Filmen halt genau die Sorge, dass da so ein paar Teenager drin hocken, die eigentlich nur 2 Stunden nachmittags rumkriegen müssen oder am Abend. Ja, und dann immer in die Spätvorstellung gehen. Ja, eben, und dann sind die irgendwie laut oder gehen ans Handy. Weißt, da habe ich schon Sorge, dass bei so einem Film das Publikum nicht committed sein könnte. Also, wenn du das richtige Publikum hast, ist es wahrscheinlich mega geil, wie bei einer guten Comedy auch. Dann macht es ganz viel aus, das mit dem Publikum zu sehen. Aber da sehe ich auch das Potenzial zum falschen Publikum. Ja, das stimmt. Aber durch das, dass der Film ab 18 ist, sortiert sich das recht gut aus. Ja, okay. Also. Und jetzt würde ich noch den letzten Horrorfilm in meiner Honorable Mentions Liste abhaken wollen, wenn es okay für dich ist. Ja, bitte. Und zwar wäre das noch Frankenstein. Finde ich witzig, weil der ist auch bei mir noch in der Honorable Mention und ich war mir nicht sicher genug, dass du ihn nicht in deiner Top 10 hast. Aber ja, super, hau aus. Also ich fand den toll, also Benicio del Toros, nicht Benicio del Toro. Guillermo del Toro. Ich habe vorhin noch Phoenician Scheme geguckt. Deswegen bin ich noch auf Benicio del Toro. Auf jeden Fall Guillermo del Toros neuer Netflix-Film. Ich fand den richtig toll, ich fand den sau unterhaltsam, hat Spaß gemacht. Das ist genau das, was ich erwarte von einem Guillermo del Toro-Film, der Frankenstein behandelt. Mehr kann ich nicht sagen. Und deswegen hat es, glaube ich, auch nicht in meine Top 10 geschafft. Ich fand ihn auch, also wie so oft mit seinen Sachen oder eigentlich immer, absolut optisch an manchen Stellen lächerlich schön. Gewinnt auch natürlich jetzt bei den Oscars, wenn er dafür nominiert ist, jede Kategorie im Sinne von Kostüm, Ausstattung, Setdesign, was auch immer. Gibt das direkt ab bei seinem Department, weil es ist einfach insane, einfach wie diese Filme aussehen. Es gab ein, zwei Szenen, vor allem so die Landschaftsaufnahmen, da wurde es mir ein bisschen zu CGI-ig. Das hat mich ein bisschen gestört. Das braucht er, finde ich, vor allem an der Stelle nicht. Also mir ist schon klar, dass er dieses Gebäude, dass das natürlich ein CGI-Gebäude ist, dieser Turm, mit dem Frankenstein dann seine Experimente durchführt. Aber alles hatte auch so ein, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, auch so dieses Color-Grading. Manchmal war das dann so ein bisschen drüber. Und nicht drüber im Sinne von, seine Sachen sind ja immer drüber. Die Farben sind ganz crazy und krass. Aber gerade in Kombination mit seinen praktischen Sets fiel es immer auf. Weil das hatte alles so eine Haptik und eine auch so eine Konturen hatte alles. Und diese Fake-CGI-Landschaften hatten automatisch was Unscharfes, sowas Verwaschenes. Und das hat einfach nicht ganz gepasst. Aber ist hohe Kritik, weil ich meine, das ist ein, zwei Mal. Und in dem Film natürlich sind da visuelle Effekte drin. Und die sind auch nicht immer störend oder so. Manchmal sind sie auch einfach gut und sinnvoll. Aber die praktischen Sets in diesem Film sind ein Traum. Also wirklich dieses Schiff, das die gebaut haben. Die haben einfach ein komplettes fucking Schiff im Eis, also nicht im Eis, aber was sie für diese Eissequenz brauchen am Anfang des Films. Das haben sie komplett gebaut mit Interior. Du kannst da reingehen, alles ist ein richtiges Ding. Mit einer Funktion auch, dass du es bewegen kannst physisch, mit hin und her wackeln kann, aufgrund dessen, was im Plot passiert. Und das ist alles großartig gemacht. Ich muss auch sagen, wirklich, ich habe ihn bis jetzt in nichts gesehen, weil ich die Sachen, für die er schon gefeiert wurde, auch nicht geguckt habe. Jacob Elordi, der das Monster spielt, also Frankensteins Monster. Toll, wie der das gespielt hat. Ich hatte schon gehört, dass er gut sein soll. Er als Schauspieler an sich hat er mich jetzt auch von überzeugt, war in dem Film ganz, ganz toll. Hast du ihn nicht in Saltburn gesehen? Nee, da haben wir damals drüber geredet und den habe ich bis heute bewusst nicht geguckt, weil der irgendwie... Immer noch nicht. Der wirkt da irgendwie doof auf mich, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was es mit Emerald Fennell ist. Aber also ich fand Promising Young Woman ja ganz cool. Heights. Also da habe ich auch gar keine Lust drauf, muss ich gleich echt sagen. Ich schon. Ich weiß, dass es ist so ein Klassiker. Saltburn so grandios ist. Ja, ich fand Promising Young Woman gut, aber und dann? Aber Wuthering Heights sieht irgendwie ramschig aus für mich. Sieht aus wie Bridgerton. Ich weiß, das ist ein Klassiker und der ist schon dreimal verfilmt worden oder viermal. Es sieht für mich aus wie More of Horny Bridgerton und das interessiert mich einfach nicht, muss ich leider zugeben. Das ist einfach. Oh, schau dir Saltburn an. Ich glaube, du verstehst so die Art von Filme, die sie gerne macht. Ja. Ja, aber ich habe ja auch Promising Young Woman hatte bei mir ja auch im Finale ein, zwei Momente, die mich dann verloren haben und vielleicht bin ich deswegen nicht so hyped auf ihre Sachen jetzt, weil der so viel Potenzial hatte, der Film, und das hat sie so ein bisschen verspielt am Ende. Ja. Aber gut, ja, war bei mir auch Honorable Mentions, Frankenstein, Guillermo del Toro. Wenn ihr Netflix habt, guckt euch den an, macht einfach, ist ein toller, schöner Film, absolut klassische Story, natürlich auch witzig, dass wir im selben Jahr Wir hatten ja, glaube ich, dieses Jahr zwei Dracula-Versionen. Also klar, Nosferatu ist offiziell nicht Dracula, aber es hat einfach einen Rip-Off. Ja. Dann hatten wir hier Dracula von Luc Besson und auch noch Frankenstein, alles in einem Jahr. Also, ja. Hast du den gesehen, den Dracula? Wir haben da, glaube ich, kurz drüber gequatscht. Du mochtest den, glaube ich, oder nicht? Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Ach, warte mal, dann verwechsel ich irgendwas. Ich dachte, ich hätte mit dir darüber gesprochen. Also mich hat der gar nicht gereizt. Einer meiner Top-Filme letztes Jahr war Dogman, auch von Luc Besson. Ja. Aber Dracula habe ich leider nicht gesehen. Luc Besson holt mich schon länger nicht mehr ab. Also unabhängig davon, was er scheinbar offscreen für ein Typ ist. Seine Filme sprechen mich momentan nicht mehr an. Weiß auch nicht. Also ich habe gehört, Dracula soll der beste schlechteste Film, den man jemals gesehen hat, sein. Okay, weiß ich ja nicht. Schon sehr hoch. Also er soll ultra witzig sein, weil er so scheiße ist und sich so ernst nimmt dabei. Aber wie gesagt, ich habe nichts gesehen von. Ja. Deswegen kann ich da auch jetzt nichts zu sagen. Das heißt, deine Honorable Mention ist durch, oder was? Nee, der Horror-Part. Der Horror-Part. Ja, dann mach weiter, ich meine. Also ich hätte noch drei Filme, die ich jetzt in den Honorable Mentions habe, über die ich denke, dass es wert ist zu reden. Mhm. Also einer davon wäre We Live in Time. Habe ich nicht gesehen, habe ich tatsächlich, hatte ich noch die Möglichkeit irgendwann und habe dann einfach an dem Abend doch keinen Bock gehabt. Das war, glaube ich, mein letzter Tag, wo ich noch Amazon Prime hatte oder so. Ja, aber wirklich sehr, sehr schöner Film mit Andrew Garfield und Florence Pugh. Pew. Es geht darum, also ein Pärchen und sie hat Krebs und Krebs, den man nicht behandeln kann und das Pärchen und sie versuchen halt mit dieser Realität, dass sie sterben wird, klarzukommen. Also und man durchlebt auch so und in dieser Handlung, die ist halt sehr, sehr unchronologisch zusammengeschnitten. Also man sieht Sequenzen aus dem Leben nach ihrem Tod, vor ihrem Tod, während ihrem Tod. Also es ist wirklich alles zusammengeschnitten. Und es ist ein sehr toller, lebensbejahender Film auch, der sich jetzt nicht darauf konzentriert, sich auf dieses Leiden mit Krebs, ja, also man erlebt einfach nicht so dieses, man hat Krebs und man stirbt und dann sieht man nicht dieses Hardcore-Leiden dabei, sondern es geht eher darum, was ist sie für ein Mensch, was hat sie für ein Leben gelebt und wie geht es für die Menschen, die sie hinterlässt, weiter. Also wirklich sehr, sehr toller, bewegender Film, kann ich empfehlen. Ja, also werde ich mir auch irgendwann angucken. Hab's leider einfach Genau. verbaselt, als er rauskam, weil Andrew Garfield und Florence Pugh allein ja eigentlich schon, Andrew ja, Garfield. eigentlich Also wirklich schon. beide sind fantastisch. Die haben Charme, die haben Humor, die haben wirklich diesen Esprit, den der Film braucht. Also perfektes Casting, meiner Ja. Meinung nach. Und wirklich toll gedreht und geschnitten und gefilmt und ein wirklich sehr bewegendes Ende auch. Wenn wir schon beim bewegend und Krebsdrama sind, dann würde ich noch einen weiteren Film in die Runde werfen. Und zwar ist es eine Stephen King-Verfilmung von einem meiner aktuell arbeitenden Lieblingsregisseure. Und zwar ist es The Life of Chuck. Habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht Hast du gesehen. auch nicht gesehen? Ja, aber hau mal raus. Unbedingt, unbedingt nachholen. Also der Film beginnt mit dem Ende der Welt. Ich will gar nicht so viel da, also es geht darum, Menschen leben in der Stadt und überall erscheint der Schriftzug Thanks Chuck und Chuck Krasinski, glaube ich, ist sein Nachname, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es Tom Hiddleston. Und er hat wohl über 37 Jahre lang in einer Versicherung gearbeitet. Und überall tauchen dann immer mehr so Werbebanner auf mit Thanks, Chuck. Und halt Tom Hiddleston daneben. Thanks, Chuck, for 73 years of everything. Und es wird immer mehr und die Welt geht unter währenddessen. Okay. Und das ist der erste Akt des Films. Also der erste Akt endet mit dem Weltuntergang und dann geht's quasi weiter. Ich möchte wirklich nicht mehr darüber sagen, aber das ist ein sehr, sehr bewegender, sehr, sehr lebenspositiver Film. Ich glaube, eine der schönsten Stephen King-Verfilmungen, die es bisher so gab. Also wenig Horror. Es ist kein Horrorfilm. Es ist einfach nur bewegend und jeder sollte das mal irgendwie erlebt haben, diesen Film zu gucken. Also wirklich toll. Ja, habe ich auch auf Mehr. der Watchlist. Das ist einfach, man kriegt sie manchmal nicht alle unter. Ja, ich weiß. Aber das ist also toll. Wirklich toll. Ja. Naja. Und dann mein letzter Film, wenn ich das jetzt so in einer Reihe alles raushau, Ja. dann musst du mal ein bisschen labern, weil meine Stimme wird schon langsam ein bisschen. Ja. Der letzte Film, das nicht in meine Top 10 geschafft hat, ist Flow. Flow, ja, ist schon in meiner Liste der besten Filme. Ja, ganz, wir wiederholen uns hier bei vielen Sachen, aber es ist halt einfach so. Auch ein sehr bewegender Film, aber glaube ich ein Film, den man ganz toll auch Kindern zeigen kann. Also es ist ein Animationsfilm, muss man an der Stelle sagen, und ich bin da ja, wenn es Computeranimation ist, zumindest optisch, bin ich da ja oft nicht so abgeholt. Ich bin ja kein Freund von Pixar und Co. Und dieser Film hat eine sehr rudimentäre Optik. Also sieht ein bisschen aus wie ein Videospiel von vor 5 Jahren, so in etwa. Also es ist kein Film, der jetzt in der Optik die ganze Zeit überzeugt oder crazy aussieht. Hauptfigur ist eine Katze. Ich bin eher ein Hundemensch. Also noch ein Minuspunkt. Aber Aber Hunde der hast du ja Film, auch. genau. Und der Film ist aber, ja, also im Grunde ist es auch, glaube ich, die Apokalypse ist schon passiert. Sind nur noch Tiere da, alles ist voller Wasser und Dschungel. Und es wird nicht gesprochen in diesem Film. Es gibt nur Tiere, das kann man einfach schon klar sagen. Vor allem, es sind keine Pixar-Tiere, es sind einfach wirklich die Tiere. Ja. Und genau. Und dann sehen wir einfach, wie diese Katze ein Abenteuer erlebt. Ganz stumpf gesagt. Und einfach ein Film, der sehr bewegend ist an manchen Stellen, der Leben und Tod irgendwo begreiflich macht vielleicht. Auch eben für Kinder potenziell. Und was sehr Meditatives fast hat. Ich kann da auch nicht so viel mehr zu sagen, aber ich war sehr froh, ihn gesehen zu haben. Also ich muss ja, also man muss ja nochmal hervorheben, der Film hat auch bester animierter Film bei den Oscars letztes Jahr gewonnen. Und man guckt den Film und denkt sich so, hä, warum? Weil Pixar-Filme sehen noch viel besser aus. Nee, da geht es darum, dass ein Typ, das auf einem Open-Source-Programm alleine diesen Film erstellt hat. Ja, ja. Und das Wichtige ist, zu zeigen, hey, jeder, der kreativ ist, der Bock hat, kann einen bewegenden Film, animierten Film mit ganz geringen Mitteln machen. Das ist, glaube ich, ein Film aus, woher kommt er? Weiß ich gar nicht. Estonia? Kann gut sein, ja, Estland oder so. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber das ist halt die Botschaft, die dieser Film sendet. Hey, du brauchst keine 200 Millionen, um ein kreatives Projekt zu realisieren, das dir im Kopf schwebt. Nee, du kannst es halt auch selber einfach machen. Und das hat er mit Flow halt bewiesen, der weltweit sehr erfolgreich lief und Produktionskosten von wirklich wenig Geld hatte und einfach toll. Also wenn ich den als Kind gesehen hätte, ich hätte so viel in diese ganzen kleinen Passagen mit rein interpretiert. Ich glaube, das ist ein Film, der regt die Fantasie wirklich sehr, sehr an. Mhm. Ja. Also war ja nichts erklärt, sondern er zeigt halt nur. Fand ich. Also was der Film auch sehr deutlich macht, ist natürlich, wie wichtig Sounddesign ist, weil du hast hier keine Stimmen, sondern du hörst einfach nur die Geräusche, du hast natürlich Musik. Und deswegen ist das so ein auch meditativer Film, wie ich meinte. Also weil du hörst aber die Natur, du hörst das Wellenrauschen, du hörst, wie sich ein Boot, das Holz knarzt im Wasser die ganze Zeit und so. Ja. Und die Pfoten auf dem Waldboden permanent, dieses Tapsen auf den Holzdielen. Ja. Wahnsinn. Genau, also ich glaube Lettland, gucke ich hier gerade nach. Lettland, Belgien, Frankreich sind die Herkunftsländer, Co-Produktion. Und ja, also geschätztes Budget sehe ich hier 3,5 Millionen Dollar, was für ein Animationsfilm gar nichts ist. Also, das ist halt hauptsächlich Marketing und dann weltweite Promotion wahrscheinlich. Ja, eben. Also das ist kein teurer Film, kein großer Film in dem Sinne und dadurch, glaube ich, hat es ihm so gut getan. Natürlich, dieser Oscarsieg macht dann natürlich viel aus. Ganz, ganz schöner Film, nicht nur für Katzenliebhaber. Wie gesagt, ich bin eher der Hundetyp und ich fand den ganz, ganz toll. Ja, und wenn du Capybaras liebst, dann genau, Capybaras oder was ist das andere, so ein Storch oder sowas in der Art? Nee, nicht ein Storch, Pelikan. Das habe ich nicht ganz verstanden. Genau, irgendwie sowas in der Art. Pelikan nicht, aber oder ein Reiher, ist es ein Reiher? Okay. Der Junge und der Reiher? Was ist das Sequel? Aber ja, also ganz anders als diese Pixar-Filme, würde ich sagen. Es gibt hier nicht viel goofy, die Narration brechenden Humor oder sowas. Der Film ist einfach cute und emotional und besinnlich und ja, einfach ein schöner Film, den man sich wirklich mal anschauen kann, wenn man mal runterkommen will. Wenn man sagt, hey, heute stresst mich alles, heute macht mich alles wahnsinnig, guckt euch diesen Film an. Der hat da trotzdem seine dramaturgischen, harten und krassen Momente, aber keine Ahnung, ich finde, das ist wie, wenn man sich an den Strand legt und so die Füße schon im Wasser baumeln so ein bisschen. Ja. Einfach, ja. Er ist nicht zu aufregend, aber trotzdem schon, aber entspannt, ja. Also toller Film. Ja. Bei mir nur in den Honorable Mentions war ja einem anderen Animationsfilm weichen musste, der dann später noch folgt. Okay. Jetzt meinst du, ich soll mal reden? Du bist durch mit deiner Honorable Mentions Liste. Ja, bitte, hau mal raus. Bin ich auch, aber alles, was ich jetzt nenne, kann natürlich potenziell in deiner Top 10 landen, da musst du ja doch wieder reden. Ich habe hier noch unter meinen Filmen, die ich sehr, sehr mochte, Black Bag von Steven Soderbergh. Mhm. Hat mir sehr gut gefallen. Ist ein kleiner Film, ist nichts Verrücktes im Scope, im Budget oder irgendwas. Aber Soderbergh ist einfach ein stabiler Filmemacher. So, ich feiere nicht jeden seiner Filme gleichermaßen. Ich bin, glaube ich, einer der Menschen, die Oceans-Filme gar nicht so sehr feiert. Ach, ist aber, das auch Soderbergh? Hm? Ist es auch Soderbergh? Ja, ja, genau. Also die Oceans-Filme, ah, okay. Genau. Und hat hier natürlich auch wieder einen coolen Cast mit Cate Blanchett, Michael Fassbender, Naomi Harris spielt, glaube ich, noch mit. Die kennt man vielleicht aus den jüngeren Bond-Filmen. Und ja. Die anderen beiden habe ich jetzt gerade namentlich nicht auf dem Schirm. Aber es ist ein kleiner Spionage-Thriller, kann man sagen. Aber wirklich so klein, wie man ihn sich vorstellen kann, wenn es um Spione geht. Und zwar spielt Michael Fassbender einfach jemanden, ist es der MI5? Ich vergesse immer, was das MI5. Fiktionale aus Bond ist und was das echte ist. Ich dachte, das Fiktionale aus Bond ist das echte. Ich dachte, das heißt anders. Das heißt irgendwie extra. Ich dachte, MI5 ist der Geheimdienst der UK quasi. Genau, also es ist auf jeden Fall britischer Geheimdienst. Und Michael Fassbender spielt einen Typen, der für diesen Geheimdienst arbeitet. Und er ist wie ein menschlicher Lügendetektor. Er kann Leute extrem gut lesen und kriegt raus, wenn Leute lügen. Also er ist wahrscheinlich jemand, wie wir mitbekommen, wahrscheinlich muss er oft Leute verhören in seinem Job. Und dann wird ihm ganz zu Anfang gesagt, hey, hier neuer Auftrag für dich. Wir glauben, wir haben einen Maulwurf in dieser Abteilung. Und einer der Verdächtigen, der es sein könnte, ist deine eigene Frau. Jetzt überleg dir, wie du damit umgehst, wie du das machst. Ja, na, du darfst nicht vergessen, hier ist eine Liste von 5 Leuten. Ja. Und einer davon ist deine Frau. Alle sind verdächtig. Genau. Ja. Und das ist, glaube ich, alles Leute aus einer Abteilung oder zumindest sind sie alle miteinander verbandelt. Eben er mit seiner Frau bildet ein Pärchen. Es gibt noch ein anderes Pärchen, was dabei ist. Und was er dann macht, ist, er lädt sie alle zum Dinner ein und sie kommen alle zum Essen. Und schon sein Umgang mit Cate Blanchett, mit seiner Frau, die beiden haben schon so ein sehr direktes Miteinander grundsätzlich. Aber es ist eine sehr interessante Beziehung, finde ich auch, die Soderbergh da konstruiert. Und genau, und dann geht es eigentlich darum, kriegt Fassbender jetzt an diesem Dinnerabend, so kriegt er jetzt aus den Leuten raus, wer hier lügt und wer hier ein Verräter ist. Und das ist es. Das ganze Setting ist auch wirklich zu, sag ich mal, 80% an diesem Dinner-Table, an diesem Tisch. Und ich fand es einfach, genau das ist das, was mich halt dann auch irgendwo inspiriert oder was ich auch toll finde, dass es noch möglich ist, ein so kleines Konzept eigentlich zu haben. Zu sagen, nee, das war's. Eben, der Typ, der irgendwie die Oceans-Filme macht mit jedem Hollywood-Schauspieler, den du dir vorstellen kannst, macht halt heute sowas. Und das macht er, weil er darauf Bock hat. Weil der muss er nicht. Ja, aber man merkt es auch, dass er da richtig Bock drauf hatte. Das voll ist so eine... Ich fand, es wirkt wie so... Er hat jetzt einfach Bock, sowas zu machen, wie so eine Fingerübung für ihn. Weißt du, was ich meine? Und er zieht da so jeden jedes kleine Ding irgendwie raus, was er so machen kann. So, hey, okay, Michael Fassbender angelt gerade und überlegt und dann reißt ihm die Leine, weil der Fisch von der Leine ins gerissen ist. Mhm. Aber währenddessen denkt er drüber nach, wer es sein könnte. Ja. Und dann sein Line of Thought reißt ab, während der Fisch da abreißt. So. Also toll. Also ich habe das jetzt, ein Kumpel von mir, der hat mir jetzt erzählt, wie toll er den Film findet, weil er inszenatorisch so krass ist. Mhm. Und ich habe mir den jetzt auch im Zuge des Podcasts vor ein paar Tagen erst angeschaut. Und er meinte so, versuch mal die ganzen Szenen zu analysieren aus einem inszenatorischen Standpunkt. Mhm. Und das ist irre. Also es ist wirklich krass, wie sehr Soderbergh die Inszenierung und die Story quasi zusammengeführt hat. Toll. Also vor allem bei Soderbergh ist das Spannende, deswegen vergleiche ich manchmal ein bisschen mit David Fincher, weil seine Storys manchmal ähnlich, was ist das deutsche Wort? Jetzt fällt mir nur alienating ein. Also manchmal ist es so, du wirst als Zuschauer eigentlich ein bisschen abgestoßen von diesen Charakteren und ihrem Leben in dieser Welt. Mhm. Also das sind manchmal sehr berechnende, kühle Charaktere oder zumindest nicht so deine Lebensrealität. Ja. Und Fincher ist ja auch so ein Perfektionist, der irgendwie 40 Takes von allen Sachen macht, bis er genau das hat, was er braucht. Und ich glaube, Soderbergh ist da deutlich lockerer, aber gleichzeitig ist er eigentlich unfassbar in Kontrolle bei allem. Weil das ist immer so ein bisschen, was man nicht mitbekommt. Wenn man sich so den Abspann anguckt, dann denkt man so, ah, guck mal, der hat den geschnitten, der hat den gedreht. Das sind beides, glaube ich, die Eltern von ihm. Er gibt einfach die Namen seiner Eltern an. Eigentlich ist er selber Kameramann und er ist auch derjenige, der den Film schneidet und Regisseur. Aha. Und das spürst du einfach. Dieser Film ist so wirklich aufs Haar genau geschnitten und inszeniert. weil der halt all diese Departments gleichzeitig macht. Und das ist eh nicht so gewöhnlich. Also es gibt schon manchmal, dass ein Regisseur auch noch selber seine Kamera macht. Das kommt schon vor. Also eben wieder Beispiel, ich glaube, James Cameron macht jetzt bei Avatar mittlerweile selber seine Kamera. Oder Til Schweiger. Ja, oder so. Also das gibt es schon manchmal, aber das auch noch komplett selber zu schneiden, natürlich auch das ganze Drehbuch etc. Also es ist halt einfach ein, ja, wie ich finde, es passt gut, was du erzählst, dass du dieses so, das ist wie so eine kleine Studie, der probiert mal was aus. Aber halt immer mit dieser krassen Konzentration. Ich finde, du spürst diese Konzentration irgendwie. So, es ist so, nichts daran ist zufällig. An sich selbst. Voll. Ja, genau. Aber eben zu sagen, ich mache diese kleinen Filme. Also ich mochte auch sehr gern, den fanden manche, glaube ich, nicht so doll, weil er ist ein bisschen Banane auch, aber ich fand ihn sehr witzig, dieses, wo, wie hieß er nochmal? Ich glaube, Claire Foy spielt die Hauptrolle und sie wird in so eine Irrenanstalt eingeliefert und ist aber nicht irre und wehrt sich dagegen. Der mit der iPhone-Kamera gedreht worden ist. Ja, genau. Ich glaube, Unsane hieß er oder so. Kann das sein? Ja, kann sein. Und das war auch so, der Film war nicht perfekt, aber du merkst so, das ist jemand, der macht was, weil er Bock drauf hat. Ja. Und das allein schon spürt man, finde ich, einfach, wenn jemand einen Film wirklich für sich selber macht und weil er da Spaß dran hat und Lust drauf hat und nicht, weil er jetzt mal wieder was machen muss oder so. Ich meine, Soderbergh hat, glaube ich, mittlerweile dreimal auch schon seinen Ruhestand angekündigt und dann kam er immer wieder doch wieder zurück, weil er meinte, ich habe auch noch Bock. Und es ist ein kleiner Film, aber zeigt einem, finde ich, auch super toll, was möglich ist immer noch mit einem kleinen Setting. In der Welt, wo wir eben unsere Avatars haben oder auch Filme, über die wir noch sprechen werden, die wir ganz toll finden, die aber viel größer in ihrem Scope sind und verschiedene Schauplätze und sonst was. Und hier ist das sind fünf Leute an dem Tisch und alles sieht wie aus dem Ei gepellt aus. All diese Menschen sehen auch aus wie aus einem Modelkatalogen. Aber auch der Dialog, messerscharf alles, nichts ist hier zufällig. Und das ist einfach auch immer wieder schön zu sehen. Also deswegen. Und keine Szene ist überfällig, das ist das Nächste. Ja, genau, nichts ist überflüssig. Nichts jetzt alles Unnötiges. Du hast nichts Unnötiges in diesem Film. Der Film hat eine Laufzeit von 90 Minuten. Ja. Und genau diese 90 Minuten braucht er. Und die hat er und die nutzt er für sich, finde ich. Ja. Und auch das eben seltener Fall, dass überhaupt noch Leute es hinbekommen, Filme mit dieser Länge zu machen. Also auch das fast schon wie so ein Challenge. Kann man sowas noch erzählen? Ja, klar kann man. Du musst halt wissen, wie du dran gehst. Und Du brauchst eine Vision und das ist eine Kunst, tatsächlich einen Film auf 90 Minuten runterzuschneiden und dann trotzdem deine Vision noch da zu haben. Ja. Und das habe ich das Gefühl, verlieren manche Filmemacher. Mhm. Vor allem so was wie Martin Scorsese etc., finde ich, sollten wir ein bisschen lernen, wieder so Kill Your Darlings. Einfach nur lass manche Szenen zurück. Es tut dem Film gut, wenn der ein bisschen entschlackt ist. Gut, ich gehe jetzt nicht mit, dass Scorsese es, glaube ich, verloren hat. Es ist nur, das sind, glaube ich, sehr unterschiedliche Filmemacher in dem, was sie machen wollen oder auch was sie für Geschichten interessiert. Ja. Und das stimmt natürlich. Natürlich ist bei Scorsese alles, wird immer länger und überbordender, aber ich finde, seine Geschichten rechtfertigen das auch. Also das hier wäre ein Film, Black Bag wäre bei mir eher auf der Enttäuschungsliste, wenn das ein 2-Stunden-Film ist. Weil diese Idee auch, die trägt auch genau. Das wäre zu lang. Genau, das macht nicht mehr Sinn, mach's auch nicht länger. Ja. Funktioniert perfekt. Du hast eher das Schöne ist, ein Film geht zu Ende und du denkst dir, boah, ich hätte mir jetzt auch noch eine Stunde angeguckt, die Leute. Aber das Gefühl hast du auch nur, weil der Film genau weiß, wann er enden muss und was er drin lässt und was er rausschmeißt. Und nur deswegen hast du das Gefühl, ich würde mir das noch eine Stunde länger angucken, wie die an diesem Tisch sitzen und miteinander quatschen. Ja, weil man halt wissen muss, wann gut ist. Ja. Ich will jetzt voll Überleitung machen von einem mega chilligen 90-Minuten-Film, der richtig Spaß macht, zu einem 3-Stunden deutschen Film, der absolut keinen Spaß macht, aber einen super Tipp in mir zurücklässt. Okay. Und aktuell auch im Oscar-Rennen noch ist. Mhm. Und zwar ist es In die Sonne schauen. Ah, den habe ich noch nicht erwischt. Ja, erzähl mal ruhig. Also ich glaube, über den Film kann man nicht viel erzählen, den muss man erleben. Mhm. Das ist einer der wenigen Filme, den ich auf Letterboxd, also da bewerte ich sehr, sehr gerne Filme auf Letterboxd, dem konnte ich keine Wertung geben, weil ich ihn nicht greifen konnte. Mhm. Und trotzdem war der zutiefst bewegend. Also es ist quasi ein Bauernhof. Und es geht um 3 Generationen von Frauen, die auf diesem Bauernhof leben. Also einmal Anfang des 20. Jahrhunderts, einmal Mitte und einmal eher so Richtung 21. Jahrhundert. Und es geht viel um Sexualität, es geht viel um familiäre Traumata. Es ist echt, also es ist sehr collageartig, aber nicht im Sinne von Terrence Malick, wie wir vorhin ja schon mal hatten, sondern es ist eher, es ist wirklich ein sehr transzendenter Film, den man erlebt. Also, ich kann es dir ja gar nicht besser erklären. Das ist ein Film, den solltest du mal gucken. Ich glaube, zu Hause wirkt er nicht. Ich glaube, das ist ein Film, den solltest du im Kino schauen, wo du nicht auskannst, wo du fixiert drauf bist, dass dir das jetzt das gezeigt wird. Also wirklich eine richtig, richtig krasse Ode ans Leben, ans Verzweifeln, an das Leben, an die Geburt der Frau, ans Leben der Frau, ans einfach Sein und ans vielleicht auch ja, es ist schwierig, das in Worte zu fassen. Ich habe mir den in München angeguckt, in so einem Arthouse-Kino und bin danach rausgegangen und war wirklich zutiefst deprimiert und konnte gar nicht begreifen, was ich da gesehen habe. Und ganz, glaube ich, bisher auch immer noch nicht, weil ich es nicht in Worte fassen kann, weil das so abstrakte Ideen sind, die dir da, die dieser Film über dich hinwegspült, dass du das, glaube ich, selber erleben musst einfach. Ja. Also es wirkt auch wie ein Film, der, glaube ich, nicht ganz leicht ist. Ja. Wirkt schon eher schwer. Ich habe auch Vergleiche zu Michael Haneke gehört, hier das Weiße Band. Wurde so ein bisschen, ich finde, Michael Haneke macht aber zumindest eine stringente Story. Das macht der Film nicht. Okay, okay. Der ist irgendwie in mehreren Epochen spielt es, ne? Genau, genau. Es ist irgendwie Anfang des, wie gesagt, 20. Jahrhunderts auf dem gleichen Bauernhof. Also die Kulisse ist immer dieselbe. Und da entfalten sich halt immer verschiedene Stories. Involvieren Frauen oft und deren Rolle in dieser gewissen Zeit. Ja. Und entwickeln da so ihren eigenen Sog. Also am Anfang ist man so ein bisschen, also ich war am Anfang so, wow, okay. Also ich wusste, wie lang der Film ist. Und dann saß ich am Anfang so da und dachte mir, wow, okay, wenn ich das jetzt 3 Stunden lang anschauen muss, holy fuck. Und dann auf einmal ist man so drin. Und also ich finde, In die Sonne schauen ist schon ein toller Titel, aber der englische Titel ist Falling Down. Und ich glaube, der trifft es noch ein bisschen besser als der deutsche Titel. Und wie gesagt, das ist ein Film, der ist ein Erlebnis, das ist keine Unterhaltung, sondern das ist ein scheiß Erlebnis. Das muss man gesehen haben, um es zu verstehen. Also wirklich toll. Und ich hoffe, der wird zumindest nominiert für bester fremdsprachiger Film bei den Oscars. Gewinnen wir das nicht. Dafür gibt es andere Filme, die, glaube ich, ein bisschen zugänglicher sind. Aber das ist wirklich ein Vehikel. Und wenn du das mal über dich ergehen hast lassen, dann weißt du ganz genau, warum das großartiges Kino ist. Ja. Genau. Ja, hat, glaube ich, ja eh in Cannes bei den Filmfestspielen, hat es, glaube ich, den Preis der Jury gewonnen, was ja schon, schon eine Ansage ist. Ja, lief halt im August in den Kinos. Mal gucken, ob ich den nochmal auf einer Kinoleinwand erwischen kann, dann wahrscheinlich eher in einer besonderen Reihe oder so. Ja. Aber, also ich meine, bei dir ist ja eine große Stadt, ich hoffe, da gibt es mal wieder Screenings, vor allem zu den Oscars. Das meine ich genau. Also eben, es kann gut sein, dass es dann irgendwie innerhalb von irgendeiner Reihe dann doch nochmal läuft. Aber ja, ist halt auch ein harter Film. Ne? Und wie du sagst, 3 Stunden, das sind halt schon alles so Commitments, die muss man erstmal erbringen. Du musst dich einlassen drauf. Ja. Also wenn du jetzt reingehst und eh schon keinen Bock hast, dann funktioniert der Film auch nicht bei dir, sondern du musst da reingehen und dir bewusst sein, dass du da jetzt was echt, also du machst da jetzt was durch. Ja. Und du musst dich drauf einlassen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn du das nicht tust, dann langweilst du dich. Aber wie gesagt, ab einem gewissen Punkt bei mir hat es geschnackelt, sagt man bei uns in Bayern so. Mhm. Und dann habe ich gar nicht mehr gemerkt, dass ich den Film anschaue, sondern war einfach drin. Und es war wirklich irre. Also wirklich ein Wunderwerk, dass sowas existiert. Ja, absolut. Kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, war auch auf meinem Radar, aber ich habe auch irgendwie gesagt, ehrlich gesagt nicht mitbekommen, dass der Ende August angelaufen ist. Das ist wieder so ein Ding, wenn du halt wenig Marketing hast, logischerweise. Und so ein Film lässt sich auch nicht gut vermarkten. Habe ich einfach nicht mitbekommen, dass der schon lief. Ja. Dann musst du ihn im Nachgang nachholen, glaube ich. Ist auf der Liste. Mein nächster Film wäre jetzt ein Film, der ist ein bisschen zugänglicher und unterhaltsamer und den hast du bestimmt auch gesehen. Mhm. Und zwar ist mein Platz 4 Blood and Sinners. Ja, dieser unsinnige deutsche Titel, wenn der Film im Original einfach nur Sinners heißt. Korrekt. Ja, hau mal raus. Ich habe dazu einen Podcast gemacht. Nee, mach mal du. Ich habe deinen Podcast nicht gehört. Oh, ich habe dazu auf jeden Fall einiges erzählt schon zu dem Film. Ja, dann hackt man das einfach ab. Muss man einfach natürlich loben, dass es halt ein origineller Film ist. Und im Sinne von nicht, worum es geht in dem Film, das ist natürlich das damit zu tun, aber dieser Film basiert auf nichts. Dieser Film, dieses Drehbuch wurde geschrieben von Ryan Coogler und seinem, mit wem hat er denn nochmal zusammengeschrieben? Es gibt keine Romanvorlage, es gibt keinen Comic, es gibt nicht mal einen Song, der dazu eine Inspiration ist. Das ist einfach ein Film, der gemacht wurde. Mit einem Originaldrehbuch für einen Film. Und das ist so selten. Und noch viel seltener ist es, dass das dann auch noch erfolgreich ist. Und der Film war erfolgreich, auch in den USA vor allem. Und ja, das allein ist schon irgendwie ein Wunderwerk, wenn man mal was bekommt, wo man sagt, das basiert auf gar nichts. Und ist aber dann gleichzeitig trotzdem ein kommerziell ansprechender Film. Also er ist für die Masse. Jeder kann daran mit dem Film Spaß haben. Er hat dann Ebenen, in die man sich reinarbeiten kann, wenn man möchte. Aber das ist einfach selten. Ein Film, der von der Optik und auch vom Feeling her schon auf einem, sage ich mal, auf einem Mainstream-Level ist. Vielleicht jetzt nicht Blockbuster-Level, aber schon ein großer Film, der alle ansprechen will. Ja. Aber halt einfach komplett eine originelle Idee. Punkt. Ryan Coogler eben bekannt für die Creed-Filme vor allem und hat ja auch die Black Panther-Filme für Marvel gemacht. Und hat hier wieder Michael B. Jordan in der Hauptrolle, diesmal in einer Doppelrolle, denn Michael B. Jordan spielt sich und seinen eigenen Zwilling. Ja. Auch das technologisch, das weiß ich gar nicht, ob ich das so betont habe in meiner Review. Das ist natürlich technisch großartig gemacht, wie sie das hinbekommen haben, dass diese Zwillinge miteinander interagieren. Das war bei Social Network damals schon gut, aber da gab es noch, man merkt auch, wie sich die Technologie entwickelt hat. Also hier gibt es Momente, wo diese zwei Leute miteinander rangeln und das ist zweimal derselbe Mensch ist da. Und also wirklich sehr, sehr gut gemacht. Aber wie gesagt, ich habe einen ganzen Podcast zugemacht. Ich fand ihn wirklich gut. Ja, für mich ist er nicht der Film des Jahres oder sowas, aber die Top. Ich glaube, ganz am Ende verliert er mich ein bisschen. Was heißt ganz am Ende? Also es gibt so ein, zwei Momente gegen Ende, wo ich sage, schade, dass er keinen besseren Weg gefunden hat, die Situation eskalieren zu lassen. Da ist die Art, wie es eskaliert, für mich ein bisschen. Ja, irgendwie sind die Figuren sind mir dann schon zu sehr ans Herz gewachsen und ich habe das Gefühl, ich kenne die Figuren schon zu gut und verstehe sie zu gut, als dass ich ihnen abkaufe, sich so zu verhalten. Und gegen Ende gibt es da ein, zwei so Momente, aber ist auch nicht schlimm. Der Film macht trotzdem wirklich Spaß und ist wirklich cool und gleichzeitig aber trotzdem hat er eine Aussage und hat eine tiefere Ebene. Ich glaube, das ist die Musical-Szene, sage ich mal, am weitesten, auf die du angespielt hast. Das ist das, was ich vorhin meinte bei Batman. Also das ist bei Batman, Rock DJs, die zweitbeste Musical-Szene bei Blood and Sinners. Das ist die beste. Ja. Also und diese Reise durch die Zeit. Shit. Mega, mega gut. Und eben zeigt auch, dass man auch sowas in einem Mainstream-Film packen kann und dass das Leute nicht verschreckt. Der Film war sehr erfolgreich. Vor allem in den USA, in Deutschland, glaube ich. Das ist so ein bisschen das, was. Also, Ryan Coogler schafft hier eigentlich so ein bisschen die Brücke zu einem Christopher Nolan, der es ja auch schafft, Filme zu machen, die dich fordern als Publikum, die nicht komplett dumm sind oder sowas und die trotzdem absolute Mainstream-Ereignisse sind und die Masse gucken will. Und Ryan Coogler sagt: Ja, guck mal, ich kann das auch. Also, das ist nicht ein Unikat. Nolan hat da kein Copyright drauf. Das geht schon. Mhm. Man kann sein Publikum ernst nehmen und man kann das Publikum trotzdem unterhalten. Und also wir haben ja hier einen wilden Genre-Mix auch. Also das könnte auch komplett in die Hose gehen. Und es funktioniert aber. Es ist gut. Und Also war auch bei mir unter den besten Filmen des Jahres. Ja, und dann muss man sich nur deine Episode nochmal anhören. Dann ja, aber hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Ich weiß ja nicht. Nee, nee. Das war's. Das Einzige, was ich hinzufügen möchte, ist, dass ich mir Sinners angeguckt habe auf Blu-ray, nicht im Kino leider. Ich habe es Gott sei Dank noch im Kino geschafft, aber mit vielen Wochen Verspätung. Ich bin auch erst nach 5-6 Wochen rein. So lange lief er bei uns leider nicht, weil er nicht so erfolgreich war. Aber ich habe mir den dann angeschaut zu Hause und fand den mega toll. Dann bin ich nach München, um mir In die Sonne schauen anzugucken. Und übrigens auch eine 70mm Screening von 2001 A Space Odyssey. Das war wirklich fantastisch. Also es war, ja, es waren tolle zwei Tage mit tollen zwei Filmen. Und dann bin ich nach Hause und habe mir mit meinem Freund nochmal Blood and Sinners angeguckt, weil ich den so toll fand und ihm den unbedingt zeigen wollte. Ja. Also ich habe den innerhalb von 4 Tagen zweimal gesehen und fand ihn beide Male sehr, sehr toll. Ja. Hey, das ist guter war's. Film. Absolut. Naja. Wir sind jetzt bei dir. Wie viel hast du auf deiner Liste noch, also von deinen Platzierungen? Noch 4, oder? 3. 3 nur noch sogar, okay. Also ich nenne jetzt was, weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es in deiner Top 3 ist, weil eigentlich hast du da, glaube ich, sag ich mal, eine schwierige Beziehung zu über die letzten Jahre entwickelt. The Phoenician Scheme, der phönizische Meisterstreich zu Deutsch, von Wes Anderson muss natürlich hier mal erwähnt werden. Dachte ich mir schon, du weißt es nach wie vor nicht. Wes Anderson hat dich einfach endgültig verloren, ne? Das war schon mit den letzten zwei so. Ich habe ihn heute geschaut, also zumindest bis zur Hälfte und dann haben wir eben angefangen. Also ich hab versucht, den komplett vorher noch zu gucken, vor unserem Podcast und du hast es nicht ausgehalten. Es ist so langweilig. Es ist so wenig überraschend. Es ist alles genauso wie jeder Film von ihm ist. Jede Pointe ist vorhersehbar. Jede Pointe ist vorhersehbar. Jeder Witz läuft drauf hinaus, dass es irgendwie symmetrisch ist oder dass ein Charakter quirky ist. Ich finde, boah, Wes Anderson, bitte, versuch was anderes. Du hast es perfektioniert mit Grand Budapest Hotel. Und seitdem, also ich meine, was ich jetzt Phoenicians geben lasse, ist, dass er zumindest wieder eine Story hat. Das hatte Asteroid City irgendwie nicht. Aber ich finde es wirklich vorhersehbar und langweilig und ja, ein bisschen einschläfernd. Ja, ich bin da natürlich auf der anderen Seite des Spektrums. Ich sage nicht, dass es sein bester Film ist oder sonst was in der Art, aber ich mag das absolut, was er macht und ich finde auch, dass er sich nach wie vor weiterentwickelt, aber das haben wir, glaube ich, letztes Jahr genau an derselben Stelle auch besprochen oder vorletztes Jahr dann mit Asteroid City oder auch seinen Netflix-Kurzfilm, die er gemacht hat. Ich finde hier toll. Schon Benicio del Toro als Hauptdarsteller, den mal so im Vordergrund zu sehen, fantastisch, oder auch ein Michael Cera, Leute, wo man sagt, ja, natürlich sind die in einem Wes Anderson-Film, aber Michael Cera war noch nie in einem Wes Anderson-Film, aber er passt da rein, war die noch Faust nie? Aufs Auge. Ja, tatsächlich perfekt reingepasst, das muss ich jetzt auch mal sagen. Also man denkt sich so, wirklich, also die Schauspieler geben wirklich immer alles in Wes Anderson-Filmen. Ja. Oder auch die, ich glaube, sie heißt Mia oder ja, Mia Triplehorn oder so, das ist die diese Nonne spielt, das ist ja so die Tochter von Tochter. Benicio del Toro's, del Toro's Figur. Und auch die, ich kenne sie gar nicht, fügt sich hier ein, wie Butter fließt die hier perfekt mit rein. Und natürlich ist der Cast an sich auch wieder riesengroß mit lauter Leuten, die sagen, ja komm, die Viertelstunde habe ich schon Zeit, spiele ich mit. Ja, aber schau mal, dann ist da auf einmal fucking Tom Hanks und dann steht da Bryan Cranston daneben. Ja. Und dann, weiß ich nicht, siehst du auf einmal schwarz-weiß negativ aufleuchten, irgendwie das Afterlife. Und dann ist da Willem Dafoe und du denkst dir, ah, Willem Dafoe. Und Bill Murray als Scott. Nicht, ja, genau. Und du denkst dir nicht so, ah, okay, passt jetzt voll in die Story, sondern nee, du denkst dir, ach, der Schauspieler, den kenne ich ja. Und den kenne ich und den kenne ich. Und, ah. Der Hate. Ich finde es lustig, wir nehmen das immer ohne Video auf, muss man dazu sagen. Du siehst mich, ich grinse wirklich wie ein Honigkuchenpferd gerade, weil ich es wirklich, mit jeder Sache, die du beschreibst, habe ich mich wieder mehr über den Film gefreut. Hat mir einfach super Spaß gemacht wieder. Es sind so kleine, quirky Adventures. Es ist für mich immer wie so diese, mich erinnern so die letzten Filme von ihm, also Asteroid City nicht so, der ist ja eher sehr abstrakt teilweise in dem, was er erzählt oder sagen will. Aber auch schon mit Isle of Dogs und so. Für mich sind das oft vergleichbar, sind das wie so kleine, diese Romane, die man so als Kinder auch schon hatte, ich weiß nicht, ob du sowas auch gelesen hast, wo du so zu bestimmten Seiten blättern musstest. Dann hieß es so auf Seite 5, ja, entscheiden sie sich in die Höhle zu gehen oder gehen sie in den Wald? Und dann musst du, dann schlag auf Seite 30 weiter, wenn du entschieden hast, sie gehen in die Höhle. Und ein bisschen fühlen sich diese Filme so an, für mich die letzten paar von Wes Anderson. Und das ist für mich halt einfach ein cozy Feeling, das ist schön. Das, und ich finde auch wie nach wie vor, dass er immer wieder neue Vehikel findet und neue Formen für diese Stories. Ja, das finde ich gar nicht. Ja. Da fehlt die Inspiration. Ich meine, klar, kennst du diesen Rant von ihm, wo er rumschreit so, if it's not symmetrical, it's not a Wes Anderson. Kennst du das? Nee, ich wüsste nicht mal, wie das klingt, wenn der schreit. Ja, und da ist er irgendwie so heimlich auf dem Set aufgenommen worden. Mhm. Okay, das muss ich dir dann... Aber das ist real? Das ist real, ja. Hab ich da noch nie von gehört. Nicht, dass das hier okay. Ich versuch's mal dann zu finden, dann schicke ich es dir nachher. Weil das ist ja genau, das ist mit dieser Symmetrie, die hat er ja auch nicht immer drin. Das ist ja genau das, was ich so lustig fand, als diese KI-Dinge aufgeploppt sind, die meinten, guck mal, wie Star Wars unter Wes Anderson aussehen würde. Und dann war es immer nur alles symmetrisch. Und ich denke, es geht nicht nur darum, dass alles symmetrisch ist. Erstens ist nicht immer alles symmetrisch bei ihm, sondern also es hat halt eine sehr klare Ästhetik und jedes kleine Fitzel ist designed. Und ich finde allein deswegen das schon schön oder erhaltenswert und auch immer wieder sehenswert, weil es halt niemand anders so macht, wie er es macht. Also vielleicht auch, weil jeder sagt, okay, da kann ich jetzt eh nicht mehr meine Kerbe noch schlagen. Das hat er schon zu einer solchen Perfektion mit seinem Team getrieben. Ja. Was soll ich da noch beitragen zu? Aber ich finde es schön, so eine Welt zu haben, wo ich sage, guck mal, jedes kleine Ding, was ich hier sehe, da hat irgendwer 1-2 Wochen dran gesessen und ihm das gezeigt und gesagt, hey, ist es jetzt so, wie du es dir vorstellst? Und ich mag das. Für mich ist es einfach, also ultimatives Wohlfühlkino. Ja, also ich fand auch den phönizischen Meisterstreich wieder sehr, sehr schön. Ja, das freut mich für dich. Aber es freut mich wirklich für dich, dass du an dem Film Freude gefunden hast. Ich fand den auch wirklich deutlich besser als Asteroid City. Also er hatte auch, ich habe gesagt, so nicht jeder Witz hat mich nicht überrascht, sondern manchmal war ich auch wirklich so, okay, war schon fun. Aber wie gesagt, er hat es halt schon perfektioniert spätestens mit Grand Budapest Hotel. Und ich wünschte, er würde es wieder mehr ein bisschen mit seinem Stil vermixen, als er Moonrise Kingdom oder Darjeeling Limited gemacht hat, wo er ein bisschen echtere Situationen oder das ein bisschen echter gemacht hat. Also ein bisschen das stimmt natürlich. Realer. Es ist sehr der Realität enthoben, absolut. Das ist auch eine Entwicklung, die er da macht. Und Darjeeling Limited ist ja auch mein Lieblingsfilm von ihm. Aber ich finde die Entwicklung halt trotzdem cool. Also er hat das halt, ich glaube, dass irgendwas freigeschaltet wurde eigentlich schon sehr früh, als er Fantastischer Mr. Fox gemacht hat, 2009 war das. Das ist und mein Lieblingsfilm von ihm. Weil Stop Motion ja einfach so Perfektion eigentlich erfordert, weil eben du filmst ja nichts Echtes. Alles ist gebaut, alles ist inszeniert. Und ich glaube, dass das bei ihm eine neue Ebene freigeschaltet hat, wie er seine Filme machen möchte. Ja, weil er total Kontrolle über alles hat, ja. Genau, und dann hat das halt im Grand Budapest Hotel, war das ja auch schon alles so, aber irgendwie geht es manchen Leuten jetzt auf die Nerven, scheinbar. Nee, nicht auf die Nerven, aber es ist halt dieselbe Stelle, die 100-mal abgetreten wird. Das ist Ja, es macht mir leider zu viel Spaß, ich sag's ehrlich. Aber das ist ja voll schön für dich, also das freut mich auch wirklich für dich. Ich bin da nicht irgendwie neidisch oder sauer, weil du einen Film magst, den ich nicht mag. Aber mich freut es eher für dich. Ich war ja dieses Jahr auch, habe ich dir, glaube ich, eher ein paar Bilder geschickt. Ich war ja zufällig dieses Jahr in einer Wes Anderson-Ausstellung. Und ich meine damit wirklich zufällig. Stimmt. Ich war in einem Filmmuseum in Lyon in Frankreich. Bin in dieses Museum gegangen und wusste gar nicht, dass die einen ganzen Raum nur zu Wes Anderson haben. Sondern wir sind da rein, weil wir dachten, ist doch ganz lustig. Draußen stand ein C-3PO von Star Wars rum. Dachte mir, komm, ist ein lustiger Nachmittag, gucken wir uns ein bisschen was an. Und in jedem Raum waren halt Sachen. Irgendwo war Mary Poppins Originalschirm. Und so Zeug. Und plötzlich sehen wir einfach einen ganzen Raum mit Originalrequisiten aus den Wes Anderson-Filmen. Und jetzt gerade läuft auch eine große Ausstellung, die jetzt gerade ist sie, glaube ich, in London, sie war zuerst in Paris, wo dieses Museum auch Sachen hin verliehen hat. Eben eine große Wanderausstellung zu all seinen Filmen, all seinen Werken. Jetzt gerade ist sie in London. Ich überlege noch oder versuche, da hinzukommen, um mir das anzugucken. Weil, ich meine, wenn man Ausstattung in einem Film mag, dann ist für mich halt, also Wes Anderson ist wie Porno für Leute, die Ausstattung in Filmen mögen. Absolut. Also es ist einfach crazy und Deswegen, er sei erwähnt, ja, einer meiner Favorites. Bei dir ist er Dreck unter dem Fingernagel. Nein, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Also Wes Anderson hat einige meiner liebsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Ja. Aber ich finde, er braucht so einen kleinen Push, wo er sich in eine andere Richtung noch weiterentwickelt, weil das, was er macht, hat er schon perfektioniert. Und jetzt muss er weitergehen. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß schon, was du meinst, ja, aber ich glaube, dass er sich eher festigt in seinem, also ich glaube, innerhalb seines Stils erzählt er unterschiedliche Sachen. Also ich finde, Astro City zeigt das. Also es ist eine ganz abstrakte Story an manchen Stellen. Nein, er erzählt immer die gleiche Story. Also Astro City ist ja richtig Meta mit verschiedenen Ebenen und wo es irgendwann um Storytelling an sich geht und so. Also das, finde ich, kann man echt nicht sagen, dass das gleiche wie bei Grand Budapest Hotel ist. Naja. Das, naja. Okay. Also bevor wir uns jetzt prügeln. ja, du schickst mir das noch, deinen angeblichen Leak zu Wes Anderson, der rumschreit. So, if it's not symmetrical, it's not. Ja. Das kennst du wirklich nicht? Nein, okay, ich such's raus. Ich hab da auch noch nie von gehört. Ich such's raus, vielleicht kannst du es dann auch in der Stelle einschneiden. Ich find's sehr lustig. Auch mal, ja. Ja, erstmal müssen wir prüfen, ob das echt ist oder irgendeiner sich einen Spaß erlaubt hat. Ja. Meine Top 3 würde jetzt beginnen mit einem Regisseur, der ich habe ja auch nur noch 3 Filme stehen, passt doch. Ja, also ich habe jetzt wirklich 3 und meine Top 3 würde beginnen mit einem Regisseur, der auch sehr eigene Filme macht und dieses Jahr einen seiner besten rausgehauen hat. Auf Platz 3 wäre bei mir Caught Stealing. Den habe ich gesehen, Darren Aronofsky, ne? Ah, den habe ich verpasst. Okay, bin gespannt. Also ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen, ich habe ihn auch zu Hause dann auf Blu-ray gesehen. Was ein fucking Fun-Film. Also ganz bizarr, dass man das über Aronofsky sagt, aber das ist einfach nur ein richtig, richtig geiler, spaßiger Film, der wirklich natürlich wieder in die Tiefen des Leidens runtergreift, aber dann, also am Anfang ist er sehr, sehr dus. Es ist vielleicht fange ich jetzt erstmal an mit, worum es eigentlich geht. Das wäre, glaube ich, sehr stabil. Und zwar wie heißt der Hauptdarsteller jetzt? Austin Butler? Austin Butler, genau. Ist ein ziemlicher Loser, er ist ein Barkeeper in einer Bar und am Anfang des Filmes fragt ihn sein Punker-Nachbar, gespielt von Matt Smith, den manche wahrscheinlich aus Doctor Who kennen. Oder aus dem großartigen Film Morbius, oder wie er heißt. Ach, da ist er auch dabei. Ja. Ja, gut. Ich gucke mir ungern Scheiß an. Ich habe ihn auch nie gesehen. Ich weiß nur, dass er mitspielt, weil er ein Meme geworden ist. Ah, je. Naja, auf jeden Fall also Matt Smith spielt einen heftigen Punker mit richtig fetten Irokesen. Und Austin Butler soll auf seine Katze aufpassen. Und ja, dann kommen auf einmal irgendwelche Russen und wollen ihm alle Beine und Finger abschneiden und brechen, weil sie wissen wollen, wo ihr Ding ist, was der Nachbar geklaut hat. Und sie glauben, dass Austin Butler da irgendwie mit involviert ist. Ist er aber nicht zu Anfang. Und dann eskaliert die Situation nur weiter von da an. Auch Zoe Kravitz spielt mit. Und es ist wirklich ein toller, wie sagt man denn, ist es ein Thriller oder ist es ein Gangster-Thriller? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, der Charakter von Austin Butler, der hat natürlich auch seine düstere Vergangenheit und die erste Hälfte des Films ist wirklich düster und dark und es wird echt heftig. Und dann die zweite Hälfte leuchtet dann auf einmal wieder so auf und wird so unterhaltsam und beleuchtet trotzdem irgendwelche bestimmten, ja, ich will nicht spoilern, deswegen will ich da jetzt gar nicht so viel drüber reden, aber es ist einfach ein richtiger Fun-Film, der mit Verschwörungstheorien spielt, wirklich sämtliche New Yorker Gangster-Gruppierungen treffen da zusammen, genauso wie die New Yorker Polizei und Austin Butler immer im Zentrum dieses extremen Zwischenfalls, der da dann halt sich langsam so entfaltet. Und Einfach toller Film. Ich habe mir erst gedacht, also nachdem ich den gesehen habe, wollte ich dem erst 4 Sterne geben. Und dann habe ich mir so gedacht, so, aber eigentlich fand ich nichts an diesem Film scheiße. Und dann Tja, musste dann ich gibt's ihm auch mal fünf 5. Sternchen und ein Herzchen geben. Krass. Also wirklich ganz was anderes. Das ist übrigens der Punkt, den ich jetzt auch bei Wes Anderson angesprochen habe. Darren Aronofsky macht immer einen anderen Film. Also sein letzter war ja The Whale. Dieses wirklich intensive Kammerstück in dem Apartment von hier Brendan Fraser. Und der Film ist wieder so überbordend mit Ideen und wirklich auch gar nicht ähnlich zu Requiem for a Dream oder sowas, sondern wirklich, das ist ein ganz, ganz anderer Film, als die Filme waren, die er vorher gemacht hat. Trotzdem erkennt man, dass es ein Aronofsky-Film ist. Weißt du, wie ich meine? Also der entwickelt sich weiter, der versucht sich neu. Und das mag Wes Anderson nicht. Ja, ich finde schon, aber ist ja okay, wenn wir da unterschiedlicher Meinung sind. Also Stillstand würde ich da nicht wahrnehmen. Es ist vielleicht weniger ein offensichtliches, radikales Genrewechsel. Das mag schon sein, aber das ist wie wenn man sagt, Scorsese macht immer denselben Film, weil er immer andauernd Filme über Gangster macht. Ja, Das macht er ja ist, auch. ja, aber das, ich würde Und nicht am mal sagen, besten dass. ist er, wenn er keinen Gangsterfilm macht. Na, also, Doch. weiß ich nicht, würde ich nicht sagen. Ja, ich schon. Deswegen, also das Argument würde für mich hinken, zu sagen, Leute entwickeln sich nicht weiter, weil sie in einem bestimmten Genre zu Hause sind oder in einer bestimmten Ästhetik oder so. Weil Wenn sie. Aronofsky dem wird dann wieder vorgeworfen, dass er bei ganz vielen Sachen zu pretentious ist. Das sind teilweise meine Lieblingsfilme von Aronofsky, also. Ja, eh, aber schau mal, Aronofsky macht so Sachen wie Mother, Ja. die wirklich komplett verkopft sind und wirklich rein, eine reine, na, wie sagt man denn, also Ja, die ist eine wirklich Metapher einfach für ganz so viel. ja genau, eine reine Metapher, eine reine, also ganz abstrakt sind. Und dann haut er sowas raus wie Caught Stealing, der einfach nur Fun ist. Und das ist wirklich ein Film, der ist story-driven, der macht Spaß, der ist cool, die Schauspieler sind der Hammer, der nimmt einen mit und trotzdem nicht so auf diesem Deep Niveau, wie jetzt Requiem for a Dream damals war oder Pi oder was auch immer, sondern wirklich, das ist eine richtig, richtig coole Fun-Action-Gangster-Thriller- Komödie, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, nee, auf jeden Fall. Also, das, wie gesagt, das, ich sehe nur nicht, weil da jemand irgendwie einen bestimmten Stil fest hat, dass deswegen die Filme inhaltlich oder in dem, was sie wollen, keine Entwicklung machen. Das sehe ich leider nicht. Na gut, da müssen wir uns dann wohl zum Tode streiten Ja, irgendwann wie mal. gesagt, also wenn du das bei Martin Scorsese sogar siehst, dann glaube ich, wirst du viele Leute bei dem Argument verlieren, weil, also gerade Scorsese finde ich. Also eben, wenn man nur schon The Irishman nimmt und Goodfellas, dann kann man sagen, das sind beides Filme über Gangster mit einem völlig unterschiedlichen Blickwinkel, mit einer völlig unterschiedlichen Message am Ende auch. Also die Filme haben wenig für mich gemeinsam an vielen Stellen. Also nur weil es beides um Gangster geht und beides irgendwie eine gewisse Brutalität auch hat an manchen Stellen, ist das, was er machen will oder was der Film auch, wie sich der Film anfühlt, was völlig anderes für mich. Und wenn man dann jetzt zum Beispiel Killers of the Flower Moon. Ist ja wieder eine ganz andere Sache, also das. Ja. Ja, lass mal nicht die Diskussion jetzt öffnen. gut, aber wie gesagt, habe ich nicht auf dem, also habe ich auf dem Schirm gehabt, aber habe ich einfach, ja, einfach verpasst. Also war jetzt aber auch nicht so, dass ich von dem Trailer so geflasht war, dass ich dachte, muss ich unbedingt sehen. War nur so, ah ja, cool, Aronofsky mochte ich ja immer ganz gerne, viele Sachen. Also die letzten nicht mehr so, ich habe The Whale nicht gesehen auch. Ich glaube, das letzte, was ich gesehen habe, war tatsächlich Mother. Hast du Well noch nicht gesehen? Nee, das hat mich wirklich gar nicht angelacht, muss ich leider echt sagen. Das wirklich, Trailer war mir das zu melodramatisch. Ich hatte da irgendwie keine Lust drauf. Und Mother mochte ich aber total gern. Also Mother war ein Film, der mir sehr gefallen hat. Boah. Und ich Ey, glaube, mein mach mal Favorite einen ist. Neujahrsvorsatz. Mach mal einen Neujahrsvorsatz und schau dir The Whale an. Weiß ich nicht. Also das kann ich nicht Doch. versprechen. Cord Stealing schon viel eher. Der sieht ja auch unterhaltsam aus. Mich hat Cord Stealing, glaube ich, abgeschreckt, weil ich im Trailer wurde ich ein bisschen zu sehr an so Guy Ritchie-Sachen erinnert. So dieses quirky Gangster-Dudes und das ist aber dann doch irgendwie dark und das heißt nicht, dass der Film so wirklich so ist, aber es hat mich daran erinnert und dann war ich nicht so mega motiviert, weil Guy Ritchie ist ja für mich eher so habe ich nicht so Bock drauf. Das ist jemand, wo ich sagen würde, der macht immer denselben Film. Ja. Also ich verstehe, aber der Film ist wirklich, der ist was anderes. Mhm. Naja, kann auch so gut sein. Also. Wirklich, guck ihn dir einfach an. Ja. Fertig. Punkt. Okay, das heißt, das war dann deine 3, du hast nur noch 2, dann hau ich jetzt auch noch einen raus, der aber vielleicht auch eine deiner 2 streicht. Also ich muss natürlich schon noch kurz hier über Sentimental Value sprechen. Ich weiß nicht, ob es deine 2 ist. Den hast du schon gesehen? Ja. Ich noch nicht. Ist auch ein heißer Kandidat natürlich für alle Auszeichnungen etc., hat auch in Cannes große Preise gewonnen. Großer Favorit, glaube ich, auch für fremdsprachigen Oscar. Genau, ist Norwegen, Schweden, Finnland, alles da kombiniert. Ich glaube, primär aber Norwegen. Und geht einfach Du warst ja auch Riesenfan vom Vorgängerfilm, oder? Ich muss auch, das kann ich vorneweg schon sagen, der Vorgänger, The Worst Person in the World, ist definitiv klar noch mein Favorite von den beiden. Also ich habe jetzt nur 2 Filme bisher von Joachim Trier gesehen. Ich mochte The Worst Person in the World noch deutlich mehr. Aber auch das hier, Sentimental Value. Also der Hype ist sehr, sehr groß. Das kann manchmal einem Film auch schaden, was man dann erwartet, weil es ist auch wieder ein ganz persönlicher und kleiner Film eigentlich. Aber ja, die Darsteller wieder phänomenal. Stellan Skarsgård spielt einen alternden Filmregisseur und seine Tochter, eine seiner beiden Töchter, 2 Töchter, gespielt von Renate Renzwe, die eben in Worst Person in the World für mich persönlich aber eine Riesenentdeckung war. Ich kannte sie vorher nicht und fand sie phänomenal und sie ist hier auch wieder phänomenal. Alle sind großartig. Elle Fanning spielt mit, spielt so ein bisschen sich selbst fast, also spielt eine Hollywood-Schauspielerin, die so ein bisschen versucht, aus ihrer Nische auszubrechen. Und dieser Film, ich habe da deswegen auch keine Folge drüber gemacht, weil es ganz schwer ist, über den Film was zu sagen, ohne da irgendwie einfach nur zu interpretieren. Also ganz grundsätzlich geht es um diesen Vater und auch seine Tochter, auch die andere Tochter. Die Eltern sind geschieden. Ich glaube, der Film hat auch damit ganz viel zu tun und deswegen ändert sich der Film, glaube ich, auch sehr, aus welcher Perspektive man selber kommt, ob man selbst ein Scheidungskind ist oder nicht. Vor allem die Eröffnungsszene des Films, also ganz am Anfang, die ersten 5 Minuten des Films, gehen einfach um das Haus, das Elternhaus, in dem diese Familie gewohnt hat. Und es geht erstmal nur um diesen Ort und was dieser Ort bedeutet hat und so. Und das allein schon, diese ersten 5 Minuten als Kurzfilm, wären für mich schon einfach ein Meisterwerk. Und dann geht der Film eigentlich in eine deutlich subtilere und ruhigere Richtung. Also die ersten 5 Minuten hitten dich so emotional sehr stark und dann nimmt er sich eigentlich mehr zurück. Aber ja, ich fand's, es ist ein ganz, ganz toller Film, wirklich ein ganz persönlicher, kleiner Film, der auch, ja, ein bisschen wie bei Worst Person in the World, auch Leute zeigt, wie sie sind. Kein Mensch ist einfach nur gut oder nur böse oder hat schlechte Absichten automatisch, sondern es sind halt alles fehlbare Figuren, die irgendwie versuchen, miteinander zu connecten. Und dieses Miteinander connecten gelingt aber nicht immer. Und manchmal ist es halt auch zum Scheitern verurteilt. Man denkt sich, hey, in dem Fall hier Vater, Tochter, wieso ist das nicht möglich? Was sind da für alte Wunden auch? Und der Film macht all das auf, ohne aber zu überladen zu wirken. Und selbst der Titel, ohne was zu spoilern, wenn man den, also kann man nicht wirklich, aber selbst dieser Titel hat irgendwie so 2, 3, 4 Ebenen, wenn man den Film geguckt hat. Und ja, ist es absolut wert, gesehen zu werden und ist auch jede Auszeichnung wert, die er gewinnt. Auch eine Elle Fanning finde ich wirklich, wirklich gut in dem Film. Ist, glaube ich, eine Schauspielerin, die eigentlich so ein bisschen undankbar oft ist mit ihren Rollen. Also die hat einfach, die wird halt oft einfach nur als hübsche Blonde gecastet irgendwo. Sieht halt auch immer sehr jung aus. Ich glaube, auch das informiert ja das Hollywood-Casting oft sehr. Und ist auch ein gewisser Mut, den sie hat. Das hat sie auch in einem Interview erzählt, dass sie halt die Einzige ist, sie spricht kein Norwegisch oder irgendwas. Also sie war an diesem Set und sie hat buchstäblich niemanden verstanden, wenn nicht explizit Anweisungen an sie gegeben wurden. Und das ist ja auch schon so eine Sache, an einem Set zu sein, wo du niemanden verstehst und keine Ahnung hast, was los ist. Und sie geht hier überhaupt nicht unter, neben all den Leuten, die natürlich eine starke Connection aufbauen können, miteinander sprachlich. Und ja, Stellan Skarsgård hat sowieso ein starkes Jahr mit Andor. Und das war auch filmisch hier einfach von ihm wieder großartig. Und wie gesagt, Renate Renzwe sowieso. Also guck ihn dir auf jeden Fall an. Ich weiß nicht, ob du Worst Person in the World mochtest. Ich habe ihn nie gesehen. Ah, guck mal hier, Vorsatz fürs neue Jahr. Ja. Okay, verstehe. Aber ich bin ja auf Instagram in so einer komischen Filmbubble. Mhm. Kriege die ganze Zeit so Reels über, meistens sind es irgendwelche Szenen aus irgendwelchen Filmen. Und ich habe jetzt schon öfter die Szene aus also eine Szene aus Sentimental Value bekommen. Und zwar, wo, also wie gesagt, komplett aus dem Kontext gerissen, aber ich glaube, Stellan Skarsgård schenkt dem Kind irgendwie Ja, Filme, das er Filme, mal anschauen soll, und da ist einfach irreversibel dabei. ja. Ja, großartiger random Joke, den er da Ja. einfach reinschmeißt. Ich glaube, er Und sagt auch noch dann sowas ist. dazu, wie da siehst du mal, wie Männer und Frauen miteinander sind oder so. Ja, genau. Also wirklich, ich bin hyped auf den Film, der startet bei uns, glaube ich, Ende Januar dann in unserem Arthouse-Kino oder Anfang Februar. Und da werde ich dann auf jeden Fall hingehen und mir den anschauen. Ja. Aber wie gesagt, das ist der Einblick von dem, was ich jetzt von dem Film hatte bisher, dass Stellan Skarsgård irgendwelche Hardcore-Filme irgendwelchen Kindern schenkt. Es zeigt, glaube ich, einfach, es sind gute, kurze Szenen, um zu zeigen, dass er definitiv ein eigener Typ ist und sie als Tochter ist Ja. aber auch ganz eigen. Und diese Menschen sollen zueinander finden. Und eigentlich haben sie beide eine ähnliche Leidenschaft. Sie ist Filmschauspielerin und sie ist Schauspielerin erstmal, sie ist eher am Theater. Und er ist Filmregisseur und eigentlich wäre da so viel gegeben, um miteinander eine Verbindung zu haben. Und es ist für beide schwer, die irgendwie zu erreichen, diese Verbindung. Und am Ende haben sie irgendwie, versuchen sie eine Verbindung über die Kunst. Und deswegen ist es sicher auch nicht für jeden. Ich würde nicht sagen, dass es. Ich würde sagen, Worst Person in the World ist ein bisschen universeller in seinen Themen und ein bisschen universeller spricht er Menschen an. Das hier ist schon potenziell vielleicht eher was für eine gewisse Bubble. Und ich glaube schon auch, dass es natürlich nochmal eine neue Ebene für jemanden gibt. Also ich als Scheidungskind hatte da nochmal einen ganz für mich eigenen Bezug dazu. Und da kann ich aber nicht versprechen. Ich weiß nicht, ob das für jeden so ist. Aber vielleicht schafft das auch einfach sehr gut, das anderen Leuten genauso nahe zu bringen. Und ja, ganz toller, kleiner Film eigentlich, der zu Recht irgendwie diese Aufmerksamkeit erfährt. Bin dementsprechend Ja, auch freut gespannt, wo mich es für mehr. Renate Renzel weitergeht, weil ich glaube, jetzt könnte sie langsam alles machen. Ich glaube, jetzt wird sie von Hollywood wahrscheinlich auch langsam wahrgenommen. Ja, Und ja. bestimmt sogar. Also ich habe jetzt nur noch zwei Filme. Was hast denn du noch? Ich habe auch nur noch zwei. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal meinen vorletzten raushauen, weil ich Mach glaube, das. den hast du wahrscheinlich nicht da. Ja, also witzig, dass dann bei dir noch einer komplett fehlt. Also jetzt bin ich gespannt, wenn du sagst, wir haben nicht zwei, also wir sind ja uns recht sicher, dass wir dieselbe Nummer eins haben, aber wenn du jetzt eine andere Nummer zwei hast, finde ich interessant. Also, wir haben ja vorhin Flow abgehandelt, der hat es ja nicht in meine Top 10 geschafft. Ja. Dafür ein anderer Animationsfilm. Und zwar Memoiren einer Schnecke. Den habe ich auch nicht gesehen, aber ich habe die Trailer immer gesehen. Das ist so Stop-Motion-mäßig, ne? Ja, genau, das ist von demselben Regisseur, der Mary und Max damals gemacht hat. Damals war es, glaube ich, gesprochen von Philip Seymour Hoffman und Toni Collette, glaube ich sogar. So lange ist das schon her, krass. Das ist wirklich, also das war, also den Film damals habe ich gesehen und auch Stop Motion, und der Film hat auch so eine gewisse Optik, der jetzt auch in Memoiren einer Schnecke weiter, also die Optik, die jetzt weiter da getragen wird in dem Film. Und er bringt auch den gleichen Vibe, dieses selbe, also dieses selbe richtig furchtbare Scheißleben, das man hat. Und trotzdem ist da immer Hoffnung am Horizont. Und bei Memoiren einer Schnecke ist das wahrscheinlich noch ein bisschen krasser. Da ist wirklich, also es geht um Zwillinge, also zweieiige Zwillinge, sie und ihn, also die Schwester und Bruder quasi. Und die Schwester überlegt oder denkt an ihr Leben, nachdem sie irgendwie. Nachdem ihre beste Freundin, das ist eine über 90 Jahre alte Frau, stirbt, und sie sitzt dann da in dem Garten von ihr und überlegt so über ihr Leben und was ihr alles Furchtbares passiert ist und was alles Scheiße war. Und es passiert ganz, ganz, ganz, ganz viel Scheiße. Und dann am Ende hat dieser Film einen Moment, der hat mich, also sowas habe ich, glaube ich, in einem Film noch nie so in dem Ausmaß erlebt, dass ich Gänsehaut bekommen habe, dass ich geheult habe, dass ich, aber vor Freude, dass ich geweint, also wirklich, also dieser Film hat mit mir was gemacht, das habe ich so vorher noch nie erlebt, und wirklich ganz, ganz große Recommendation, dass sich jeder Memoiren einer Schnecke anschaut, auch jeder sollte sich mal Mary Max angeguckt haben, diese Verbindung zwischen Traurigkeit und Humor findet man so wirklich ganz, ganz selten. Und das alles vereint in meiner liebsten Filmform, und zwar Stop Motion, ist wirklich einzigartig und in der Art und Weise in dem Film perfektioniert für mich. Ja, krass. Also ich habe die Trailer immer wieder gesehen. Für mich war, also ich liebe ja Stop Motion auch, aber irgendwas hat mich an dem speziellen Stil jetzt irgendwie so ein bisschen nicht so ganz gecatcht, Dieses glaube ich. leicht dreckige immer so, dieses ein bisschen schmuddelige, Genau, so es ist ein wirkt bisschen das alles. schmuddelig. Es hat auch so ein bisschen Ja. was. Also es ist ja, aber so ein bisschen habe ich schon auch an Tim Burton Stop Motion gedacht. Also schon anders, aber eben dieses viel Schwarz, Braun und so, schon eher so dunkle Töne. Ja. Also so ein nicht Gothic-Vibe, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. So ein bisschen. Keine Ahnung, irgendwie war ich nicht genug drin, um zu sagen, also ich fand den Trailer vielleicht auch nicht so gelungen, weil der mir einfach nicht klar gemacht hat, worum geht's hier überhaupt. Ja. Aber klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also schauen wirklich an, lass dich darauf ein, es ist wirklich sehr beige und sehr braun. Ja, auf jeden Fall und ein bisschen schmuddelig alles. Und ich glaube auch für viele Leute kann es zu viel sein, weil, also vor allem jetzt, also sie leidet schon sehr viel, bevor dann die Katharsis Richtung Ende kommt. Aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr, sehr schöner, toller Film, der eben, egal wie viel die Protagonistin jetzt durchmacht, es wird nie vergessen, dass es halt immer was Gutes am Ende des Horizonts gibt. Und das macht es so hoffnungsvoll und so schön und so menschlich eben auch. Und das ist halt einfach nur an so Knetfiguren, die aussehen wie verzerrte Wallace und Gromit-Figuren. Also richtig, richtig toller Film, den man mal erlebt haben muss auch. Und wie gesagt, also dieser eine Moment Richtung Ende dann, der hat mich so gecatcht. Ich hätte nicht geglaubt, dass mich in einem Animationsfilm irgendwas so hart treffen kann. Ja, aber gerade deswegen manchmal vielleicht, weil man erstmal, weil man so, das ist ja so ein bisschen den Schutzmechanismus runterfährt, wenn man sagt, ah, ist ja eh alles Knetfiguren, und dann hittet es dich auf einmal so. Also Ja. Fantastic Mr. Fox hatte ja auch solche Momente, wo man Ja. nicht damit rechnet, weil man denkt, es ist doch die ganze Zeit alles so ein bisschen goofy und lustig und sieht niedlich aus. Und Ja. dann bohrt sich sowas manchmal schön direkt bis zum Kern durch. Also wirklich, also das hat mich so Ja. tief getroffen, aber ich war wirklich fertig. Ich musste diese Szene nochmal angucken, um das nochmal verarbeiten zu können. Die hat mich wirklich echt hart bewegt. Ja. Ja, deswegen meine Nummer zwei. Ja, krass, dann hast du meine Nummer zwei nicht gesehen, nehme ich an, weil dass du gar nichts dazu zu sagen hast, würde mich wundern. Ich bin Meine Nummer gespannt. zwei ist die letzte Folge, die ich, glaube ich, gemacht habe: Bugonia von Yorgos Lanthimos. Ja, ich würde gern mitreden können, aber ich habe ihn nicht gesehen und werde ihn wahrscheinlich erst sehen, wenn dann am 17. Januar die Blu-ray kommt. Der lief leider nicht in Passau bei uns. Ach, schade. Ich hoffe, wenn du jetzt davon erzählst, erzähl ohne Spoiler bitte. Ich werde nicht spoilern, weil dafür kann man die Folge hören. Ich habe nämlich extra für die Folge dann mir das südkoreanische Original angeguckt, Ah. um vergleichen zu können, weil ich es auch nicht wusste, ehrlich gesagt. Ich habe den Film gesehen und habe dann erst realisiert, dass es ein Original gibt. Habe dann gemerkt, ah, das Original war schon die ganze Zeit auf meiner Watchlist auf Letterboxd. Ich habe es nur einfach vergessen, weil der halt anders heißt. Das Original heißt Save the Green Planet. Save the Green Planet, ja, genau, so heißt er, ja. Genau, und dann habe ich extra das Original danach noch angeguckt, um zu vergleichen. Und ich bin ja ähnlich wie du wahrscheinlich auch jemand, der meistens feststellt, ah, Remakes, ja, meistens unnötig, meistens doof. Und es gibt sogar, also vor allem Hollywood-Remakes, und es gibt so ganz wenig Ausnahmen, wo ich sage, ah, okay, ich verstehe, was das Remake sollte oder warum das da ist. Und was es an eigenem Wert noch mitbringt. Also meine große Ausnahme ist ja immer Vanilla Sky im Vergleich zum spanischen Original Abre los Ojos. Und also da fand ich das Remake gut, weil es mit dem größeren Budget was machen konnte, was das Original nicht verwirklichen konnte. Und das ist hier nicht der Fall. Das Budget hat gar keinen Grund. Das Original, das südkoreanische, war mir teilweise tatsächlich zu weird. Und ich liebe ja Südkorea und seine Filme. Also ich finde es toll, was die machen. Und gerade weil die weird sind. Aber die Message, die der Film hat, oder auch so wie die Figuren zueinander stehen, das funktioniert für mich im Remake tatsächlich besser, gerade mit dieser speziellen Weirdness, die Lanthimos einfach in seine Filme bringt, wieder eine geniale Emma Stone. Die ist, glaube ich, das fünfte Mal, dass sie zusammenarbeiten. So das vierte Mal, wenn man nur die Filme zählt. Es gibt noch einen Kurzfilm, den ich auch nie gesehen habe, den sie zusammen gemacht haben. Die haben wir übrigens auch vorhin, die haben wir vorhin ein bisschen ausgelassen, dass sie in Eddington auch dabei ist. Ne? Genau, ja, eben. Also Emma Stone ist generell, glaube ich, ein Name. Also ich finde, was sie am stärksten macht, ich glaube, man schreibt es eher Jennifer Lawrence zu. Und ich sage nicht, dass die das nicht auch macht. Die My Love war ja auch eine sehr spezielle Choice. Mhm. Aber ich finde eigentlich, dass Emma Stone vor allem jetzt mittlerweile ähnlich einem Leonardo DiCaprio sehr bewusste Entscheidungen trifft. Und eigentlich sehe ich sie jetzt gar nicht mehr in irgendwas, wo ich sage, nee, das ist es nicht wert, geguckt zu werden. Ja. Sie ist übrigens auch Produzentin von A Real Pain gewesen. Ja, kann gut sein. Also sie ist auch hier bei den Lanthimos-Filmen jetzt immer Producer, ich glaube seit Poor Things. Mhm. Und ob es diese Kombo von den beiden noch ist, dass sich da zwei gefunden haben, also die Filme, die er mit ihr macht, die sie zusammen machen, das ist einfach, ihre Charaktere sind auch immer super interessant, auch Kinds of Kindness fand ich großartig, der hat manche verschreckt, weil der auch toll. Schon sehr hart auch manchmal ist, der drei Kurzfilme in einem. Und aber auch da, also Lanthimos holt mich auch so konsequent ab mit seinen Sachen. Ja. Und Bugonia auch. Also wie gesagt, man kann die Folge hören, wenn man genauer wissen will, was ich von dem Film gehalten habe. Grundprämisse noch an der Stelle wiederholt, ein Typ, gespielt von Jesse Plemons, der auch phänomenal in dem Film ist, ist einfach so ein bisschen so ein Loser, so ein Typ, der einfach irgendwie hat auch seine eigenen Päckchen zu tragen in seinem Leben und er entführt eine große CEO oder eine große Nummer aus irgendeiner Firma, das ist Emma Stone, und er entführt sie, weil er glaubt, sie ist ein Alien und kettet sie in seinem Keller fest und verhört sie, und das ist die Grundprämisse, worum es geht. Und der Film ist, ähnlich wie bei anderen Sachen, die ich heute schon genannt habe, hat eine ganz weirden, düsteren Humor manchmal, ist aber auch total tragisch manchmal, wenn man so ein bisschen diese Figuren kennt, also vor allem, weil sie es alle wirklich 100% real spielen. Man denkt ja erstmal, es klingt wie eine alberne Komödie, aber die Art, wie Emma Stone und auch Jesse Plemons und auch die anderen Leute in dem Film das spielen, es ist 100% straight und ernsthaft und bringt dadurch auch eine krasse Tragik mit sich, wie die Figuren zueinander stehen und wie sie sich verhalten. Mhm. Und wenn unsere Nummer 1, über die wir gleich sprechen, wenn die nicht existieren würde dieses Jahr, wäre das überhaupt keine Frage für mich, dass Bugonia auf der 1 ist. Oh, ich freue mich halt so auf diesen Film. Ja. Oh, ich freue mich so wirklich auf Bugonia. Ich habe den schon vorbestellt. Der kommt jetzt am 17. Januar kommt die Blu-ray raus. Und da werde ich den dann auch endlich sehen. Wie gesagt, er hat es leider bei uns ins Kino nicht geschafft. Ja, er wundert mich aber auch. Eigentlich ist es, also wenigstens eine Woche kann man dem doch geben. Also weil. Ja, ich hab für gekämpft, aber. Ja, die Star Power von Emma Stone allein müsste eigentlich, finde ich, reichen, dass man das zumindest mal eine Woche zeigt. Ja. Oder halt dann im kleinen Kino. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall, ich freue mich extrem drauf und dann höre ich mir auch deine Podcast-Folge an und bin schon sehr gespannt. Ja, und guck dir vielleicht auch das Original an und überleg, wie du dazu stehst, weil ich wirklich fand, das Original hat einfach, also es gibt einige Sachen, die er ändert. Nicht viele, aber die er ändert, und vor allem im Ton des Films, wie der Film sich anfühlt, dieses südkoreanische Original ist einfach, als hätten die komplett Drogen genommen beim Drehen. Also der macht einfach so, der kriegt eben diesen Bogen nicht hin, diese Mischung aus, mal ist was lustig, mal ist es ernst. Und der schlägt diesen Bogen aber nicht gut, das Original. Und das macht er halt hier mit scheinbar mühelos. Okay. Wechselt zwischen tragisch und komisch und ja. Genau, aber dann ist das meine Nummer 2, deine Nummer 2, dann haben wir ja nur noch einen Film übrig. Ja, sollen wir auf 3 runterzählen und dann gleichzeitig sagen? Was sowieso nicht verklappen wird durch die Verzögerung im Internet, wir werden auf jeden Fall leicht versetzt zu hören sein, aber wir versuchen es erst recht. Okay, warte mal. Also auf die 1 oder die gedachte 0? Ich sag 3, 2, 1 und dann sagen wir es. Okay. Okay, also 3, 2, 1. One battle after another. War auf jeden Fall nicht so gut. Hat wirklich nicht so gut geklappt. Also, dem habe ich mir versprochen. Aber egal. One Battle After Another. Von Paul Thomas Anderson. Ich habe keine Review dazu gemacht. Zum besten Film des Jahres, meiner Meinung nach, deiner Meinung nach auch. Haben wir das jemals schon mal gehabt, dass wir dieselbe 1 haben? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nämlich nicht. Irgendwie fühlt sich das neu an. Ja, aber auch so angenehm. Ja, es gibt jetzt keine Kontroverse mehr. Es ist jetzt einfach nur noch. Nee. Es ist auch ein Anderson, aber ein Anderson, wo wir uns einig sind. Ja, wohl wahr, ja. Ja, keine Ahnung. Du, ich glaube, ich würd gerne erzählen, wie ich den Film gesehen habe. Okay, ja. Um mal damit einzuleiten, weil ich glaube, viel brauchen wir jetzt nicht drüber reden, weil der war fantastisch. Ja. Und zwar war das der erste Film, den ich in IMAX gesehen habe. Oh, okay. In Leipzig im CineStar. Ich will keine Werbung machen, weil ich dafür nicht bezahlt werde. Wenn doch, dann gerne Kohle an mich. Ja. Auf jeden Fall war das damals, also letztes Jahr, an der Filmkunstmesse in Leipzig. Da lief One Battle After Another. Und das CineStar in Leipzig hat erst einen IMAX-Saal eingebaut. Und dann bin ich da reinspaziert. Also, es war der letzte Film, den ich quasi sehe und habe den dann privat besucht. Vorher habe ich irgendwie 10 andere gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, so zum Abschluss von 100 Filmen in 3 Tagen sehen, möchte ich noch mir privaten Film angucken. Und bin in One Battle After Another gegangen. Und holy fuck, Ja, was ein absolut. grandioser Film. Ja. Also, das, also erstens, also was war der Film? Was ist das? Ja. Also Ja. erstmal Sean Penn. Ich bin so froh, dass der zurück ist. Der ist irre. Wenn der den Oscar nicht bekommt, als bester Gut, ich weiß nicht, Nebendarsteller, Competition dann. ist hart. Also unter anderem, glaube ich, ist er in derselben Kategorie dann potenziell mit einem Jesse Plemons und die Entscheidung möchte ich persönlich Ja, nicht treffen müssen. das tut mir leid für Jesse Plemons. Jesse Plemons ist sicherlich extrem hervorragend in Begonia. Das glaube ich wirklich aus meinem tiefsten Herz heraus, glaube ich, dass Jesse Plemons hervorragend in Begonia ist. Auch wenn ich es noch nicht gesehen habe. Ich glaube auch, dass jeder andere Schauspieler dieses Jahr hervorragend war in den Kategorien, in denen sie nominiert sind. Aber Sean Penn, also der macht was. Der ist nicht nur, also der ist nicht nur psychisch der Charakter, sondern der ist auch komplett körperlich der Charakter. Der ist dieser Charakter. Sowas, das ist irre. Das ist irre, irre, irre. Das ist Wahnsinn. Ohne ihn hätte der Film nicht so funktioniert. Auch ohne einen Leonardo DiCaprio hätte der Film nicht so funktioniert. Leonardo DiCaprio spielt sehr zurückgehalten, finde ich. Und nur deswegen funktioniert der Humor. Also Weil auf er hat jeden Fall ist, jetzt. ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass DiCaprios Figur, ähnlich wie der Dude auch in Big Ja. Lebowski, sich selbst nicht der Komik natürlich bewusst ist und auch nicht Ja. sich absichtlich besonders slapstickig verhält oder so, also die Art, Ja. wie es gespielt ist. Also deswegen ist er aber, glaube ich, auch sehr vergleichbar mit dem Dude. Das hat er, glaube ich, auch selber in Interviews schon gesagt, der DiCaprio. Ja, der Es war auch gerade Bademantel meine Impression alleine. direkt nach dem Gucken. Also er hat ja auch wieder einen Bademantel an, wie es der Dude auch hat, Ja. und gerät in weirde Situationen. Und du hast, also natürlich denkst du die ganze Zeit auch an diese andere Figur, weil es genau diesen Vibe hat, dieses völlige Planlosigkeit, Ja. völlige Überforderung mit dieser extrem weirden Situation, in die er reinrutscht. Und daraus entsteht eine Comedy, die ist, wenn du die auch nur ein Müh mehr pushen würdest, wär's zu albern. Ja. Sondern es ist so witzig, Es ist. weil er überhaupt nicht das lustig meint und in keiner Ja. Form das bricht selber Ja. emotional. Also er ist die ganze Zeit völlig verzweifelt und völlig ernst bei der Sache. Und du kaufst ihm das einfach völlig ab, dass er Ja. sein Hirn einfach weggekifft hat an diesem Tag und einfach nicht klarkommt. I'm sorry, I'm a alcohol lover and a drug lover. Sagt, das ist. Oh. Und Ja, weißt ich du, und weiß weißt nicht. Wie er schon diesen Anruf du. bekommt und dann nimmt er nochmal einen Hit von seinem Joint und du denkst jetzt so, warum Ja. nimmst du jetzt nochmal einen Hit, Alter? Du hast gerade, was ist los, Mann? Aber weißt du, was ich meine? Er hält sich trotzdem zurück. Er hat jetzt nicht diese eine Szene, wo Leonardo DiCaprio auf den Tisch haut und sich die Hand aufschneidet und dann jemandem Blut ins Gesicht schmiert, wie in Django oder was. Sondern nee, er macht es für den Film. So, und er hält also, was heißt Starallüren, die hat DiCaprio ja selten, aber er stellt jetzt seine Star-Power dem Film irgendwie. Also stellt es hinten an, um dem Film scheinen zu lassen. Und dann hast du da noch jemanden so großartigen wie fucking Sean Penn, der gleichzeitig bedrohlich und lächerlich ist. Das ist irre, wie der das schafft. Also durch seine Körperlichkeit, durch sein Schauspiel. Irre. Ich meine, der Typ kriegt am Anfang eine fucking Pistole in den Arsch geschoben, weil er es geil findet. Und trotzdem hast du Angst vor dem Typen. Ja. Also, Wahnsinn. Und dann kämpft, und dann hast du noch fucking Benicio del Toro. Ah, also, Sensei. Bester Moment in dem Film ist, als Leonardo DiCaprio, Viva la Revolution! Ja. Und dann rollt der Teppich. Das ist ein Wes Anderson-Moment, ja, den PTA geklaut hat. Aber shit, funktioniert der. Shit, funktioniert der. Der ist hervorragend. Fucking Sensei. Die ganze Besetzung. Also es ist einfach... Genau. Und jetzt kommen wir zu den weiblichen Parts. Jetzt hast du noch Chase Infinity. Nee, wie heißt sie? Ja doch, ich glaube schon, dass das ihr Name ist. Völlige Chase Newcomerin. Phänomenal, ja. Gut. Irre. Wirklich, ja. So toll. So glaubhaft. Und dann die Protagonistin noch, also in dieser finalen Szene, wo sie da über die Hügel hoch und runter fahren. Mhm. Fuck, ist das grandios. Ja. Das ist so grandios alles. Und das ist halt, glaube ich, auch das, wo du sagst, DiCaprio stellt das zurück. Es liegt halt auch einfach an diesem Film. Dieser Film ist ein Ensemble-Film. Klar, ja, wir haben eine Hauptfigur, wir folgen Bob, also DiCaprios Figur. Grundprämisse, wenn man das nicht weiß. Also, ich wusste schon gar nicht mehr. Grundprämisse ist einfach nur, Bob war Teil einer linken Aktivistengruppe, die ja auch mit Waffengewalt Dinge gemacht haben. Und dann dann kommt er zusammen mit einer anderen Aktivistin, gespielt von Tyana Taylor, Perfidia, auch toller Name für eine Rolle. Und die beiden haben ein Kind und dann vergeht ganz viel Zeit und Sachen laufen schief. Und letzten Endes muss Bob seine Tochter, die mittlerweile auch älter geworden ist, 16 ist, muss er halt retten. Und Sean Penn spielt eben diesen Gegenpart, den bösen Colonel Steve Lockjaw. Lockjaw. auch der Name, also die Namen generell alle. Ja. Und im Grunde geht es darum, ob Bob das hinbekommt, dass er seine Tochter rettet. Und alles andere, was wir jetzt noch besprechen, also ich glaube, wir reden da jetzt gerne offen drüber, aber wenn ihr Bock auch nur Ansätze auf diesen Film habt, guckt ihn jetzt an. Ich glaube, wir reden jetzt einfach offen, ja, über Sachen, die in dem Film passieren, weil es einfach zu viel Spaß macht, auch darüber zu quatschen. Ich habe da so keine Folge drüber gemacht, weil ich mir dachte, was soll ich denn alleine darüber reden? Das ist ein, ja, Film, über den muss man quatschen miteinander. Ja. Einfach schon die Lieblingsmomente, die man hat in diesem Film. Also eben angefangen beim Ensemble, ja? Ja. Also allein die Regina Hall, glaube ich. Ja, großartig. Oh, so toll bei den Schwestern. Wie heißen die nochmal? Die Nonnen. Ah, boah, das weiß ich nicht mehr, wie die Nonnen heißen, wie der Orden hieß. Die Schwestern des ewigen Grases oder irgendwie sowas. Aber also was, deswegen hat es zum Beispiel auch Eddington nicht in meinen Top 10 geschafft, weil One Battle After Another hat es einfach besser gemacht als Eddington. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es ist beides mal ein Ensemble und es hat beides zeitpolitisch eine krasse Relevanz, aber mit einem ganz anderen Ansatz. Also, und das ist ja auch das Verrückte. Dass so der Vibe ist schon ähnlich. Findest du? Ja. Ja, fühle ich gar nicht so sehr. Also ich finde irgendwie, also klar, beides hat seine lustigen Momente und so, aber One Battle After Another ist wie so ein, das ist ja wirklich wie so eine Jagd, die nie aufhört. Es ist ununterbrochen. Dieser Film peitscht dich da durch. Du hast eigentlich nie eine Sekunde zum Verschnaufen, wenn er erstmal startet. Und er braucht nicht lange, um zu starten. Und ja, da hat, finde ich, Eddington im Gegensatz dazu, hat ja wirklich Momente, wo du dich mal kurz zurücklehnen kannst und mal kurz einfach die Insanity auf dich wirken lassen kannst. One Battle After Another gibt mir diese Verschnaufpause nicht und deswegen konnte ich auch keine Review drüber machen, weil es ein Film ist, der es geschafft hat. Ich konnte nicht ansatzweise, nicht mal dieser Automatismus des Analysierens war mir möglich, weil dieser Film mich einfach vorantreibt, mich durchpeitscht die ganze Zeit, ja, und immer weiter geht's und weiter geht's. Und das ist einerseits natürlich auch irgendwo anstrengend, weil halt du wie Bob einfach da mitleidest und dir denkst, Jesus, was kommt denn jetzt noch? Mhm. Und was ist das noch für eine irre Nummer jetzt? Und was ist das? Und also diese Mischung an Charakteren, also auch eine Perfidia, die eben diese Partnerin von ihm spielt. Ich hatte Tyana Taylor nicht vorher auf dem Schirm. Ich glaube, die hat auch schon Musik gemacht und sowas. Ich habe da keinen Bezug zu. Ich kenne sie nur in diesem Film. Auch eine unglaublich interessante Figur, ja, die sie ist. Und die nur angedeutet wird. Also ich meine, ja, man reimt sich so ein bisschen das dann selber zusammen, was mit ihr ist. Ja, das genau. Ist so cool. Oh. Der absolute Hammer, diese Besetzung. Jeder kriegt seinen Moment zu leuchten einfach. Ja. Und eben auch eine Chase Infinity, eben eine ganz neue Darstellerin, die hier mit absoluten Schwergewichten spielt. Ja. Und die hat eine Tiefe, dieses Mädel, die in diese Rolle bringt, ja, und eine Verletzbarkeit und alles. Ich sag nur, why are your shirts so tight? I'm not gay. Implying that. Und eben, und das ist ja auch das Verrückte. Er hat da, glaube ich, jetzt 20 Jahre dran geschrieben. Dieses Skript ist nicht neu, diese Grundidee ist nicht neu. Natürlich hat sich es noch entwickelt über all die Jahre. Aber es wirkt wie ein Film, der wirklich aktueller nicht sein könnte, dass der in dieser ersten, im ersten Jahr der zweiten Präsidentschaft von Trump rauskommt. Du hast das Gefühl, die haben den vor 3 Monaten geschrieben, den Film. Also er ist so up to date. Das Budget. Ja. 100, was, 150 Millionen? Ja, 120, ich glaube, ganz billig war er nicht, ne? Ja. Also irre und mega Flop, also finanziell gesehen, aktuell noch. Aber ich meine, der holt sein Budget schon wieder raus, dann über die Jahre. Ja, ich glaube, Thomas Anderson-Filme sind auch nie lukrativ im ersten Release in der Regel, aber es ist halt auch mit Abstand sein teuerster. Ja, aber es ist auch ein Prestigefilm und genau, das ist halt das. Das ist Gott sei Dank jemand, der halt diesen Status erreicht hat, dass man sagt, natürlich wollen wir diesen Film finanzieren und wollen den haben, weil das Geld ist es logischerweise nicht. Wobei man immer das nicht weiß. Ne? DiCaprio ist ja schon auch jemand, der Leute ins Kino zieht, einfach weil er eben so exklusiv zu sehen ist, nur in bestimmten Filmen. Ja, aber er hat es ja auch bei Killers of the Flower Moon nicht geschafft. Natürlich sind da relativ viele Leute rein. Ja, das war auch ein Apple-Streaming-Ding. Nee, lief trotzdem im Kino. Ja, ja, schon. Ich habe ihn auch im Kino gesehen. Aber es ist was anderes, finde ich, wenn ein Film wirklich die Gravitas hat, so, ich bin wirklich fürs Kino produziert. Und ihr könnt mich jetzt auch nicht in 4 Wochen woanders sehen, sondern eben, es wird ein paar Monate dauern. Ja. Also das hatte, finde ich, Killers of the Flower Moon hatte schon dieses Geschmäckle, weil das auch schon der zweite war, den er für Apple gemacht hat. Das Geschmäckle, ja. Ja, nee, nicht der zweite für Apple, aber der andere bei Netflix. Also ja, phänomenal und ich kam nicht hinterher zu checken, wieso der Film das macht, was er macht mit mir. Weil er einfach, also ich glaube, für mich ist es immer so, mich flasht das einfach, wenn es so mühelos wirkt. Und du weißt aber, es ist überhaupt nicht mühelos. Es ist so viel Arbeit da drin. Viel Handwerk dahinter. Allein, also ich meine, wir brauchen jetzt gar nicht über diese Sequenz zu reden, wo die da die Straßen hoch und runter fahren. Das ist, glaube ich, eine der besten Sequenzen, die jemals gedreht worden sind. Aber zum Beispiel auch das, als dann Bob mit Sensei durch dieses Haus durchläuft und versucht, sein Handy aufzuladen und dieser Stress die ganze Zeit und dann, ich will da, nein, jetzt komm mal mit und Sensei. Und dann lädt er immer 3 Sekunden auf. Nein, jetzt, ich brauche mein Handy. Nein, jetzt komm, entspann dich. Und dann wird da diese Jagd über die Dächer und dann fällt er einfach runter vom Dach. Weil er so ein Idiot ist. Ich glaube, das ist auch das, was es für mich endgültig zum Meisterwerk am Ende gemacht hat. Und dieses Wort benutze ich nicht leichtfertig. Die Entscheidung bis zum allerletzt, also wirklich keine Entscheidung in diesem Film, wird durch Bob entschieden. Bob ist am Ende völlig egal. Also er beeinflusst nichts signifikant, dass seine Tochter sich rettet, sie rettet sich selbst. Er kommt ja erst am Ende, dann nachdem der Typ schon tot ist. Stimmt, eben. Und er vorher, als er versucht, auf sie zu schießen, mit diesem Scharfschützengewehr, was er auch ewig mit sich rumschleppt, dann schießt er einmal, schießt daneben, auch alles vorbei. Also er kriegt nichts auf die Reihe. Ja. Und das ist genau das, was es so geil macht. Dass er eben nicht dann doch so, okay, immerhin nach den 2 Stunden kriegt er seinen Moment, um zu leuchten. Nein, Bob ist durch. Bob hat er hat es verkackt. Er ist nicht mehr im Training. Er hatte seine Zeit damals. Ja, und er hat es nicht ernst genommen und dachte, ja, wird schon alles passen. Ja. Und fertig. Und das macht es so sehr aus, dass es am Ende völlig bedeutungslos ist, dass er da irgendwo mit rumläuft. Und generell auch ein Lockjaw, eigentlich auch in sich genommen, völlig impotent, was seine Funktion angeht. Ja. Also die Christmas Adventurers, mein Gott, es ist wirklich ein Feuerwerk an Ideen, an weirden Charakteren. Komplett, als dann Sean Penn am Ende in dem Büro ist, so mega zufrieden mit sich selbst. Mhm. Ja. Und dann strömt das Gas ein. Und er gefriert da in Zeit und Raum und steht da so mega zufrieden mit den Füßen. Und dann wird er rausgefahren und dann. Oh. Es ist wirklich. Also jede Entscheidung, die gemacht worden ist, beim Drehbuch, beim Schnitt, also alles grandios. Dieser Film ist einfach fantastisch. Und ich freue mich, in ein paar Tagen kommt die Blu-ray, beziehungsweise die 4K-Blu-ray. Ja, ich habe sie auch schon vorbestellt. Und dann kann ich ihn endlich nochmal schauen und ich freue mich so dermaßen. Weil, auch Paul Thomas Anderson, wirklich, wie insane das ist. Es ist ja, glaube ich, das dritte Mal, dass er jetzt Stoff von, wie heißt der Autor, Thomas Pynchon, ich kann den Namen nicht ganz aussprechen. Was war vorher noch? Inherent Vice hat er auch schon Das war ja auch von dem. Und ich glaube noch was anderes. Was war denn das doch? Ist Licorice Pizza, basiert das auch auf irgendwas von dem? Pichon oder heißt der Autor? Nee. Ja, Pichon. Kann sein, dass man es so ausspricht. Das ist auf jeden Fall möglich. Oder Pinchon. Ich meine, er hat schon das dritte Mal irgendwas von dem umgesetzt. Also ich und alles weiß, von dem gilt immer als unverfilmbar. Und aber Inherent Vice habe ich auch noch nie wirklich gerafft, tatsächlich. Den muss ich nochmal gucken. Den habe ich halt damals gesehen, als er rauskam. Und ich glaube, ich war nicht im Mindset dafür. Also ich habe mit sowas wie Magnolia oder There Will Be Blood gerechnet. Und das ist es halt gar nicht. Und man muss das, glaube ich, vorher, man muss sich ein bisschen darauf einstellen, was der Film ich hab ist. Ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, dass ich mir Regisseure nehme und die ganze Filmografie quasi von denen durchgucke. Ja. Anfangen will ich jetzt mit, oder habe ich mit Christopher Nolan, weil ich manche Filme von ihm schon echt lange nicht mehr gesehen habe, wie jetzt Tenet oder Dunkirk, etc., Memento. Und die will ich jetzt alle durchgucken und eigentlich will ich auch mal wieder alle PTA-Filme schauen. Ja, ich habe das teilweise unbewusst gemacht. Also ich habe Punch Drunk Love noch nie gesehen gehabt und habe ihn jetzt endlich mal vor einem Monat. Der ist jetzt auf Netflix gewesen, deswegen, ja. Ja, das habe ich nicht gecheckt. Ich habe ihn einfach so jetzt endlich mal geguckt und habe es endlich mal hinbekommen. Aber du hast ihn noch nie gesehen vorher? Den hatte ich noch nie gesehen und mir fehlt auch immer noch sein erster, dieser Hard Eight oder wie er heißt. Ja, habe ich auch nicht gesehen, ja. Ich glaube, der hat unterschiedliche Titel, je nachdem, wo man guckt. Ich glaube, wenn ich jetzt hier auf IMDb gucke, heißt er Last Exit Reno. Originaltitel Sydney und ich habe aber auch schon gesehen, dass der Hard Eight genannt wird oder so. Okay. Mit Gwyneth Paltrow und John C. Reilly auch wieder und so. Ja. Und den habe ich auch noch nie gesehen. Das ist der eine, der mir noch fehlt. Dann habe ich alles durch bei ihm. Und aber ich habe zum Beispiel sowas wie The Master oder Phantom Thread. Habe ich nur einmal gesehen. Das stimmt, habe ich auch beides nur einmal gesehen. Und The Master müsste ich auch noch mal gucken, weil das war einer, mit dem ich auch nicht so connected habe, wo ich nicht so ganz, also alles genial gespielt, absolut. Ja. Aber eben, ich glaube, man muss ein bisschen wissen, worauf man sich einlässt. Und manchmal checkt man das halt im Trailer und manchmal checkt man es halt nicht. Ja. Und bei The Master eben müsste ich auch nochmal einfach, wenn ich vorher weiß, worauf ich mich einstelle, glaube ich, kann ich den viel ganz anders appreciaten heute. Ja, genau. Und so, aber so geht's mir auch bei Lassanada, das sag ich. Ja, eben. Also irre. Also Wahnsinn, dass der Film existiert, das ist schon ein Fiebertraum. Und dass er dann noch so perfekt ist, finde ich schön, dass sich die Filmwelt da so einig ist, dass es einfach ein scheiß Meisterwerk ist. Ich finde es auch crazy, weil ich mir auch so denke, manchmal ist das ja auch schwierig, weil dann wird was crazy gehypt und dann merkst du so, ja, ich sehe jetzt nicht ganz das, was alle anderen sehen, aber hier ist es ja wirklich, also ich weiß gar nicht, wie man den Film gucken kann und sich sagen kann, ja, irgendwie war der ein bisschen lame oder so. Also die Reaktion kannst du doch gar nicht auf den Film haben, dass er lame ist. Nee, weil er einfach so unterhaltsam ist, selbst wenn du ihn nicht irgendwie auf irgendwelchen Metaebenen siehst oder was, der ist einfach scheiße unterhaltsam. Ja, und einfach, es ist wirklich wie eine Achterbahnfahrt, ununterbrochen, wie diese Sequenz auf der Straße am Ende, so ist dieser ganze Film. Ja. Und ja, also, toll. Ich freue mich auch richtig, wenn der rauskommt. Ich gucke mir den auch relativ zeitig jetzt gleich wieder an. Ja. Weil, mega gut. Aber krass, sind wir uns echt mal einig beim besten Film des Jahres. Und wir haben uns jetzt hier quasi einen Martin Scorsese-Film geliefert, weil wir sind bei 3,5 Stunden Aufnahmezeit. Ja, ich glaube, es wird jedes Jahr ein bisschen länger, kann das sein? Immer so 10 Minuten länger. Und ich habe immer Angst, dass es von Anfang an zu lang wird, weil wir am Anfang, ich gucke jetzt hier gerade zurück, weil ich mir Notizen gemacht habe, und wir haben am Anfang, weißt du, reden wir über Train Dreams 12 Minuten. Dann reden wir über Betterman fast eine Viertelstunde. Und ich habe so, oh scheiße, wenn wir das jetzt bei jedem Film machen, dann kommen wir ja gar nicht weiter. Und dann wird es aber plötzlich immer schneller. Und immer so. Ja, weil man, dann kommt zwischendrin mal wieder, dann muss man irgendwie ein bisschen pinkeln und dann so der Druck da, weißt du, was ich meine? Ja. Reden wir ein bisschen schneller, aber naja. Ich hatte auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit. Ich auch. Ich freue mich sehr, dass das immer noch klappt. Ich mache ja weniger Folgen denn je jetzt jedes Jahr. Es wird echt nur noch so 5, 6 Folgen pro Jahr. Ja, ich finde einfach nicht mehr die Zeit dazu. Oder, das habe ich dieses Jahr halt viel gehabt mit den Filmen, die wir besprochen haben. Es waren oft Filme, wo ich gesagt habe, eben, was soll ich denn jetzt zu One Battle After Another sagen? Es ist lustig, sich darüber auszutauschen, aber was soll ich jetzt darüber reden? Klar, ich kann jetzt irgendwie Trivia liefern von wegen, dass er diese, oh mein Gott, jetzt fällt mir der Begriff natürlich prompt nicht ein, diese Kameras, das Format, das er benutzt hat für One Battle After Another, das wurde auch beim Brutalist schon benutzt. Ja, dieses, ich weiß schon, ich Wie weiß heißt der auch nicht nochmal? genau. Jetzt blanke ich natürlich Es komplett ist nicht den. 70 mm, sondern es ist Nee, es irgendwie ist ein so ein. eigenes Ding. Und da hat er Ja, diese Kameras, kenne ich mich nicht zwei genug Stück aus. hat er dafür gehabt. Dann habe ich gelesen, Giovanni Ribisi, das ist ein Schauspieler, ich weiß nicht, ob du mich an den Ja, das erinnerst. habe ich auch gelesen, Der ja. hat random, baut ja diese Kameras wieder neu auf zu Hause und es ist so, Ja. was zum Teufel? Also man kann natürlich ganz viel cooles Background-Wissen zu diesem Film liefern, Ja. aber wenn es um die eigene Meinung geht, ist es am Ende einfach nur, ja, es ist halt fucking geil und es macht halt fucking Ja. Spaß und es ist die ganze Zeit lustig und dann super ernst und dann ist der Bösewicht ist gruselig und albern und lächerlich zugleich und alle Schauspieler Ja. sind toll, aber die 5 Minuten Podcast aufnehmen macht dann auch keinen Sinn, finde ich. Und dann Was du öfter mal machen solltest, ist in die Sneak in deinem örtlichen Kino gehen und dann einfach den Film reviewen, der da läuft. Gott, ja, das an sich finde ich das auch lustig. Ich finde das Konzept der Sneak auch echt gut. Aber es heißt halt konsequent, jeden Montag oder Dienstag oder wann auch immer ins Kino zu gehen. Und es sind ja auch, also ich war in meinem Leben, glaube ich, jetzt echt nur 3 oder 4 Mal in der Sneak. Und ich habe da auch schon Meisterwerke für mich entdeckt, die ich vielleicht sonst gar nicht gesehen hätte. Aber habe auch mal, ich weiß noch, House Bunny in der Sneak gesehen. Und wer nicht mehr weiß, was House Bunny ist, holy shit, ist das schlecht. Also, es ist, das ist schon hart. Aber darf ich noch einen kurzen, ganz, ganz kurzen Ausblick in die Zukunft, in die ganz, Ja. ganz nahe Zukunft geben? Und zwar Hamnet Ja, habe ich auf der Liste. startet jetzt bald offiziell in den deutschen Kinos. Der lief jetzt, glaube ich, ganz viel in Sneaks. Das ist ein Film, da weinst du. Ob du den Film jetzt gut findest oder nicht, aber du wirst am Ende auf jeden Fall weinen. Sehr, sehr toller Film. Und dann bin ich schon gespannt, was du nächstes Jahr zu unter anderem Dust Bunny sagst. Das Das ist. sagt mir jetzt gerade gar nichts. Was? Dust? Wie Staub oder? Genau, Dust Bunny, Staubhase. Ich habe übrigens gerade festgestellt, in House Bunny hat Emma Stone mitgespielt. Das war 2008. Also sie hat auf jeden Fall irgendwann die Kurve gekriegt. Du und Emma Stone. Ja, ich fand es witzig, dass sie da. Dust Ja. Bunny. Ah, doch, mit Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen, der Regisseur von Hannibal, also der Serie. Ja. Da bin ich schon gespannt, was du sagst. Ganz irre. Ich weiß es nicht. Der Trailer sieht weird aus, aber ich höre ihn auch ohne Ton gerade, deswegen. Bin Ja, auf schau ihn Spur. dir mal mit. Also bin ich gespannt, was du sagst, falls du ihn mal siehst. Und sonst kann ich nur empfehlen, geh mal die nächsten paar Wochen in die Sneak. Es kommen ein paar tolle Filme. Ich glaube, das nächste, was für mich groß sehr spannend wird und vielleicht für dich ja auch, wird zwar erst im Februar sein, aber der neue Film von Park Chan-wook, vom Oldboy-Regisseur, No Other No Choice. other choice, Und ja. der sieht phänomenal aus und da habe ich jetzt schon so Bock drauf. Also, Ja. ja. Und, Ja. wie heißt der denn jetzt? It's just another accident? No. Ja, irgendwas. Doch, klar, der ist auch heißer Kandidat für den fremdsprachigen Oscar. It Ja. was just an accident. Ja, ja. It was just an accident. Den Ja, fand ja. ich so toll. Das war für mich ein Meisterwerk mit, also 5 Sterne mit Herzchen. Richtig, richtig toll. Und der Ja, und kommt den habe ich jetzt bis dann jetzt. bald ins Kino. Ich weiß auch gar nicht, ob der läuft schon oder ich. Das ist immer Nee, nee, der manchmal. startet jetzt dann im Februar, glaube ich. Okay. Ja, habe ich, glaube ich, auch schon im Kalender stehen, habe ich nur wieder übersehen. Also wirklich richtig, richtig toll. Ja, ich bin gespannt, weil ich die Filme von dem Regisseur, die haben wir ja teilweise in unserem Kunstkino gespielt, Taxi Teheran vor Ja. allem. Und damit bin ich gar nicht warm geworden, muss ich sagen. Also ich finde es total krass, was für einen Mut dieser Regisseur hat. Und wahrscheinlich ist der neue Film auch großartig. Aber Taxi Ja. Teheran habe ich gar nicht mit connected. Ja, Weiß fand auch ich nicht. jetzt auch nicht. Also weiß ich, es ist schon ewig her, wo ich den gesehen habe, Ja, aber. ist für mich auch, aber. Aber der Film, also wie heißt jetzt? Just Another It Accident? was just an accident. Ja, toll. Also wirklich, boah. Ja. Also freue ich mich schon, im nächsten Jahresrückblick-Podcast drüber mit dir zu quatschen. Wirklich Ich freue mich sehr auch. atemberaumend. Genauso wie Hamnet und Das Bunny. Ich bin, also wirklich tolle, tolle, tolle Filme, die uns erwarten, die ich schon gesehen habe und ganz viele, die ich noch nicht gesehen habe. Ich meine, Dune Part 3. Stimmt, ja. Die Odyssee. Odyssey, fucking Die Odyssee Odyssey. ist auch Boah, dieses Jahr. wir werden uns den auch in Prag im IMAX-Kino in 70 mm anschauen. Da bin ich Ich schon. werde dafür auf jeden Fall auch. Bei mir ist das nächstgelegene Düsseldorf und das werde ich auch machen. Also Aber das. 70 mm? 70 mm hast du nur in Nee, es London ist nur oder? IMAX, aber es ist nicht 70 Millimeter. Na komm, nimm mal die Reise nach London auf dich. Nee, aber also ich habe Oppenheimer auch in dem in Düsseldorfer Kino im IMAX gesehen und das allein schon ist einfach, ja, das macht schon Spaß. Genau. Klar, es gibt immer noch mal krasser und so, aber ja. Ja. Okay, ja, dann. Also ganz, ganz viel vor uns nächstes Jahr. Absolut. Sprechen. Freut mich, dass es wieder geklappt hat. Ja. Du auch nach wie vor das Sitzfleisch dafür hast. 3,5 Stunden ist nicht selbstverständlich. Wir werden alle älter und irgendwann geht das vielleicht nicht mehr. Naja, sitzen hoffentlich geht ja noch. Ja, stimmt. Solange die Stimme nicht versagt, ist alles gut. Ja. Okay, dann vielen Dank, dass du dabei warst, Tobi. Das hat mich sehr gefreut. Ja, danke, und, ja, dass ich wieder dabei sein durfte. Ich hoffe für alle Hörer auch, dass was dabei war. Also, wie gesagt, starkes Jahr mit viel Auswahl. Ein bisschen was Arthausiges haben wir mit reinbekommen, Gott sei Dank. Und ja, in diesem Sinne, wenn euch das bereichert hat, reicht's gerne weiter. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.